Der Mann klang fast wie ein sanfter Prediger. Das sollte Barudi in den nächsten Tagen immer wieder in Erstaunen versetzen. Er schien sich durch nichts aus der Ruhe bringen zu lassen. Barudi war sprachlos. Er schaute Mancini an und versuchte, ihn mit Blicken dazu zu animieren, Fragen zu stellen. Aber Mancini war vollkommen steif. »Bruder«, sagte der General zu Scharif, »wir müssen bald aufbrechen.« Scharif stand auf und schulterte seine Kalaschnikow. Die beiden Männer verabschiedeten sich von Barudi und Mancini mit einem beherzten Händedruck, salutierten vor ihrem Emir Scharif und verließen den Raum. »Die Front im Süden ist kompliziert geworden, nachdem sich eine Gruppe, aus welchen Gründen auch immer, abgespaltet hat. Ich muss alles versuchen, die Sache in den Griff zu bekommen. Ihr habt im zweiten Stock eure Wohnung, in die ihr euch zurückziehen könnt. Wenn ihr die Gegend erkunden wollt, geht bitte nicht allein. Zwei Begleiter stehen euch rund um die Uhr zur Verfügung. Wir herrschen hier, aber es gibt immer wieder kleine feindliche Gruppen, die trotz aller Sicherheitsmaßnahmen an der Grenze durchschlüpfen. Sie sind sehr gefährlich.« Als er sich von Mancini mit Handschlag verabschiedete, streckte auch Barudi seine Hand aus, aber Scharif schloss ihn fest in seine Arme. »Ich weiß nie, ob ich lebend wieder zurückkehre«, flüsterte er und ging dann zur Tür hinaus. Noch bevor Barudi und Mancini sich gefasst hatten, stand ein junger Mann in der Tür. »Darf ich euch die Wohnung zeigen? Ich heiße Mufid und bin mit meinem Bruder Ahmad für euer Wohl verantwortlich. Ihr müsst nur rufen und schon bin ich bei euch.« Das war nicht übertrieben. An der Treppe in den zweiten Stock gab es eine Wächterkabine. Dort saß der andere junge Mann, und sobald Barudi in den Korridor trat, stand er stramm und wartete auf einen Befehl. Zwei helle Zimmer, ein Bad und eine Toilette, alles spartanisch eingerichtet, aber sauber. Barudis und Mancinis Sachen lagen säuberlich geordnet auf dem Tisch. Zwei Handys, zwei Laptops, Autoschlüssel, zwei Portemonnaies, Papiere und Barudis neues Tagebuch. Ihre Koffer standen neben dem Tisch. Nur Barudis Dienstpistole und Mancinis Fotoapparat waren nicht dabei. »Sie haben das geheime Fach im Auto geöffnet und uns die Sachen hierher gebracht«, sagte Barudi erstaunt. »Sie müssen das Auto auseinandergenommen haben«, erwiderte Mancini, der bei beschlagnahmten Mafia-Autos mehrere solcher Aktionen geleitet hatte. Oft waren die Untersuchungen sehr ergiebig gewesen. »Und das Erstaunliche«, sagte Barudi und streichelte mit der Hand das Tagebuch, »Sie haben meine Notizen gelesen und die Seiten nicht herausgerissen. Aber irgendwie gefällt mir das Ganze trotzdem nicht.« Als hätte Mancini Barudis Gedanken gelesen, klopfte er ihm freundlich auf die Schulter. »Mach dir keine Vorwürfe. In einem Verbrecherstaat darf auch die Polizei auf die Hilfe von zweifelhaften Verbündeten zurückgreifen«, sagte er. Aber, wollte Barudi seine Bedenken anmelden, kein Aber. »Wir stehen vor einem kaltblütigen Verbrechen und müssen es aufklären. Leider kann ich dir weder ein paar Jesuitenzöglinge noch Mutter Teresa als Helfer anbieten. Scharif will uns aus Dankbarkeit dir und Basma gegenüber helfen, also was tun? Wir nehmen seine Hilfe an und geben ihm nichts zurück. So habe ich im Fall von Mafiosi immer gehandelt.« Barudi lachte dankbar. Er merkte, welcher rigiden Moral er sein Leben lang gefolgt war. Nach einer erfrischenden Dusche telefonierte Barudi lange mit Nariman und kurz mit seinem Chef und seinen Mitarbeitern. Mancini besprach wie in jeder Woche die Lage mit dem Leiter der Gruppe Kommando Damasco in Rom. Wie Barudi verlor er kein Wort darüber, dass er nun Gast bei den Islamisten war. Als die beiden etwas frische Luft schnappen wollten, waren sofort vier Kämpfer um sie. Nur einer hatte einen syrischen Dialekt. Zwei sprachen ein fast unverständliches Arabisch und der vierte, ein Mann mit brauner Haut und toten Augen, sprach nur Englisch. Sie behinderten Barudi und seinen Freund zwar nicht, bildeten aber eine Art Ring um sie, der sich mit ihnen fortbewegte. Auf dem Parkplatz vor dem Gebäude parkte Barudis Auto. »Was soll das werden?«, fragte Barudi einen der Wächter. Unser geliebter Emir wünscht das, dass euch nichts passiert. Wir nicht stören euch, ihr gehen, wo ihr wollen, aber wir immer dabei.« »Woher kommst du?« erkundigte sich Barudi. »Ich, Pakistan«, antwortete der Mann, und ein stolzes Lächeln umspielte seinen Mund. »Findest du es nicht seltsam, wenn ein Pakistaner in unserem Land Syrer tötet? Egal, was sie glauben oder nicht, egal, was sie getan haben oder nicht.« Mancini zog Barudi am Ärmel. Der Pakistaner verstand die Frage nicht. Der syrische Islamist kam ihm zu Hilfe. »Mein Herr, Syrien, Libanon, Irak, Sudan, Pakistan, das ist eine Erfindung der europäischen Kolonialisten. Sie gilt für uns nicht. Wir sind alle Brüder im Islam.« Mancini zerrte Barudi so heftig am Arm, dass dieser seine Entgegnung im letzten Augenblick hinunterschluckte. »Wir gehen zurück. Ich habe keine Lust mehr«, sagte Mancini. »Ich habe ein paar gute Filmklassiker auf dem Laptop. Hast du Lust?« »Oh ja, ein paar Stunden Entspannung tun mir gut. Was für Filme?« »Fellini, Visconti, Rossellini, Pasolini und...« »Fellini habe ich immer gemocht. Was hast du von ihm?« 4-5 Filme. Auch La Dolce Vita? Aber sicher«, erwiderte Mancini. In der Wohnung angekommen, bestellte Barudi eine Kanne Tee. Nachdem ein junger Mann sie gebracht hatte, schloss Barudi die Wohnung von innen ab. Er wusste, dass Liebesfilme bei den Islamisten verboten waren. Der Film, Mancini hatte für seinen Kollegen die arabischen Untertitel eingeblendet, war für beide eine große Erholung. Als er zu Ende war, rief Barudi noch einmal bei Nariman an. »Ach, wie ich mich freue. Ich will am liebsten dauernd mit dir reden, aber ich weiß, je weniger ich telefoniere, umso schneller kommst du zurück«, sagte sie und lachte. »Sobald diese schreckliche Zeit vorbei ist, möchte ich mit dir für einen Monat nach Rom fliegen. Wir haben einen exzellenten Touristenführer, der glaubt, ein Journalist zu sein. Und er kann besser kochen als dein Freund«, rief Mancini so laut, dass Nariman es hören konnte. Nach einem kurzen Schläfchen trafen sich Barudi und Mancini wieder und gingen alle Unterlagen noch einmal Punkt für Punkt durch. Ab und zu telefonierte Barudi mit seinen Kollegen in Damaskus, um nach Indizien und Details zu fragen, die ihm wichtig erschienen. Tee und Kekse ließen sie den Hunger vergessen. Es war bereits dunkel, als ein Klopfen ertönte. Barudi eilte zur Tür und schloss auf. Ein bärtiger Kämpfer grüßte höflich und forderte sie auf, zu Scharif zu kommen. »Alles in Ordnung?«, fragte Barudi. »Gott sei Dank, ja.« Er kam erschöpft zurück, aber nun, nachdem er sich erfrischt und das Abendgebet verrichtet hat, ist er wie neugeboren. »Das ist der Lohn der Gläubigen«, antwortete der Mann mit einer sichtlichen Freude, die sich Barudi nicht erklären konnte. »Woher kommen Sie?« fragte ihn Barudi, da ihm der Akzent sehr fremd vorkam. »Von den Philippinen, aber ich habe 10 Jahre in Saudi-Arabien gelebt und kann den Koran auswendig rezitieren«, erzählte er stolz. Der Raum, in dem Scharif residierte, glich einem Bienenstock. In der Mitte stand ein großer, langer Tisch. Scharif saß am Kopfende. Um den Tisch herum hatten etwa 20 Männer Platz genommen. Genauso viele standen hinter ihnen. »Willkommen«, rief Scharif laut. Die Männer verstummten augenblicklich. Es war eine beängstigende Ruhe. Albtraumhaft, genau wie der Anblick dieser hässlichen Männer, dachte Mancini. »Lieber sündige ich Tag und Nacht auf Erden, als dass ich in einen Himmel komme, der von solchen Männern bevölkert ist.« Als Barudi leise »Assalam alaikum« sagte, riefen die Männer im Chor »Wa alaikum assalam«. Die beiden Männer rechts von Scharif erhoben sich und boten Barudi und Mancini ihre Plätze an. Essen wurde aufgetragen. Zu trinken gab es nur Wasser. »Wie war deine Mission?« erkundigte sich Barudi leise. »Anstrengend. Aber wir haben die Kämpfer wieder eingegliedert und die Front im Süden ist nun dicht.« Barudi und Mancini genossen das Reisgericht mit Hühnerfleisch. Sie unterhielten sich kaum, weil der Lärm der anderen, die sehr laut sprachen, alles übertönte. Einige der Männer beäugten Mancini neugierig, bewunderten sein Arabisch und bombardierten ihn mit Fragen nach dem Leben in Italien. Ob es möglich wäre, neben dem Vatikan eine große Moschee zu errichten. Mancini lachte nur. Ja, sagte er, es wäre ganz leicht möglich, so leicht wie in Mekka eine Kirche zu bauen. Einige lachten, andere schauten ihn schräg und zornig an. Dann wandte sich das Interesse dem Leben von Männern und Frauen in Italien zu. Mancini wurde vorsichtiger. Er versuchte den Männern zu verdeutlichen, dass die Moral in Italien nicht schlechter und nicht besser war als in den arabischen Ländern. Die Männer lächelten ihn freundlich an, aber er sah in ihren Augen ihre traurige Einsamkeit. Manche waren fast 40 und hatten noch nie eine Frau berührt. Von der Wahrscheinlichkeit des Unmöglichen. Kommissar Barudis Tagebuch. Ich will versuchen, noch einiges aufzuschreiben, bevor mich die Ermittlung wieder völlig in Beschlag nimmt. Manches aber kann ich nicht festhalten, weil keine Worte der Welt es erfassen könnten. Nariman überrascht mich in jeder Hinsicht. Wie stürmisch diese Liebe mein Herz erobert hat. Nie hätte ich das für möglich gehalten. Ich muss mehrmals am Tag mit ihr telefonieren, ihre warme Stimme hören. Sie klingt immer ein bisschen, als wäre sie erkältet. Ihr Lachen ähnelt dem arglosen Lachen von Kindern. Mich fasziniert Nariman, weil sie aus ihren Niederlagen gelernt hat. 90% der Menschen tun das nicht. Wie nebenbei sagte sie einmal, sie gebe nichts auf die Urteile anderer. Ich fragte sie ironisch, ob sie lebensmüde sei. Nein, erwiderte sie, man soll seine Mitmenschen nicht provozieren, aber man soll sein Leben ehrenhaft und aufrecht führen. Voraussetzung dafür ist allerdings, eigenständig zu sein und sich von der Meinung der anderen unabhängig zu machen. Oft gibt ja jemand, sei es ein einfacher oder ein gelehrter Mensch, nicht seine eigene Meinung wieder, sondern bezieht sich auf uralte, traditionelle Ideen. Viele Menschen sind in einem Netz von Konventionen und vererbten Regeln gefangen. So wird dafür gesorgt, die Sippe zu erhalten, nicht aber die Würde der Menschen. Ich habe in meinem Leben so viel erlebt, dass ich manchmal denke, mich wird nichts mehr überraschen. Und dann gibt mir das Leben eine Kopfnuss, indem ich etwas erlebe, das ich für unmöglich gehalten hatte. Scharif, der zarte, sensible Junge, als Emir einer Terrororganisation, die der Zentralmacht mehrere Städte und Dörfer entrissen und sie zur Islamischen Republik proklamiert hat. Er ist ein bezaubernder junger Athlet mit schönem Gesicht und feinen Händen. Diese Hände, die Basma immer geküsst hat. Ich weine wieder beim Schreiben und hasse mich dafür. Er träumt von einer islamischen Weltrepublik und wird dabei im Spiel der lokalen und internationalen Mächte aufgerieben werden. Er träumt von Aufständen in allen arabischen und islamischen Ländern, gegen das Elend, gegen die Korruption und gegen die Diktaturen. Sein Traum ist eine Illusion, die vor ihm schon französische, russische und kubanische Revolutionäre ins Verderben gestürzt hat. Seine Soldaten sind Treibgut, Halbanalphabeten. Manche haben durch das Elend Fantasien entwickelt, aber sie können kaum genug Arabisch, um den Koran zu verstehen. Scharifs Führung besteht aus klugen Männern, Ingenieure, Rechtsanwälte, Philologen, Theologen, junge Leute, die mit dem Internet groß geworden sind. Aber wie lange kann das helfen gegen eine supermoderne Armee, die vom Iran unterstützt wird? Wenn mir früher jemand gesagt hätte, Verbrecher werden dir helfen, ein Verbrechen aufzudecken, dann hätte ich nicht einmal gelacht. So unmöglich wäre mir das erschienen. Heute schreibe ich es schwarz auf weiß. Ich arbeite mit Verbrechern zusammen, um zwei Morde aufzuklären. Würden wir weiter auf eigene Faust vorgehen, würden wir sterben, ohne etwas erreicht zu haben. Oder wir würden von Scharifs Männern bis zur Autobahn begleitet und mit einem Fußtritt zurück nach Damaskus geschickt, mit leeren Händen. Mancini ist viel nüchterner und dynamischer als ich. Er sagt, in einem Verbrecherstaat darf die Polizei jede Hilfe annehmen, um ein Verbrechen aufzudecken. Für ihn ist Scharif ein edler Verbrecher, im Gegensatz zu so manchem Staatsverbrecher mit Krawatte, der von den Leuten bejubelt wird. Er hat recht, aber ich kann es schwer verdauen, mir von Mördern und Entführern helfen zu lassen. Aber was hätte ich für eine Alternative? Mancini hat mir viel von Italien erzählt. Heute sprachen wir noch einmal über den Aberglauben. Barudi, sagte er, als Jugendlicher habe ich meine Großeltern ausgelacht, weil sie so abergläubisch waren. Ihre Wohnung war voller Amulette gegen Neid und böse Blicke. Wenn ein leerer Leichenwagen vorbeifuhr, fassten sie schnell Eisen an. Sie glaubten an Magie und Zauber. Aber wenn ich mich heute in Italien umsehe, blüht der Aberglaube noch viel mehr als damals. In Italien gibt es über 100.000 Männer und Frauen, die als Wahrsager, Astrologen, Kartenleger, Gesundbeter, Handleser bestens leben. Und die Medien befördern den Boom dieser Scharlatane noch. Dagegen kommen auch 100 Gerichtsurteile wegen Betrug, krimineller Handlungen, Vergewaltigung, Irreführung der Behörden und Steuerhinterziehung nicht an. Nie zuvor sind so viele Italiener zu Magiern gerannt. Und sei es nur, um die Gewinnzahlen im Lotto im Voraus zu erfahren. Die katholische Kirche leidet unter der schwindenden Zahl von Gläubigen. Gleichzeitig sind Scharlatane beliebter als die heilige Maria oder Jesus. Daran trägt die katholische Kirche selbst Schuld, denn jahrhundertelang hat sie Verbrecher und Betrüger zu Heiligen erklärt. Kannst du dir vorstellen, dass die Italiener im 21. Jahrhundert immer noch die Zahl 17 fürchten? Fragte Mancini. »Warum die 17? Bei uns ist es die 13«, erwiderte ich. »Weil die 17 angeblich Unheil bringt. Ein Anagramm der römischen Zahl 17 ergibt das Wort Vixi, was auf Latein bedeutet, ich habe gelebt, das heißt, ich bin tot. Der französische Renault 17 heißt deshalb in Italien Renault 177. In Hotels gibt es weder Zimmer 17 noch 117 oder 217.« Hellseher bekommen prominente Plätze im Fernsehen und in der Regenbogenpresse. Sie prophezeien die Lottozahlen, Erfolg oder Misserfolg, Ehekrach oder Versöhnung mit Geliebten und Verwandten. Einer hat einem Klienten für viel Geld sogar eine Wohnung im Paradies reserviert. Als er eine Woche später von der Polizei verhaftet wurde, versagte seine Hellseherei. Er wurde zu einer langjährigen Haft verurteilt. Meine Tante behauptet, Gott hat ihm wegen unerlaubter Wohnungsvermittlung im Paradies den Beistand gekündigt. Das Thema Aberglaube begleitet mich seit meiner Geburt. Nicht meine Mutter, aber meine Großeltern und die Nachbarn waren alle abergläubisch. Sie nähten mal sichtbar, mal unsichtbar blaue Glasperlen an die Kleider eines neugeborenen Babys, um es vor Neidaugen zu schützen. Manche Eltern kleiden ihre Jungen wie Mädchen und lassen ihnen die Haare wachsen, um den Teufel zu täuschen, weil er gern Jungen umbringt. Meine Großmutter pflegte, eine Wasserkanne aus Ton zu zerbrechen, wenn lästige Gäste das Haus verlassen hatten, damit die Geister dafür sorgten, dass diese Gäste nie wieder zu Besuch kamen. »Nie in der Nacht den Boden kehren«, mahnte sie, »weil das die Engel in ihrem Schlaf stört und sie dann das Haus verlassen.« Bevor wir das ABC und die Summe aus 4+3 lernten, wussten wir, dass schwarze Katzen Teufelstöchter sind, die man meiden soll. Am meisten Angst hatte ich als Kind vor dem Plumpsklo, das in einer dunklen Ecke des Hofes lag. Es wurde von mehreren armen Familien benutzt. In der Grube wohnten, wie unsere Nachbarin immer erzählte, die bösesten Geister. Eines Nachts musste ich dringend aufs Klo. Meine Öllampe beleuchtete mir spärlich den Weg. Ich hockte über dem Loch. Die Grube darunter war düster und stank, und ich hörte Geräusche, als würde sich jemand bewegen. Und plötzlich berührte mich etwas am nackten Hintern. Später wusste ich, es war ein verwirrter Falter. Damals aber schrie ich laut auf und rannte davon. Ich war fasziniert von jeder abergläubischen Handlung. Wenn ein Trauerzug an einem Haus vorbeiging, schüttete man Salzwasser vor die Tür. Es hieß, dass sich Tote in der ersten Nacht unter der Erde sehr einsam fühlen und deshalb kommen die Seelen zurück, um jemanden zu holen, der ihnen Gesellschaft leistet. Das Salzwasser aber hindert sie daran. Bis heute kriege ich Gänsehaut bei der Vorstellung der ersten Nacht unter der Erde. Das alles bestimmte unser Leben und Denken in einem Dorf am Ende der Welt vor 60 Jahren, aber was ist mit dem Aberglauben heute? Heute bietet ein Scharlatan seine Dienste auf höchstem technischen Niveau an. Er betreut seine abergläubische Kundschaft über Facebook und Twitter. Man findet die Preisliste auf seiner Internetseite. Je nach Position zahlt man zwischen 10 und 100 Dollar für den ersehnten Ehemann, 100 Dollar, garantierte Potenz in der Hochzeitsnacht 200 Dollar, absolute Herrschaft über den Ehemann 300 Dollar. Ein Imam schämte sich vor ein paar Wochen nicht einmal im Radio zu behaupten, im Paradies spreche man Arabisch. Shukri hat mir vor ein paar Wochen von einem raffinierten Trick eines Scharlatans berichtet. Eine wohlhabende Frau wollte unbedingt ein Kind. Nach vielen Ehejahren und zahllosen Medikamenten war sie sehr verzweifelt. Sie suchte einen Scheich auf, den ihre Nachbarin empfohlen hatte. Der Scheich war ein athletischer junger Mann. Er fragte sie nach Namen, Alter und auch nach ihrer Adresse und schickte sie dann höflich weg, da er sich mit den Geistern beraten wollte. Sie sollte nach einer Woche wiederkommen. Sie kam und war erstaunt, wie viel er inzwischen über sie wusste. Er fragte nach ihrer kranken Mutter und ob sie wisse, dass ihr Mann mehrere Geliebte habe. Das wusste die Frau, aber sie erschrak, als der Scheich ihr auch die Namen ihrer Freundinnen und Feindinnen nennen konnte. Sie wusste nicht, dass der Scheich einen befreundeten Privatdetektiv beauftragt hatte, sie auszuspionieren. Die Frau war ihm nun vollkommen hörig und ergeben. Er verlangte eine große Summe Geld und empfahl ihr, vor dem Sexualverkehr mit ihrem Mann bestimmte Sprüche aufzusagen. Als das nichts half, behauptete der Scharlatan, er müsse ihr Inneres erkunden und es den Geistern vermitteln. Sie solle am Freitag gegen 11 Uhr kommen, dann sei seine Seele nach dem Freitagsgebet rein und er könne diese heikle Aufgabe erfolgreich lösen. Die Frau kam am Freitag schon um 11:15. Sie solle sich im Nebenraum ausziehen und auf das Bett legen, befahl ihr der Scheich, fast unbeteiligt, und kehrte zu seinem Gebet zurück. Der Nebenraum war dunkel, eine kleine Lampe zeigte ihr den Weg zum Bett. Weihrauch stieg von einer großen kupfernen Schale auf, die Glut zischte. Die Frau war wie benommen, als der Scheich nackt hereinkam. Er beruhigte sie, dass er nur der Vermittler zwischen den Geistern und ihrem Inneren sei. Dann drang er in sie ein und führte mit den Geistern ein Gespräch in einer Sprache, die sie nicht verstand. Sie spürte ihre Lust, denn anders als ihr Mann war der Scheich raffiniert zärtlich und rücksichtsvoll. Sie genoss den Orgasmus. »Mein Herr, wenn ein primitiver Mensch uns beobachtet hätte, würde er ihre Vermittlung zwischen den Geistern und meinem Innern Ficken nennen«, sagte sie fast schüchtern. »Das sah nur so aus, denn in Wirklichkeit haben die Geister mit dir geschlafen. Sie haben jede meiner Bewegungen und Handlungen dirigiert. Ich bin nur ihr Instrument.« Und siehe da, die Frau wurde schwanger. Bald machte sie unter ihren wohlhabenden Freundinnen Werbung für den Scharlatan, und der Scheich konnte sich vor Anfragen kaum noch retten. Als ich diese Geschichte Mancini erzählte, lachte er herzlich und konnte gar nicht mehr aufhören. Ich rief Nariman heute an, nur um ihr Lachen zu hören. So ein Lachen gibt es nur einmal auf der Welt, und wenn sie lacht, fühle ich Kraft in mir aufsteigen. Narimans Liebe ist meine Tankstelle. Sie füllt mich mit Hoffnung. Man hat uns alle unsere Sachen zurückgebracht, bis auf meine Dienstpistole und Mancinis Fotoapparat. Mancini fragte Sharif in scheinbar gleichgültigem Tonfall nach dem Grund. Sharif antwortete wie immer sehr direkt. Die Pistole habe er aufbewahren lassen aus Sorge um meine Sicherheit. Er kenne meine Wutanfälle und fürchte, dass ich in einem unbedeutenden Streit die Nerven verlieren, zur Pistole greifen und so mein Leben gefährden könne. Der Fotoapparat werde auf Geheiß des Geheimdienstchefs aufbewahrt, bis wir das Gebiet verlassen. Dies sei notwendig für die Sicherheit der Kämpfer. Fotografieren ist strengstens verboten. Ich habe mit Major Suleiman telefoniert, ohne auch nur ein Wort über unsere Festnahme und Sharifs Gastfreundschaft zu verlieren. Nach ein paar Sätzen bemerkte ich Atifs schlechte Laune. Ich fragte ihn nach dem Grund. Er erzählte, dass der Präsident dafür gesorgt hatte, seinen, Atifs Bruder, aus dem Gefängnis freizulassen. Aber am selben Abend noch sei dieser in einem Nachtlokal gewalttätig geworden. Er hatte eine Tänzerin niedergeschlagen, die ihn nicht begleiten wollte, und den Barkeeper lebensgefährlich verletzt, der ihr zur Hilfe eilte. »Willst du auf mich hören?« fragte ich. »Ja, gern«, antwortete Suleiman. Seine Stimme klang müde. »Geh in die Offensive, suche den Präsidenten auf und bitte ihn, deinen Bruder im Gefängnis schmoren zu lassen, bis er sein verdientes Urteil bekommt. Geh persönlich zu der Tänzerin und zur Familie des verletzten Barkeepers und bitte sie, mit Hilfe eines guten Anwalts Anzeige gegen deinen Bruder zu erheben. Von sich aus werden sie den Bruder von Major Suleiman, ein Cousin des Präsidenten, nicht anklagen. Niemand wird es ohne deine Unterstützung wagen. Mensch, Barudi, den ersten Gedanken habe ich auch schon gehabt. Und der zweite ist genial. Ich werde deinen Rat befolgen. Ich werde ihn sogar meinen Anwalt empfehlen. Er ist ebenfalls ein Cousin des Präsidenten und kann meinen Bruder nicht ausstehen. Ich muss diesen Mistkerl stoppen, sonst wird er mich noch ruinieren. Ich danke dir. Viel Spaß in den Olivenhainen des Nordens, fügte er noch hinzu. Ich grinste. Ich rief meinen Assistenten Nabil an. Dieser berichtete, die rund um die Uhr Überwachung des Scheichs habe noch keine nützlichen Hinweise ergeben. Nur, dass er ein Verhältnis mit seiner Sekretärin hat. Das interessiert mich aber nicht. Nabils neuerliche Recherchen zu Bischof Tabir und sein Gespräch mit ihm haben nichts anderes ergeben, als dass der Bischof ein sanfter Mann ist, der zwar dem Besuch des Kardinals sehr kritisch gegenüberstand, ihn aber dennoch sehr schätzte. Beinahe hätte ich es vergessen. Wir, Scharif, Mancini und ich, debattierten lange über die Entwicklung im Orient. Ich kann nicht mehr alle Argumente wiedergeben, aber es kristallisierte sich ein Bild heraus, das mir die Entwicklung in dieser Region erklärt. Der Ausverkauf der arabischen Länder durch einige wenige, die verantwortungslos alle Ressourcen verkaufen, egal an wen, Hauptsache der Betrag für die eigene Tasche stimmt. Eine unvorstellbare Menge Geld wurde für Prachtpaläste und Prestigeprojekte aus dem Fenster geworfen. Gaddafi hat in der Wüste Tomaten anbauen lassen, von denen das Kilo etwa $50 kostete. Die arabischen Herrscher haben eine unsagbare Menge an Gold und Juwelen auf ihren Konten und in ihren Depots im europäischen Ausland liegen, und das Volk lebt in bitterem Elend. Eines Tages werden diese Konten von den Amerikanern oder Europäern beschlagnahmt werden. Gründe dafür wird man immer finden. Vernünftige und tapfere Reformer haben angesichts der Ungeduld und Rachefantasien der Elenden keine Chance. Und genau hier kommen die Waffen ins Spiel. Waffen wirken auf die Jugend wie ein Allheilmittel. Deshalb schließen sich massenhaft junge Menschen den Kämpfern an. Sie wollen alles verändern, mit Gewalt und schnell. Deshalb scheitern sie. Die Strukturen innerhalb und außerhalb einer Kampfgruppe sind die gleichen. Sie sind menschenverachtend und reaktionär. Scharifs Islamische Republik ist kein Deut besser oder menschenwürdiger als das Regime in Damaskus oder Kairo oder Riad. Mancini sagte vorhin zu mir, Fanatiker kennen keinen Zweifel. Deshalb sollte man Kindern in der Schule von der ersten Klasse an die Philosophie des Zweifelns beibringen. Die Versklavung der Befreiten. Als Barudi am frühen Morgen aufwachte, war Scharif nach Aussage des Wächters schon auf eine Mission in den Westen gefahren. Mehr erfuhr er nicht. Er fühlte, er brauchte frische Luft und nahm es in Kauf, unter Bewachung spazieren zu gehen. Allerdings stellte er die Bedingung, dass ihn nur Syrer begleiteten. Der Emir der Wächter war ein Damaszener aus dem Midan-Viertel. Er lächelte Barudi an. »Herr Nachbar, Ihr Wunsch ist mir Befehl«, heuchelte er untertänig. Barudi ging raschen Schrittes, und je weiter er sich von dem Gebäudekomplex entfernte, desto friedlicher wurde die Umgebung. Die Luft war an diesem sonnigen Wintertag erfüllt von einem seltsam aromatischen Duft nach Thymian, wilder Minze und Harz, der Barudi an seine früheren Besuche vor über 40 Jahren in der Gegend erinnerte, als er noch in Aleppo Jura studiert hatte. In der Ferne lagen Olivenhaine, soweit das Auge reichte, ein grün-silbernes Meer und dazwischen verstreut kleine, leuchtend grüne Pinieninseln. Die Gegend wurde seit dem 3. Jahrtausend vor Christus erwähnt, weil die berühmte Seidenstraße hindurchführte. Nicht nur die Handelskarawanen, sondern auch alle Eroberer aus dem Norden kamen durch diese Region und gründeten kleine Städte oder Dörfer, die zum Teil noch heute bestehen. Hier haben Archäologen aus Rom unter Leitung von Paolo Mattiai die legendäre Stadt Ebla entdeckt, die im 3. Jahrtausend vor Christus ein mächtiger Stadtstaat war und das Gebiet zwischen Euphrat und Mittelmeer beherrschte. In einem Archiv lagern 20.000 Tontafeln mit Keilschrift, Zeugen einer hochentwickelten Kultur. Barudi ging fast eine Stunde und erreichte das Dorf Kul Makan. Er freute sich, dass am Dorfplatz bereits ein Café geöffnet hatte. Er bestellte ein Käsesandwich und Tee für sich und die drei Wächter, die an einem Tisch einige Meter weiter Platz nahmen. Gemächlich aß er sein Brot. Kurz darauf war Lärm zu vernehmen. Schwarz gekleidete Soldaten führten drei Gefangene zum Dorfplatz, gefolgt von schreienden Frauen und Kindern. Die Soldaten bildeten einen Kreis, in dessen Mitte ein Mann vor den knienden Gefangenen ein Urteil verlas, das Barudi wegen des Lärms kaum verstand. Soweit er es sich zusammenreimen konnte, ging es bei zwei Bauern ums Rauchen und beim dritten um eine Flasche Wein, die man bei einer Durchsuchung in seinem Haus gefunden hatte. Der Richter hob genervt die Hand, und seine Soldaten brüllten die Zuschauer an, endlich ruhig zu sein. Eine bedrückende Stille trat ein. Barudi sprang auf. Ihm folgten wie ein Schatten die drei Wächter. »Was machen Sie da?« rief er dem Richter zu. Dieser beachtete ihn nicht, gab stattdessen einem großen Mann mit Peitsche ein Zeichen. Dieser begann daraufhin, die Männer einen nach dem anderen auszupeitschen. »Was machen Sie da?« schrie Barudi erneut und schob sich durch die versammelten Menschen. Als er den ersten Soldaten erreichte, richtete dieser sein Gewehr auf ihn. »Noch ein Schritt und du bist tot«, sagte er mit unbewegtem Gesicht. Die drei Wächter, die Barudi gefolgt waren, zerrten ihn zurück. In diesem Augenblick schrie einer der Gepeitschten in die bedrückende Stille hinein: »Das soll eine Befreiung sein?« Seine Stimme klang bitter. »Der Diktator«, rief er nach zwei weiteren Hieben, »hat uns gequält, und ihr quält uns. Wohin sollen wir fliehen? Gott soll euch bestrafen.« Er weinte laut. »Halt den Mund, Sünder«, rief der Richter kalt. Die Wächter hatten Barudi inzwischen von der Menge entfernt. »Entschuldigen Sie«, sagte einer der drei, »aber die Situation war lebensgefährlich, und das dürfen wir nicht zulassen. Befehl unseres Emirs.« Barudi betrachtete das Gesicht des Mannes. Ein blasser Schuljunge mit zu viel Bart, dachte er, und verließ mit seinen Wächtern den Dorfplatz. Als er zum Haus zurückkehrte, frühstückte Mancini bereits. »Wo warst du?« »In der Hölle«, sagte Barudi und nahm das Teeglas entgegen, das ihm Mancini reichte. »Iss was«, ermunterte Mancini ihn. »Mir ist nicht danach zumute.« Barudis Handy klingelte. Es war Major Suleiman. Der Privatsender Dunia hatte ein zweites Bekennerschreiben der Islamisten gemeldet, in dem wiederum genaue Informationen über die Leiche des Kardinals erwähnt wurden. Die konnte nur ein kleines Team in der Kriminalpolizei kennen, meinte der Major. Das stimmt nicht, widersprach Barudi. Inzwischen wissen alle, die mit dem Fall zu tun hatten, Bescheid. Wo das Leck ist, kann man kaum feststellen. Es kann bei uns, in der Gerichtsmedizin, im Geheimdienst, im Innen- und im Außenministerium, in der italienischen oder vatikanischen Botschaft sein. Am besten ignorieren wir die Mitteilung und arbeiten weiter, sagte Barudi. Zu seiner Überraschung aber war sein Chef gänzlich anderer Meinung. »Ja, du machst mit deinem Kollegen weiter wie bisher und wie es dir gefällt. Ich aber werde hier eine Untersuchung in Richtung Islamisten durchführen. Eine gemischte Truppe wird mir direkt unterstellt und soll sich ausschließlich mit den Islamisten beschäftigen. Gemischte Truppe bedeutet, drei der Männer sind vom Geheimdienst, Abteilung Islamisten, und drei Assistenten hat mir der Innenminister aus der Abteilung Bekämpfung krimineller Gruppen zugeteilt. Übrigens, der Italiener darf davon nichts wissen, damit wir uns verstehen. Das kam von oben.« »Meinst du von Gott?« fragte Barudi giftig. »Barudi, mein lieber Freund, es ist mir nicht nach Scherzen zumute. Eines Tages kann ich dir alles erzählen, aber vertraulich.« Barudi war sprachlos. All das hatte Suleiman heimlich, hinter seinem Rücken eingefädelt. Er hatte sich sogar mit dem Geheimdienst und mit dem Innenminister verschworen, den er angeblich nicht ausstehen kann. Wahrscheinlich fügte und krümmte er sich vor dem Geheimdienst aus purem Opportunismus. Barudi verabschiedete sich förmlich und legte auf. Sein erster Gedanke war, das Handtuch zu werfen. Er verfluchte sich, Suleiman, das Land und den Himmel, dann aber beruhigte er sich. Ein anderer Gedanke war ihm gekommen, und er wollte offen mit Mancini darüber reden. Wenn dieser beschloss, Syrien auf der Stelle zu verlassen, war der Fall erledigt. »Warum ärgerst du dich? Das ist doch gut«, sagte Mancini, nachdem Barudi ihm von seinem Verdacht erzählt hatte. »Für uns beide ist es schwer, in die geheimen Islamistengruppen vorzudringen. Lass ihn ruhig zusammen mit dem Geheimdienst im Sumpf der Politik, der Mafia und der Sippen wühlen. Es kann uns nicht schaden, wenn wir neue Erkenntnisse bekommen. Ich muss sagen, auch ich habe einen gewissen Verdacht. Nicht gerade Scharif, aber eine andere, rivalisierende islamistische Gruppe versucht vielleicht durch solch spektakuläre Aktionen bekannt zu werden.« Mancini dachte kurz nach. »Und es besteht auch die Möglichkeit, dass Suleiman unter Druck steht und aus Solidarität zu dir die Führung dieser bescheuerten Truppe an sich gezogen hat, damit der Geheimdienst oder sein Intimfeind, der Innenminister, keine Lügen verbreiten kann. So gesehen wäre sein Handeln lobenswert. Das kenne ich aus Italien. Seine Entscheidung, dieser Truppe vorzustehen und uns Rückendeckung und freie Hand zu geben, ist lebensgefährlich. Auch das kenne ich aus Italien.« Barudi war sprachlos und nickte nur. Er musste zugeben, dass seine Reaktion gegen Suleiman eher seiner Abneigung gegen den Geheimdienst und die herrschende Partei entsprang, als seiner Erfahrung als Kriminalist. »Du bist ein kluger Teufel«, sagte er, und in seiner Stimme lag tiefe Dankbarkeit. »Und du bist ein Heiliger. Bald besetzen deine Anhänger einen Berg für dich, und ich kassiere von den armen Seelen, die dich aufsuchen, das Geld. Und jetzt iss was, sonst werde ich sauer.« Barudi lachte und spürte plötzlich seinen Hunger. Er griff nach einem Brot, und Mancini grinste. Und dennoch, wie die Borsten eines Igels, stachen Barudis üble Vorahnungen gegen seine Schädeldecke. Alis Berichte. Gegen 11 Uhr setzten sich Barudi und Mancini an Barudis Laptop. Assistent Ali hatte sich per E-Mail gemeldet. »Ich habe bei Gott eine Verlängerung des Tages auf 36 Stunden beantragt. Antrag wurde abgelehnt. Liebe Grüße, Ali.« Der Anhang enthielt 2 separate Berichte. Die Familie der Heilerin Dumia und die Familie des Kardinals Budi. »Ali ist ein tüchtiger und zuverlässiger Kerl«, sagte Mancini anerkennend. Barudi nickte und war so von Dankbarkeit erfüllt, dass er sein Handy nahm und seinen Assistenten anrief. »Ich wollte dir danken.« »Nein, noch nicht. Wir wollen gerade anfangen. Aber ich dachte, bevor mich der Tag auffrisst, sage ich dir ein freundliches Wort.« »Ja, der Italiener bringt mir Benehmen bei«, schloss er lachend. »Womit sollen wir anfangen?«, fragte Mancini. »Mit dem Bericht über den Budi-Clan«, antwortete Barudi und begann vorzulesen. »Der Berater und langjährige Freund des Papstes, Kardinal Budi, ist Halbsyrer. Sein Vater stammt aus Derkas, seine Mutter war Deutsche. Budis Vater studierte Ende der 20er Jahre Medizin in Paris und heiratete dort die deutsche Medizinstudentin Marianne Förster, die schwanger von ihm war. Gemeinsam kehrten sie nach Syrien zurück. Marianne brach ihr Studium ab. Sie wurde von der Familie Budi nie akzeptiert. Sie brachte 3 Kinder zur Welt, Georges, Samia und Theophil. Ein Jahr nach Theophils Geburt, 1946, starb sein Vater bei einem Autounfall. Der Hass der Familie wurde für Marianne unerträglich. Anlässlich eines Besuchs bei ihrer Familie in Hamburg wollte sie mit den Kindern flüchten, aber die Sippe erlaubte ihr nur, das Baby Theophil mitzunehmen. Georges und das kleine Mädchen Samia sollten in Syrien bleiben. Marianne kehrte nie zurück. In Deutschland nahm sie ihr Studium wieder auf und wurde Ärztin, hatte aber immer Pech mit Männern. Theophil wuchs in einer gestörten Beziehung zu seiner Mutter auf. Er schämte sich für ihren flatterhaften Lebenswandel und ihre Affären und hatte zugleich Mitleid mit ihr. Mit 19 begann er in Münster Theologie und Philosophie zu studieren. Er war einer der wenigen deutschen Theologen, die sich mit dem Islam beschäftigten. In Münster freundete er sich mit Josef Ratzinger an, dem späteren Papst. Budi wurde Berater des Papstes in Sachen arabische und islamische Welt. Nach dem Tod seiner Mutter suchte er Kontakt zu seiner Sippe in Derkas. Dort war man sehr stolz auf ihn. Sein Bruder Georges war ein Angeber und Freund der Mächtigen. Bald waren die beiden ein Herz und eine Seele, nicht so mit der Schwester Samia. Sie schlug nach der Mutter und lebte sehr bescheiden in Damaskus. Von der Sippe wurde sie boykottiert. Auch Theophil brach seine Beziehungen zu ihr ab. Theophil Budi ging mit Josef Ratzinger nach Rom und wurde schnell sehr mächtig im Vatikan, weil er klug und ungeheuer wendig war. Bereits nach kurzer Zeit hatte er eine starke Lobby oder, wie seine Feinde sagen, eine Hydra aus Kardinälen, Experten, Bankern, Militärs, Politikern und Journalisten um sich geschart. Dabei half ihm, dass Ratzinger eine schwache Persönlichkeit war. Er sah zu, wie Budi immer mächtiger wurde, und statt ihm die Flügel zu stutzen, hatte er zunehmend Angst vor ihm. In Derkas war Theophils Bruder Georges inzwischen seinerseits reich und mächtig geworden. Er beherrschte zusammen mit einem Cousin des Präsidenten die halbe Wirtschaft des Nordens. Nicht nur seine Schwester, sondern auch der katholische Patriarch in Damaskus äußerte Bedenken gegenüber dem Budi-Clan. Hinter vorgehaltener Hand sagte der Patriarch, der Handel mit Drogen und Waffen gehe zu einem guten Teil auf Georges Konto. Offiziell wollte er sich dazu nicht äußern. Als Barudi zu Ende gelesen hatte, klingelte sein Handy. Es war Scharif, der mit ihm reden wollte. »Geh ruhig«, sagte Mancini, als Barudi zögerte. »Vielleicht geht es um etwas Privates. Ich überfliege inzwischen den zweiten Bericht über die Familie der Heilerin.« Als Barudi 2 Stunden später zurückkehrte, hatte Mancini bereits den Laptop ausgemacht und las eine Zeitschrift, die er sich von einem der Wächter geliehen hatte. »Lass uns 2 Schritte ins Freie tun, ich brauche frische Luft«, schlug Barudi vor. Mancini verstand sofort und sprang auf. Am Ende des Ganges gab er dem Wächter die Zeitschrift zurück und informierte ihn, dass sie nur ein bisschen frische Luft schnappen wollten. Der Wächter nickte und zückte gleich sein Smartphone. Sie hatten noch keine 2 Schritte ins Freie getan, da tauchten 2 bewaffnete Wächter auf, winkten freundlich und folgten Barudi und Mancini in einigem Abstand. »Deine Ahnung war richtig«, begann Barudi. »Scharif hatte tatsächlich das Bedürfnis, privat mit mir zu sprechen. Du musst es mir nicht erzählen, wenn es sehr intim ist. Fühle dich bitte nicht verpflichtet. Mein lieber Freund«, fuhr Barudi sehr leise fort, »ich möchte dich nicht beunruhigen. Wir beide haben die moralische Pflicht, ein Verbrechen aufzuklären, mehr nicht. Allerdings schweben wir dabei in Lebensgefahr. In solchen Augenblicken fühle ich mich dir so nahe wie keinem anderen Menschen, bis auf Nariman. Also teile ich alles mit dir. Danke, ich fühle dir gegenüber genauso und ich spüre die Gefahr, die von jedem dieser Fanatiker ausgeht. Scharif ist unser Schutzengel, aber was passiert, wenn er im Kampf fällt? Werden sie uns nicht binnen kürzester Zeit abmurksen? Hör zu. Scharif hatte das Bedürfnis, mit mir über Basma, meine verstorbene Frau, zu reden. Er fragte mich 1 Stunde lang über sie aus und bekam nicht genug. Zwischendurch weinte er wie ein Kind. Dann wieder lachte er herzlich, wenn ich ihn an eine lustige Begebenheit erinnerte. Ist das nicht irre? Ein kaltblütiger Stratege und Emir einer ganzen Region verwandelt sich in ein Kind, das gern an die glücklichen Tage mit seiner Pflegemutter zurückdenkt. Aber dann kam der Hammer. Barudi legte absichtlich eine Pause ein, weil einer der Wächter näher kam. »Entschuldigen Sie«, fragte dieser höflich, »stimmt es, dass Sie mit unserem Emir verwandt sind?« »Ja«, sagte Barudi und lächelte. »Und wie ist es möglich, dass Sie Christ sind und er Sunnit ist?« Ich bin sunnitischer Christ, sagte Barudi ernst, und nun lassen Sie uns in Ruhe, wir müssen etwas Wichtiges besprechen. Barudis Stimme hatte Befehlston angenommen. Kopfschüttelnd ging der junge Islamist davon. Scharif hat 4 Frauen und er fühlt sich mit keiner von ihnen wohl. 4 Frauen? Wunderte sich Mancini. Ja, in 4 Dörfern. Und er hat über 20 Kinder, aber er würde sie am liebsten alle verlassen, obwohl sie bildhübsch und ihm ergeben sind. Warum denn das? Er sucht verzweifelt nach der großen Liebe, nach einer Frau, die seine Basma werden könnte. Armer Trottel, sagte Mancini, Trottel hin oder her, aber du siehst, welche Heuchelei hier herrscht. Enthaltsamkeit predigen und wie ein Hase ficken. Nur Männer, wohin der Blick reicht, sagte Mancini. Die Maßnahmen der Islamisten zielen darauf ab, alles Weibliche aus der Öffentlichkeit, aus der Gesellschaft verschwinden zu lassen. Frauen dienen nur der Befriedigung der Männer und werden dazu hinter Mauern gefangen gehalten. So eine Gesellschaft muss am Ende scheitern, weil sie mit halber Kraft Probleme zu stemmen versucht, die wir in Europa mit Frauen und Männern gerade eben bewältigen können. Sie machten kehrt, und nach einer Teepause lasen sie gemeinsam Alis Bericht zu Ende. Die Farben eines Chamäleons. Noch gab es kaum Informationen über die Suche nach den Mördern in dem Gebiet, in dem der Kardinal und sein Begleiter verschwunden waren. Nach 4 Tagen ließ Scharif die beiden wissen, seine Männer hätten jetzt eine Fährte aufgenommen, die sie verfolgen wollten. Barudi und Mancini telefonierten oft mit ihren Kollegen in Rom und Damaskus. Immer wieder hatte Barudi das Gefühl, sich trotz all seiner Erfahrung in einer Sackgasse zu befinden. Er konnte nur hoffen, dass der oder die Täter irgendwann einen Fehler begingen und die Mauer, vor der er und Mancini standen, in sich zusammenfiele. Am Morgen des 6. Tages bat Barudi Scharif um die Erlaubnis, nach Derkas zu fahren, um den Bergheiligen zu sprechen. Scharif stutzte. »Du willst zu diesem Halunken?« »Ja, weil er der Letzte war, der den Kardinal und seinen Begleiter gesehen hat.« »Ich vermute, dass der Mord vom Budi-Clan beauftragt wurde, der dort residiert und für den, wie ich dir erzählt habe, der Kardinal ein Erzfeind war.« »Ich hasse den Budi-Clan«, führte Scharif jetzt aus. »Er hat uns bei der Befreiung dieses Gebietes mehr Probleme gemacht als das Regime, aber wir haben ihn und seine Söldner besiegt. Darauf zog er sich mit diesem angeblichen Heiligen nach Derkas zurück.« »Ich stelle euch einen zuverlässigen Mann an die Seite. Er wird euch begleiten und am 1. Kontrollpunkt, 2 Kilometer vor Derkas, auf euch warten, während ihr bei den Bergscharlatanen seid. Dann wird er euch wieder hierher zurückbegleiten. Ich lasse nach dem Bruder schicken. Es kann etwas dauern. Bitte wartet auf ihn.« Mit diesen Worten ging Scharif. Barudi und Mancini warteten lange. Sie brüteten über den bisherigen Ergebnissen der Ermittlungen und vielen offenen Fragen. Zur Mittagszeit brachten 2 Männer ein großes Tablett mit Essen, Reis, Gemüse und Fleischbällchen und eine Orange zum Nachtisch. Nach dem Essen diskutierten sie wieder, aber sie kamen nicht vom Fleck. Plötzlich sprang Mancini auf und schlug sich mit der flachen Hand an die Stirn. »Sind wir denn die ganze Zeit blind gewesen?« rief er laut. Barudi lachte. »Nein, ich bin es jedenfalls nicht. Ich sehe einen völlig ausgeflippten Italiener vor mir.« Mancini überhörte die Bemerkung. »Hier steht es doch. In Alis 2. Bericht. Ich wollte vorhin schon mit dir darüber sprechen, und dann habe ich es vergessen,« sagte Mancini aufgeregt. »Die Leiche des Kardinals war doch professionell wieder zusammengenäht, oder? Hier steht es.« Er wies auf den Bericht der Gerichtsmedizin. Barudi musste nicht nachlesen, er kannte den Text fast auswendig. »Dumias Bruder«, fuhr Mancini fort, »ist ein bekannter Schönheitschirurg. Das stand in Alis Bericht. Er war es, der die Leiche perfekt wieder zugenäht hat.« »Ja, er ist Chirurg. Aber erstens ist er ein Angsthase, das steht auch in dem Bericht. Und zweitens beherrscht so einen Eingriff jeder durchschnittliche Chirurg, wie mir Professor Amjad, der Chef der Unfallchirurgie in Damaskus, versichert hat. aber...« Barudi hielt einen Moment lang inne. »Wenn du meinst, können wir hier noch etwas tiefer schürfen.« Barudi rief Nabil an und trug ihm auf, herauszufinden, ob Dumias Bruder, der Chirurg, in der ersten Novemberhälfte Damaskus für längere Zeit verlassen habe. Er solle aber nicht bei dessen Sekretariat anfragen, um keine schlafenden Hunde zu wecken. »Was meinst du? Gibt es andere Wege?« fragte Barudi scheinheilig und grinste dabei Mancini an. »Ich würde mit einem Freund in die Praxis gehen und den Terminkalender kopieren«, antwortete Nabil, und man merkte, dass er sich Mühe gab, cool zu wirken. Genau das hatte Barudi erreichen wollen, ohne die strafbare Handlung aber direkt in Auftrag zu geben. Er wusste, Nabil konnte auf jedes Gesetz pfeifen und agieren, wie es ihm beliebte, ohne dass er eine Strafe zu befürchten hatte. »Und wie lange brauchst du dafür?« erkundigte sich Barudi. 8 bis 10 Tage, schätze ich«, antwortete Nabil. »Was? Gott hat die Erde in 7 Tagen erschaffen.« »Meinetwegen«, sagte Nabil, »aber er war nicht auf die Hilfe meiner unzuverlässigen Verwandten angewiesen.« Barudi legte lachend auf und erzählte Mancini, was Nabil gesagt hatte. »Mein lieber Freund«, erwiderte Mancini, »du lernst sehr schnell, verbrecherische Methoden anzuwenden. Und dabei bist du der bestgetarnte Fuchs, dem ich je begegnet bin. Wenn man dich sieht, denkt man, du seist im Kloster aufgewachsen.« »Im Kloster«, rief Barudi und mimte den Beleidigten. »Um Gottes Willen, so schlimm ist es?« fügte er hinzu und lachte. »Aber um ehrlich zu sein, wir müssen wirklich in alle Richtungen stochern.« Barudi und Mancini waren sehr angetan von ihrem Begleiter. Der Mann, Mitte 60, grauhaarig, ebenfalls schwarz gekleidet und mit der obligatorischen Kalaschnikow ausgerüstet, stellte sich als Bruder Kasim vor und begrüßte sie freundlich. Sein Dialekt war eindeutig. Der Mann stammte aus dem Süden, wie Barudi. »Unser geliebter Emir Scharif hat mich auserwählt, euch zu begleiten, weil ich den Scharlatan vom Berg seit über 40 Jahren kenne. Ich war bisher an der Front im Norden, aber Scharifs Wunsch ist mir Befehl. Darf ich euch beide zu einem Tee einladen? Ich habe noch nichts gegessen. Unten in der Kantine haben sie gerade das Mittagessen beendet. Es ist bestimmt noch etwas übrig.« Sie folgten dem Mann und betraten zum ersten Mal die Kantine im Keller. Ein großer Saal mit glänzendem Boden und großen Tischen. Auch die Theke sah appetitlich aus, nicht aber die bärtigen Männer, die dahinter standen und bedienten. Sie wirkten verschwitzt und ungepflegt. Barudi und Mancini nahmen an einem Tisch Platz, während ihr Begleiter zur Theke ging. »Weit und breit keine Frau, langsam verzweifle ich an der Schöpfung Gottes. Hat er in dieser Gegend nur Adams produziert?« giftete Mancini, während ihr Begleiter etwas zu essen für sich und Tee für Barudi brachte. Mancini enthielt sich. Nach dem Essen fuhren sie mit Barudis Auto los. »Du sagtest, du kennst den Bergheiligen«, begann Barudi. »Und ob ich ihn kenne«, antwortete Kasim und lachte. »Ich habe den Scharlatan vor etwa 40 Jahren hier in den Bergen kennengelernt. Ich komme aus einem Dorf bei Dara im Süden und war mit 15 bereits in der kommunistischen Jugend. Die Zeit bei den Gottlosen war langweilig. Immerzu sollten wir irgendwelche Errungenschaften der Sowjetunion wiederkönnen. Danach bin ich einer Gruppe von Maoisten beigetreten. Wir waren nur 9 Mitglieder. Wir hassten die Russen. Und wir bekämpften den Papiertiger, wie Mao die Amerikaner nannte, mit Papier. Das hat mich eine Weile amüsiert, aber dann spaltete sich die Gruppe in 2 verfeindete Parteien. Die einen nannten sich Marxisten, das waren die 4 Söhne der Sippe Shahin. Die anderen nannten sich Marxisten-Leninisten, das waren die 4 Jungs von der Sippe Badran. Ich gehörte keiner der Sippen an und hatte keinen richtigen Platz mehr. Mit 20 schloss ich mich in Damaskus der Roten Freiheit an, einer Gruppe, die unsere Misere begriffen hatte und die einzige Lösung darin sah, das Regime mit der Waffe zu stürzen. Hier lernte ich den Scharlatan kennen. Er war jung, aber er hatte bereits eine führende Position in der Organisation inne. Und er besaß Charisma. Es wurde allerdings viel über seine sexuellen Abenteuer erzählt. Als der Geheimdienst Ende der 80er Jahre die Rote Freiheit zerschlug, flüchtete ich nach Jordanien zu den Palästinensern und von dort nach Afghanistan, wo ich unter der Führung von Osama bin Laden gegen die Russen gekämpft habe. Fast ein Jahrzehnt später lernte ich Scharif kennen, der bald zu einem der führenden Emire im Kampf für den Islam wurde. Gott hat ihn mit einer besonderen Begabung ausgestattet, Menschen zu führen. Inzwischen sind wir unzertrennlich. »Und was weißt du nun über den Bergheiligen?« unterbrach ihn Barudi. »Wie ich erst spät erkannt habe, war der Scharlatan kein Revolutionär, sondern ein Krämer, ein Bauchladenhändler, der immer das verkauft hat, was sich schnell und gut verkaufen ließ. Er behauptete, revolutionär zu sein, als es in der Dritten Welt Mode war, alles mit der Waffe zu regeln. Meister der Selbstlosigkeit, als der Diktator selbstherrlich triumphierte. Heiler, als viele erkrankt waren, und gar heiliger, als die Gesellschaft krank wurde. Besser als ein Chamäleon ist er in der Lage, sich seiner Umgebung anzupassen. Er ist ein Meister der Verwandlung. Zwar wurde er immer wieder verhaftet, aber er kam jedes Mal mit einem blauen Auge davon. Eine Zeit lang war er revolutionärer Sufi und hatte eine riesige Zahl von Anhängern, die sich die Selbstlosen nannten. Sie vertreten einen ursprünglichen, primitiven Sozialismus ohne Führung und ohne Partei, der auf der Überzeugung aufbaut, dass nur Verzicht die Menschheit rettet. Nur Verzicht ermöglicht Gerechtigkeit. Kein schlechter Gedanke, muss ich sagen, aber unser Scharlatan verließ plötzlich die Gemeinde, die ihn bis heute verehrt und nach wie vor glaubt, er sei umgebracht worden. Aber er verpuppte sich wie eine Raupe. Ein bunter Schmetterling namens der Erleuchtete kam zum Vorschein, dessen Lehre vor allem von der Befriedigung der animalischen Lust handelt. Ein Flickwerk aus chinesischer, indischer, altpersischer, arabischer und griechischer Lebensweisheit. Der Körper gilt als wichtigster Teil der Seele und nicht nur als ihr Träger oder Haus. Hier gibt es Massage statt Lehre, Sex statt Gebet, Alkohol und Drogenrausch statt philosophischer Erkenntnis. Die Reinigung der Seele wird nicht mehr durch Reue oder Buße vollzogen, sondern durch feine Kleidung und luxuriöse Parfums. Auch hier hinterließ der Scharlatan, als er ging, ein Heer zerstörter Seelen. Bei seiner dritten Wiedergeburt an einem anderen Ort war er ein Meister der inneren Werte. Die äußere Welt interessierte ihn nicht mehr. Das Paradies lag nicht mehr im Jenseits oder in einer gerechten diesseitigen Gesellschaft, sondern einzig und allein im Innern eines jeden Menschen. Eine dubiose Einstellung, die sogar vom Diktator begrüßt wurde. Der Körper war nun verpönt, war er doch Kerker für die unsterbliche Seele und ihre Wiedergeburt. Um solche Verwandlungen zu bestehen, muss man ein Gewissen aus Teflon oder Keramik besitzen, an dem alles abperlt. Es machte dem Kerl gar nichts aus, das gestern Gesagte heute auf den Kopf zu stellen. Und jetzt begann er auch mit der Magie und der Heilung von Kranken. Bald war er so berühmt, dass er selbst im Mittelpunkt stand, nicht mehr eine Bewegung oder eine Philosophie oder irgendwelche Ideale. Für mich ist diese Stufe die raffinierteste Wiedergeburt. Er und nur er war das Zentrum des Universums. Aber er verschwand erneut und ließ seine Anhänger in ihrem inneren Paradies Qualen leiden. Um das Jahr 2005 tauchte er hier in einem Bergdorf als Heiliger auf und wurde von nun an Bergheiliger genannt. Bald besetzten seine Anhänger alle Ämter in den Dörfern ringsum. Er brachte es fertig, die zwei mächtigsten Clans zu versöhnen, die sich in einem jahrzehntelangen Krieg befanden, den Budi-Clan und den Ismail-Clan. Er überzeugte sie, ihre Geschäfte gemeinsam zu betreiben. So regulierte er den Handel mit Drogen, Waffen, Olivenöl und Wein, was beiden Clans Milliarden einbrachte. Sie beschützten ihn im Gegenzug und machten Propaganda für ihn. Heilig ist er nicht. Aber man muss fairerweise sagen, dass er tatsächlich eine geheimnisvolle Kraft, magisch heilende Hände besitzt. »Wirklich?« vergewisserte sich Mancini. »Ja, in der Tat. Er hat meine Cousine von einem Gehirntumor geheilt, obwohl sie Atheistin ist, antwortete Kasim. Barudi nickte. Er erinnerte sich an die Fernsehsendung. Aber inzwischen hat er eine andere Dimension erreicht. Er hat ein kleines Buch geschrieben, ich habe es gelesen. Nichts stammt von ihm. Es ist eine Mischung aus den Weisheiten und Sprüchen der Philosophen, Propheten und Reformer der Welt. Man findet darin Einstein neben Buddha, Mohammed, Jesus oder Sokrates. Auch von der Regierung bekam er Rückhalt. Denn der Heuchler betont stets aufs Neue, dass der Diktator kein gewöhnlicher Herrscher sei, sondern von Gott auf diesen Posten gesetzt wurde. Manchmal denke ich, der Mann hat recht, denn Gott hat nicht nur einen guten, sondern auch einen bitterbösen Willen. Habt ihr eure Bibel gelesen? Darin steht, wie in unserem Koran auch, einiges über den hasserfüllten Gott, der ganze Völker mitsamt den Kindern vernichtete, nur weil Hunderte oder meinetwegen auch Tausende gesündigt haben. Das ist aber das Alte Testament. Barudi wollte sich als Christ distanzieren. Hör mal, und was steht im Neuen Testament, eurem Evangelium? Hat Gott nicht seinen eigenen Sohn fallen, quälen und kreuzigen lassen? Er muss den Sohn so sehr gehasst haben, dass er den Römern erlaubt hat, ihn zu töten, obwohl er mit seinem kleinen Finger das römische Reich in einer Sekunde in ein Sumpfgebiet und alle Römer in Ameisen hätte verwandeln können. Deshalb glauben wir Muslime, dass Gott Jesus im letzten Augenblick gerettet und lebend zu sich in den Himmel geholt hat. An seiner Stelle wurde ein ihm ähnlich sehender Mann gekreuzigt, ohne dass jemand den Unterschied merkte. Sagenhaft, sagte Mancini beeindruckt. Und heute, setzte Kasim seine Rede fort, ist der Scharlatan ein Heiliger, dem die Menschen wie eine Herde Schafe folgen. Ihr werdet euren Augen nicht trauen. Er verkauft sogar seine Fürze. Jetzt übertreibst du aber, sagte Mancini und machte eine abwinkende Handbewegung. Nein, überhaupt nicht. Der Bergheilige hat Probleme mit der Verdauung. Täglich suchen ihn Blähungen heim, aber, göttliche Ironie, der Heiler kann sich selbst nicht heilen. Da es in seiner Höhle, seinem Audienzzimmer, bald ekelhaft stank, haben tüchtige Ingenieure eine lautlose Maschine eingebaut, die den Geruch aus dem Raum absaugt. Ein Chemiker kam auf eine schlaue Idee. Fürze haben zwar stets eine fast ähnliche chemische Zusammensetzung, aber sie sind nie vollkommen gleich. Jeder Furz hat seine eigene Geräusch- und Geruchsnote. Mittels einer Gaschromatographie hat man für jeden Furz ein Kurvendiagramm erstellt, das die Konzentration der einzelnen Bestandteile des Furzes aufzeigt. Nach einem Monat gab es schon über 500 Diagramme und keines war identisch mit den anderen. Auf diese Weise konnte man Amulette für jeden Zweck herstellen. Wenn ein Besucher ein Schutzamulett gegen Unfälle kaufen will, bekommt er ein kleines zugenähtes Stofftäschchen von nicht mehr als 2x2 Zentimetern. Der Käufer wird ermahnt, das Täschchen nie aufzumachen, weil es sonst seine Schutzkraft verliert. Einige Neugierige aber haben das Täschchen klopfenden Herzens geöffnet und fanden darin ein gefaltetes Papier mit einer merkwürdigen Kurve. Manch einer behauptete, er konnte spüren, wie sich der Schutzengel in diesem Moment zurückzog. Manche hörten gar das Flattern seiner Flügel. Als Kasim seine Geschichte zu Ende erzählt hatte, lachte er und zeigte auf den Schlagbaum. Er ließ Barudi anhalten und stieg aus dem Auto. »Ich warte hier bei unserem letzten Kontrollpunkt auf euch«, sagte er und winkte ihnen lange nach. »Ein kluger Mann«, sagte Mancini. »Ja, aber auch ein unbelehrbarer Fanatiker. Bei ihm erkennst du, dass großes Wissen den Menschen nicht besser macht. Schade.« Barudi dachte kurz nach. Sobald Fanatismus die Seele erobert, verkommt das Wissen zur toten Information, die keinen Einfluss mehr auf die Seele hat. »So ist es auch mit dem Wohlstand«, ergänzte Mancini. »Sobald er eine gewisse Grenze überschreitet, macht er die Menschen dumm. Da kannst du manchen von ihnen im Fernsehen Gurken oder leidende Kinder zeigen. Sie reagieren immer gleichgültig.« Der Kontrollpunkt bestand aus einigen schweren Betonklötzen, die den Autofahrer zwangen anzuhalten. Ein bewaffneter, vermummter Zivilist kam näher. Er trug wie die anderen drei Männer im Hintergrund eine braune Uniform. Auf seiner Brust baumelte ein großes silbernes Kreuz. »Wohin?« fragte er ohne Gruß. »Assalamu alaikum«, erwiderte Barudi. Der Mann murmelte etwas, das sich nach Ausweis anhörte. Barudi reichte ihm seinen Dienstausweis und den Presseausweis von Mancini. »Du bist also einer von uns. Willkommen, Bruder«, sagte der Mann jetzt freundlich. »Ein Christ«, fügte er hinzu. Barudi reagierte nicht. »Und was führt dich zu uns, Bruder?« »Ich möchte den Bergheiligen sprechen, und der Kollege Roberto will in Rom über ihn berichten.« »Versteht er Arabisch?« erkundigte sich der Mann. »Ja, sogar besser als ich.« »So sind die Italiener. Schon bei der Geburt sprechen sie 3, 4 Sprachen«, erwiderte Barudi. Mancini lachte und der Mann lachte auch. »Du fährst bis zum Zentrum. Schon von Weitem siehst du den Kirchturm. Dort in der Kirche lebt er in seiner bescheidenen Höhle. Gute Fahrt. Ciao«, erklärte er, gab die Ausweise zurück und machte einen Schritt rückwärts. Er winkte seinen Kollegen zu und diese öffneten die Schranke. Barudi fuhr langsam davon. Die Kirche kam bald in Sicht. Ein Schild zeigte den Weg zu einem großen Parkplatz. Von dort gingen sie die knapp 500 Meter bis zur Kirche zu Fuß. Es war sonnig, aber eiskalt. Barudis und Mancinis heitere Stimmung nahm vor der Kirche ein jähes Ende. Der Platz war weiträumig abgesperrt. Über 20 braun uniformierte Männer, alle mit dem silbernen Kreuz um den Hals, hielten eine gewaltige Masse von Gläubigen und Anhängern in Schach. Frauen kreischten, jemand schrie, seine Frau sei in Ohnmacht gefallen und der Heilige solle sie berühren. Mit Mühe erreichten Barudi und Mancini, die sich gut durchzudrängeln wussten, den Offizier an der Sperre. Barudi musste brüllen, um sich Gehör zu verschaffen. »Ich habe einen Termin beim Heiligen. Wir müssen ein Gespräch mit ihm führen. Der italienische Kollege soll in Rom über ihn berichten«, ließ er lautstark vernehmen und zeigte seinen Ausweis. Der Offizier lachte. »Auf was die Leute alles kommen«, sagte er zu seinem Kollegen, einem stämmigen Unteroffizier. »Dieser Idiot hat keine Ahnung, wo Italien liegt«, flüsterte Mancini Barudi zu. »Hören Sie«, nahm Barudi einen zweiten Anlauf. »Wir müssen den Heiligen sprechen. Der Kollege ist extra aus Rom gekommen, verstehen Sie? Papst Benedikt, verstehen Sie? Rufen Sie Ihren Chef, es eilt!« Ein anderer Offizier kam, musterte erst Mancini, dann dessen Presseausweis. Er überlegte kurz. »Warten Sie hier«, sagte er dann und verschwand in der Kirche. Die wartenden Gläubigen riefen, beteten, sangen und schrien in einem fort. So etwas hatte Barudi in seinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Tausende harrten in der Kälte aus. Sie bildeten ein buntes Meer, das die Kircheninsel von allen Seiten umgab. Die Luft über den Köpfen waberte und die Erde schien zu beben. »Kein Wunder«, sagte Mancini, »dass einer, der so geliebt wird, abhebt und sich wie ein Gott fühlt.« Es dauerte eine knappe Viertelstunde, bis der Offizier von einem Mann in Weiß begleitet zurückkam. In der Zwischenzeit hatte Barudi von einem der Wartenden erfahren, dass der Bergheilige vor kurzem von einem fanatischen Anhänger mit einem Messer angegriffen worden war. »Nur durch ein Wunder hat unser Heiliger den Mordanschlag überlebt«, sagte der Mann mit Tränen in den Augen. »Und was ist mit dem Attentäter geschehen?«, fragte Barudi. Doch er konnte die Antwort nicht mehr abwarten, denn der Offizier zog ihn am Ärmel. »Dr. Bulos Musa«, stellte er den Mann vor. »Erster Sekretär seiner Heiligkeit«, fügte er hinzu. Der Mann in Weiß lächelte sanft und gelassen. »Leider wird der Heilige heute niemanden sprechen können. Er ist in eine göttliche Sphäre eingetreten. Das kann bis zu einer Woche dauern. Wenn er zurückkommt, hat er eine Botschaft. Aber so lange müssen Sie nicht warten. Ich kann als erster Sekretär seiner Heiligkeit Ihre Fragen beantworten. Und Fotomaterial über den Heiligen haben wir genug. Lassen Sie uns in mein Büro gehen. Dort können wir ungestört reden. Es ist nicht weit.« Barudi folgte dem Sekretär, den die Masse aus Respekt einen Korridor öffnete. »Wie Moses, der das Meer teilte«, Es ist kein Zufall, dass der Herr Dr. Musa, also Moses, mit Nachnamen heißt, witzelte Mancini. Barudi lächelte. In seinem Büro angekommen, fing der erste Sekretär ausschweifend an zu erzählen. Sobald Barudi ihn aber nach dem Kardinal fragte, bekam er enttäuschend wenig zu hören. Nur, dass er, der erste Sekretär, sicher sei, die Islamisten hätten den Kardinal umgebracht, weil er einen Muslim zu einem christlichen Heiligen erklären wollte. Aber das hatten sie selbst schon in Damaskus vermutet. Dr. Musa, der in Psychologie und Philosophie promoviert hatte, war ein geübter Diplomat. Er umging eloquent die Fragen, die den Heiligen betrafen, und erzeugte nur einen wabernden Nebel aus Wörtern. Nach einer Stunde schauten sich Barudi und Mancini an. Ohne ein Wort zu verlieren, waren sich beide einig, dass sie hier ihre Zeit vergeudeten. »Grüßen Sie seine Heiligkeit. Wir werden so lange im Hotel bleiben, bis er von seinem Besuch im Himmel zurückkehrt«, sagte Barudi schmallippig, und Musa verstand ihn. »Ich werde es versuchen«, sagte er, »aber versprechen kann ich Ihnen nichts.« Unverrichteter Dinge brachen sie also auf. Es dauerte eine ganze Stunde, bis sie eine schöne Pension gefunden hatten. »Du wirst sehen, wir werden schnell einen Gesprächstermin bei dem Scharlatan bekommen«, machte Barudi sich und seinem italienischen Freund Mut. »Das glaube ich nicht«, erwiderte Mancini, der die Kälte des Sekretärs noch in allen Gliedern zu spüren meinte. Die Überraschung. Die beiden Zimmer waren ziemlich klein. Alles in dieser Pension war klein. Die Wirtin, ihr Hund, die Tische, die Treppe, das Waschbecken und auch das Frühstück, wie sich herausstellen sollte. Barudi war früh aufgewacht. Er hatte einen seltsamen Traum gehabt, aber beim Aufwachen wusste er nur, dass Nariman darin vorgekommen war. Er rief sie an. Sie lachte und erwiderte, sie habe gerade darüber nachgedacht, unter welchem Vorwand sie ihn anrufen könnte. Vergnügt ging er vom ersten Stock in den Frühstücksraum im Erdgeschoss. Er war gerammelt voll. Mancini winkte ihm aus einer Ecke zu. Er saß an einem winzigen Tisch mit zwei Stühlen nahe dem Fenster zur Straße. »Guten Morgen«, grüßte Barudi ihn. »Hast du gut geschlafen?« »Wie ein Murmeltier«, antwortete Mancini. Sie aßen schweigend. Bei dem Lärm der Gäste, die über ihre eigenen Sorgen oder über den Bergheiligen sprachen, war es fast unmöglich, sich zu unterhalten. »Lass uns nach dem Frühstück einen kleinen Spaziergang machen. Vielleicht finden wir ein ruhiges Café.« Das Auto ließen sie vor der Pension stehen und gingen zu Fuß in die Altstadt, vorbei an der Kirche. Bereits aus der Ferne sahen sie die vielen Menschen auf dem Platz. Dann aber erblickte Mancini mehrere Läden. Er fasste Barudi am Arm. »Komm, ich will ein Amulett mit dem Furzdiagramm kaufen«, sagte er. Barudi stutzte. »Im Souvenirladen?« »Ja, was glaubst du, was solche Läden um die Kirche herum sonst verkaufen?« »Postkarten von diesem hässlichen Ort? Komm schon!« Tatsächlich bot der Laden Amulette an, sowie diverse Heilmittel in dunklen Gläsern und kleinen Flaschen. Ein Regal voll mit Büchern und gerahmten Bildern des Bergheiligen. Eine Frau bediente an der Theke mit den Amuletten. Ein Mann beriet eine andere Kundschaft bei den heilenden Pulvern und Tinkturen. »Haben Sie ein Amulett zum Schutz vor Gefahren und Unfällen?« fragte Mancini die hübsche Verkäuferin. Die Frau griff routiniert zu einem Ständer mit gelbem Stofftäschchen. $10, sagte sie so tonlos wie ein Roboter. »Wieso Dollar? Geht es nicht mit syrischen Lira?« »Nein, leider nicht.« Aber von Bedauern war in der Stimme der Frau nichts zu hören. »Haben Sie auch ein Amulett gegen Neid?« »Selbstverständlich«, erwiderte die Frau und griff hinter sich nach einem blauen, dreieckigen Stofftäschchen. In diesem Augenblick war der Verkäufer frei. Barudi bemühte sich, seriös zu wirken. »Haben Sie ein Mittel gegen Potenz?« fragte er leise. »Selbstverständlich«, sagte der Mann und brachte ein kleines Porzellandöschen, das er sogleich öffnete. Darin befand sich ein gelbes Pulver, das nach Erdnuss und Kurkuma roch. Damit haben Männer mit 60 ganz wunderbare Erfahrungen gemacht. Nach 3 Wochen war ihre Manneskraft wie die eines 19-Jährigen. Sie haben mich missverstanden, mein Herr. Ich brauche ein Mittel zur Reduzierung der Potenz, quasi zur Kühlung. Mein Bruder, der gerade mit Ihrer Mitarbeiterin spricht, bespringt alles, was ein Loch hat. Er macht mir große Sorgen. Kühlen, mit Eiswürfeln in einer, das haben wir versucht, unterbrach Baludi den Mann. Eine Einkaufstüte voller Eiswürfel. 5 Minuten später konnten wir mit dem heißen Wasser Tee zubereiten. Der Mann warf einen gierigen Blick auf Mancini, dann einen besorgten auf die hübsche junge Frau, deren Hand Mancini wie zufällig streichelte. »Nein, dagegen gibt es kein Mittel, mein Herr«, sagte er, ließ Baludi stehen und ging schnell zu seiner Mitarbeiterin hinüber. Da hatte Mancini gerade bezahlt. »Was ist mit dem Mann? Er hat mich so ängstlich angeglotzt«, fragte Mancini, als sie wieder auf der Straße waren. »Er hatte Angst vor dir«, antwortete Baludi und musste so sehr lachen, dass er sich verschluckte und anfing zu husten. Inzwischen hatten sich auf dem Platz vor der Kirche doppelt so viele Menschen eingefunden wie am Vortag. Die beiden Kommissare blieben stehen und beobachteten ein seltsames Schauspiel. Ein großer roter Kran mit einem Korb, ähnlich dem der Feuerwehr, war vor der Kirche aufgestellt und oben im Korb stand ein Mann in brauner Uniform. Er warf Taschentücher herunter, die er aus einem Karton nahm. So manches Tüchlein segelte eine Weile über die Köpfe und zog die Aufmerksamkeit der Versammelten auf sich. Hände streckten sich danach aus. Das eine oder andere fiel aber auch plump zu Boden. Baludi erkannte den Grund. Es war nass. Und wo immer diese Tücher landeten, entstanden Tumult und Geschrei. Und das schien den Mann im Korb zu amüsieren. Er wartete, bis Ruhe eintrat und warf das nächste Tüchlein herunter. »Was ist das?« fragte Baludi einen dürren Mann, der weiter hinten stand und nervös rauchte. »Das sind die Taschentücher, die seine Heiligkeit am gestrigen Tag gebraucht hat. Sie tragen seinen Schweiß, seinen Urin und seinen Speichel, und sie heilen alle Krankheiten.« Das Meer der Menschen schlug Wellen, die der Mann im Korb mit seinen Würfen dirigierte. Angewidert eilten Baludi und Mancini davon. Da erblickte Baludi ein Schild mit der Aufschrift »Hallen der Umarmung«. Mancini lächelte. »Mal sehen, was damit gemeint ist«, sagte er, und sie folgten den Schildern. Etwa 500 Meter entfernt waren schon aus der Ferne 3 neue Hallen zu sehen. Sie bestanden aus hellem Kunststoff und Aluminium und sahen aus wie Messehallen. Auf den Dächern glänzten moderne Klimaanlagen. Als die beiden Kommissare sich der ersten Halle näherten, entdeckten sie über dem Eingang eine breite Tafel. »Liebe ist deine Heilerin«, stand darauf. Die Halle war bis auf den letzten Platz besetzt. Vorn saß ein Mann mit weißem Kleid im Schneidersitz auf einer etwas erhöhten, mit Teppichen ausgelegten Bühne, zu der man über eine Rampe gelangte. Rechts von der Bühne drängten sich unter den strengen Blicken der braun gekleideten Wächter die Wartenden. Bevor sie auf Knien zu dem Mann auf die Bühne kriechen durften, mussten sie eine strenge Leibesvisitation über sich ergehen lassen. Sogar den Mund mussten sie aufsperren. Die Wächter leuchteten hinein, als ließe sich darin eine Waffe verstecken. Oben auf der Bühne umarmte der Mann in Weiß jeden der knienden Menschen etwa 1 Minute lang und hieß ihn dann aufstehen und links von der Bühne über einige Stufen wieder hinuntersteigen. Vor dem rechten Flügel der Halle saßen 2 Frauen und kassierten $20 pro Umarmung. Der linke, etwas schmalere Flügel der Halle war als Ausgang für die Umarmten gedacht. Diese tanzten wie versunken in einer anderen Welt. Aus den Lautsprechern rieselte sanfte Musik und die Halle duftete stark nach Weihrauch, der hinter der Bühne in Schwaden zur Decke aufstieg. Baludi und Mancini gingen zum linken Flügel der Halle. Mehrere Wächter achteten darauf, dass keiner von dort aus zur Bühne gelangen konnte. »Wer ist der Mann auf der Bühne?« fragte Mancini eine Frau, die gerade wieder zu sich kam. »Ein auserwählter Jünger des Bergheiligen«, erklärte die Frau. »Und wieso kommt der Heilige nicht persönlich?« fragte Baludi. »Er ist mit wichtigen Gebeten beschäftigt. Er umarmt die Jünger am frühen Morgen, und sie übertragen seine Kraft der Liebe auf uns«, sagte die Frau und schwebte davon. »Was sind Sie von Beruf?« fragte Barudi einen Mann, der gerade aufhörte, sich im Kreis zu drehen. »Informatiker«, sagte der Mann, und Barudi verschlug es die Sprache. »Was hat Ihnen der Jünger bei der Umarmung gesagt?« wollte Mancini wissen. »Dass er mich liebt. Und ich soll mich selber lieben«, antwortete der etwa 30-Jährige. »Ach, wie glücklich ich bin!« Die beiden anderen Hallen waren wie Kopien der ersten. Dort erfuhren die Kommissare, dass keiner der Bediensteten einen Lohn bekam. »Aber«, sagte eine Kassiererin, »ich bin glücklich, endlich eine sinnvolle Arbeit zu tun.« »Lass uns hier weggehen, bevor ich den Verstand verliere«, sagte Barudi. Nichts anderes wollte Mancini. Bald fanden sie in einer Seitengasse ein kleines Café. Der Wirt bediente selbst. Sie setzten sich und bestellten 2 Tassen Kaffee. »Ich merke, wie mich der Bergheilige beschäftigt«, setzte Mancini an. »Ich habe alle Unterlagen und Recherchen über ihn gelesen, die mir deine tüchtigen Mitarbeiter zur Verfügung gestellt haben. Tatsächlich gibt es einige richtige Heiler, denen die Natur, Gott oder der Satan magische Kräfte geschenkt haben. Es gab sie schon immer. Überhaupt setzt das Christentum auf Heilung. Jesus war ein Revolutionär, vor allem aber war er einer dieser seltenen, exzellenten Heiler. Nur wenige aber konnten oder können wirklich heilen. Ihnen steht ein Heer von falschen Heilern und Quacksalbern gegenüber, die mit ihren Taschenspielertricks und Versprechen törichte Menschen verführen und ihnen das Geld aus der Tasche ziehen. Das ist Gaunerei der billigsten Art. Und dann gibt es noch die ganz Gefährlichen, die von dem Irrglauben durchdrungen sind, sie hätten eine Mission, die sie als Auserwählte verfolgen müssen. Manche fangen als Gauner an und enden als fanatische Missionare. Hier wird die Grenze zwischen Lüge und Selbstbetrug überschritten. Der Bergheilige gehört dazu, wenn er seinen Urin und seine Spucke auf die Massen werfen lässt. Das zeigt, was er von diesen Menschen hält. Du hast bestimmt gelesen, was er mit den Frauen gemacht hat, oder? Nein, was? Fragte Barudi zurück. Bis vor 3, 4 Jahren hat er sich das Recht auf die erste Nacht vorbehalten. Das heißt, er hat die Bräute entjungfert. »Um das Innere der Frauen zu reinigen«, behauptete er, so ein Schweinehund. »Hör dir das an, zu reinigen. Das Recht nahmen sich vor Jahrhunderten die Feudalherren. Sie machten damals mit ihren Leibeigenen, was sie wollten, aber heute, im 21. Jahrhundert, was sind das für Frauen und Männer, die das mit sich machen lassen?« empörte sich Mancini. Kein Wunder, dass sich jemand wie der Bergheilige oder wie Bhagwan Osho oder weiß der Teufel wer beim Anblick seiner Sklaven wie Gott fühlt. Als ich in Aleppo studierte, habe ich einen Historiker kennengelernt. Er erzählte mir Erstaunliches über die frühen Heiligen und Mönche, die Einsiedler in der Wüste und die Säulenheiligen. Jetzt bin ich gespannt. Dieser Historiker hat meine Vorstellungen aus dem Religionsunterricht korrigiert. Einsiedler würden in der Wüste sitzen, allein in Höhlen leben und Tag und Nacht bei Wasser, trockenem Brot, Wurzeln, wildem Honig und Kaktusfeigen beten. Nichts davon stimmt. Sie wurden, wie der Bergheilige, von Menschenmassen aufgesucht. Und bald tätigte man hier und da ein lukratives Geschäft. Gauner wurden magnetisch angezogen. Es entstanden Kolonien von fetten Saufköpfen. Von Einsiedelei und Einsamkeit keine Rede mehr. Die Massen der Leichtgläubigen belagerten manch einen Mönch und wurden nicht selten übergriffig. Damit zwangen sie ihn, sich auf eine Säule zu erheben, um den Menschen fern und dem Himmel nah zu sein. Vor allem im Norden Syriens kamen die Säulenheiligen, die man auch Steliten nannte, in Mode. Anfänglich waren die Säulen 2 bis 3 Meter hoch. Die Heiligen lebten auf einer Platte über dem Kapitell, nicht größer als 2 mal 2 Meter. Das Publikum tobte und bewarf sie mit Gaben. Da baten die Heiligen um höhere Säulen. So ging es langsam in die Höhe, bis die Säulen 20 Meter hoch wurden. Dort oben lebten die Heiligen. Manch einem wurde schwindlig und er ließ ein schützendes Geländer um die Plattform anbringen. Essen und Wasser wurde mit Seilen und Winden hinaufbefördert. Die Anhänger waren oft mehrere hundert Kilometer gereist. Manchmal mussten sie Urin und Fäkalien ertragen, die es von oben herabregnete. Den Säulenheiligen setzten Wind und Wetter dort oben zu, und so manch einer stürzte sich hirnverbrannt in den Tod. Der berühmteste Säulenheilige war der heilige Symeon der Ältere. Mancini hörte zu und schlitzte dabei das Amulett zum Schutz vor Unfällen vorsichtig mit seinem Taschenmesser auf. Darin befand sich, genau wie es Cassim beschrieben hatte, ein gefaltetes Papier mit einem bunten Diagramm. Das zweite Amulett enthielt eine blaue Perle und ein gefaltetes Papier, auf dem eine Hand und ein Koranspruch gegen den Neid prangten. Die Hand sollte die Neidaugen stoppen. Die blaue Perle gilt in ganz Arabien als Mittel gegen Neid. »Alles industriell hergestellt«, sagte Mancini. »Womöglich in China«, erwiderte Baroudi giftig. Als der Wirt die zweite Runde Kaffee brachte, klingelte Baroudis Handy. Er schaute auf das Display. »Keine Ahnung«, beantwortete er Mancinis fragenden Blick, bevor er das Gespräch entgegennahm. »Ja, bitte«, sagte er trocken. »Guten Tag, spreche ich mit Kommissar Baroudi?«, meldete sich ein Fremder. »Ja, bitte, wer ist da?«, fragte Baroudi. »Ich bin Josef Katib, der Sekretär von Herrn Georges Boudi. Er wünscht, Sie zu sprechen.« »Ja, bitte«, sagte Baroudi. »Nein, nicht am Telefon. Er lädt Sie zum Mittagessen ein, damit Sie sich in aller Ruhe mit ihm unterhalten können.« »Ich komme gern, aber in Begleitung des Journalisten Roberto Mastroianni. Selbstverständlich ist auch er eingeladen. Entschuldigen Sie, ich bin so ungeschickt. Herr Boudi möchte Sie beide einladen. Er weiß von Herrn Mastroianni.« »Und wie kommen wir zu Ihnen?« »Unser Chauffeur wartet bereits vor der Pension, in der Sie übernachtet haben.« »Bis gleich also«, antwortete der Mann und legte auf. Baroudi fiel vor Schreck fast das Handy aus der Hand. »Was ist los?«, fragte Mancini. »Der Bruder von Kardinal Boudi kennt nicht nur meine Handynummer, sondern weiß auch, wo wir übernachten.« »Ja und?« »Wir leben noch. Das zeugt von seiner Gastfreundschaft. Er hätte uns erledigen können. Bei diesem Chaos hier wäre es kaum jemandem aufgefallen. Aber vielleicht braucht er uns.« »Ich glaube, sein Bruder, Kardinal Boudi, hatte Kontakt mit deinem Freund in Rom, dem Journalisten. Wie hieß er noch?« »Du meinst Giuliano, von Il Giornale.« »Ja, genau der. Er hat doch den Kardinal scharf gemacht auf die Reportage, die du angeblich über die Heileren schreiben willst. Und so achtet der große Boss darauf, dass uns nicht zustößt.« Baroudi dachte kurz nach, als würde er mit einem Gedanken kämpfen. »Trotzdem«, fuhr er fort, »möchte ich eine kleine Maßnahme zu unserer Sicherheit treffen.« Er rief Ali an. »Ali, ich werde zu einem Treffen mit Georges Boudi gefahren.« »Ja, genau, aber ich weiß nicht einmal, wo das sein soll. Es kann sich um ein harmloses Mittagessen handeln, aber sollte ich mich in einer Stunde nicht bei dir melden, setz bitte alles daran, uns zu finden. Sei bis dahin so gut und lass meine Fahrt verfolgen und das Reiseziel orten. Ich nehme mein Smartphone mit.« »Danke, ja, alles in Ordnung.« »Diese misstrauischen Syrer«, rief Mancini, nachdem Baroudi aufgelegt hatte. »Man kann sie nicht einmal zum Essen einladen, und schon ortet die Kriminalpolizei den Suppentopf.« Als sie sich der Pension näherten, sahen sie bereits die schwarze Limousine. Sie stiegen ein. Eine Viertelstunde später hielt der Chauffeur vor einer weißen Villa. »Wir sind da, meine Herren«, sagte er. Direkt hinter dem eisernen Tor führte eine Treppe zu dem höher liegenden Gebäude. Vorgelagert war eine gewaltige Terrasse mit arabischen Bögen, die dem Ganzen einen orientalisch kitschigen Charakter verlieh. Ein Mann in blauem Anzug schien auf sie gewartet zu haben. Er beeilte sich, ihnen entgegenzukommen. »Seien Sie willkommen. Herr Boudi erwartet Sie schon«, sagte er und begrüßte Baroudi und Mancini per Handschlag. Dann führte er sie in den Salon. Dieser war geschmacklos, protzig, überladen mit kitschigen Porzellanfiguren, die hier alle deplatziert schienen. Was hatte eine Balletttänzerin auf dem einen Ende des gewaltigen Tisches zu suchen, die auf einen scheußlichen Jaguar am anderen Ende starrte. Krummschwerter hingen neben Reproduktionen europäischer Gemälde. Das alles ergab keinen schönen Anblick, sondern sollte nur zeigen, ich bin reich. Georges Boudy war ein kraftstrotzender 80-Jähriger, der 20 Jahre jünger wirkte. Er hatte das Gehabe eines Grand Seigneurs. Sein Auftreten erinnerte an einen Mafiapaten, jovial und vollkommen von sich überzeugt. Zweimal wiederholte er, er sei der Taufpate von mehr als einem Dutzend Kindern, deren Eltern ihr Brot bei ihm verdienen. Das erinnerte Mancini an die Clan- und Mafiabosse in Kalabrien. Auch das Mittagessen, das er auffahren ließ, war herrschaftlich. Er war der generöse Spender, die Gäste waren die Bittsteller. Das verdarb Baroudi und Mancini jeglichen Appetit. Doch es kam noch Ärger. Der Hausherr erklärte Baroudi von oben herab, dass keiner in dieser Stadt irgendetwas ohne seine Genehmigung unternehmen dürfe. Das war offenbar der Zweck der Einladung gewesen. Auch der Bergheilige nicht, setzte er nach. Baroudi kochte vor Wut, doch er beherrschte sich in der Hoffnung, den arroganten alten Herrn in eine Falle locken zu können. »Wenn Sie so mächtig sind, wie konnten Sie es als Katholik zulassen, dass in Ihrem Machtbereich ein Kardinal bestialisch ermordet wurde und außerdem noch ein gutherziger Jesuit, der Begleiter des Kardinals? Ich weiß nicht, wie Ihr Bruder reagiert, wenn bekannt wird, dass Sie diesen Mord genehmigt haben.« Der alte Herr schlug mit der Faust auf den Tisch. »Ich habe nichts genehmigt«, schrie er. Mancini spürte eine lähmende Angst. »Beruhigen Sie sich. Gerade haben Sie gesagt, in dieser Stadt geschehe nichts ohne Ihre Genehmigung«, sagte Baroudi mit fester, fast arroganter Stimme. Mancini schaute ihn bewundernd an. »Der Kardinal wurde hier verwöhnt und gut behandelt. Er hat sich sogar mit dem Bergheiligen angefreundet.« »Ihr Bruder, Kardinal Boudy, wäre davon vermutlich nicht gerade begeistert. Er konnte Kardinal Cornaro nicht ausstehen.« »Das weiß ich«, sagte der alte Herr mit beherrschter Stimme. »Ich auch nicht. Aber er war ein Gast in meinem Gebiet. Ich bin altmodisch und achte meine Gäste und ihr Recht auf Sicherheit.« »Auch wenn sie ihre Feinde sind?« hakte Baroudi provozierend nach und übersah, dass Mancini ihn mit einer kleinen Handbewegung zur Mäßigung mahnte. »Auch Feinde haben als Gäste ein heiliges Recht auf Schutz. Aber sie haben kein Recht auf Schnüffelei. Der Kardinal wollte Informationen über meine Geschäfte sammeln. Das wurde uns sehr schnell klar, und da habe ich eine totale Informationssperre verhängt. Vom Restaurantdiener bis zum Bergheiligen durfte keiner auch nur ein Wort über mich und meine Familie verlieren. Ist das nicht tausendmal effektiver, als ihn zu ermorden, ihn mit leeren Händen zurückzuschicken? Ich verachte diese primitiven Mörder, die ihn zum Märtyrer gemacht haben, und aus dem Mord eine politische Affäre. Dabei war er ein arroganter Kolonialist.« Baroudi war beeindruckt von der Offenheit des Gastgebers. »Haben Sie vielleicht eine Idee, wer so einen barbarischen Mord begangen haben könnte?« fragte er nun etwas respektvoller. »Leider nein. Seit die Terroristen uns aus der Region vertrieben haben, kann ich dort nicht mehr agieren. Wenn Sie mich fragen, ich glaube, es war ein Islamist, denn die Islamisten hassen den Bergheiligen. Der Kardinal hat in ihren Augen eine Todsünde begangen. Mit seinem Besuch hat er dem Bergheiligen Anerkennung gezollt. Der Bergheilige ist in seinem Tun Jesus näher als Muhammed, auch was die Heilung von Kranken angeht. Der Prophet Muhammed war ein genialer Staatsmann, aber kein Heiler.« Als die Bediensteten den Tisch abräumten, trat Baroudi kurz auf die Terrasse hinaus und rief Ali an, um ihn zu beruhigen. Sein Assistent wartete mit einer Überraschung auf. »Wusstest du, dass Bischof Tabir, der die Heilerin Dumia unter seine Fittiche genommen hat, auch aus Derkas stammt?« »Nein«, sagte Baroudi. »Aber das ist im Moment wenig interessant«, fügte er hinzu, weil er mit dieser Information nichts anfangen konnte. Als er zu den anderen zurückkehrte, verkündete Mancini gerade, er betrachtete die Heilerin Dumia als eine Heilige, über die er gern einen Artikel schreiben wolle. Barudi lächelte und wusste, dass diese Falschinformation noch am Abend nach Rom weitergeleitet und dass sich Kardinal Buri über den dummen Journalisten freuen würde. Nach dem Kaffee verabschiedeten die Kommissare sich und baten den Chauffeur, sie zu ihrer Pension zurückzufahren. Dort angekommen, rief Barudi Kasim an, der immer noch am Kontrollpunkt der Islamisten auf sie wartete, und teilte ihm mit, dass sie in einer halben Stunde bei ihm wären. Die Wirtin wollte sie nur für eine Übernachtung bezahlen lassen, aber Barudi ließ das nicht zu und erklärte, dass sie die Zimmer ja bis zum Nachmittag des zweiten Tages in Anspruch genommen hätten. Auf dem Parkplatz vor der Pension versuchte Barudi, Nariman anzurufen. Vergeblich. Dann fuhren sie los. Kasim lachte breit, als Barudi und Mancini aus dem Auto stiegen und ihn herzlich begrüßten. »Das war aber ein kurzer Besuch«, meinte er. »Er habe mit mehreren Tagen gerechnet.« »Er war lang genug«, antwortete Barudi trocken. Noch einmal versuchte er, Nariman zu erreichen. Nur die Mailbox sprang an. Er schwieg auf der ganzen Rückfahrt, während sich Mancini mit Kasim über kuriose Fälle von Aberglauben amüsierte. Barudi fuhr langsam, blickte düster in die Ferne und verfluchte sein Pech. Hätte er gewusst, was ihn an diesem Abend erwartete, er hätte nicht geflucht, sondern Gas gegeben. Hoffnung und Verdacht. Kommissar Barudis Tagebuch. Die Fahrt war kurz. Endlich habe ich Nariman erreicht. Gott sei Dank war alles in Ordnung. Ihr Smartphone ist kaputt gegangen und sie musste ein neues kaufen. Die paar Stunden ohne sie kamen mir wie eine Ewigkeit vor. Nariman schenkt mir so viel Hoffnung. Sie strahlt eine Ruhe aus, die für mich eine große Kraftquelle ist. Sharif ist noch nicht zurückgekehrt und Mancini ist todmüde. Ich aber bin nach dem Gespräch mit Nariman ganz frisch. Ich habe seit einer Ewigkeit nicht mehr Tagebuch geschrieben. Es passiert jeden Tag so viel, dass mir die Augen zufallen, sobald ich mich hinsetze. Was wir, Mancini und ich, in den letzten Tagen erlebt haben, war für mich kaum vorstellbar. Oft frage ich mich, sind wir überhaupt noch in Syrien oder in einem fremden Land? Bis Sharif zurückkommt, will ich ein paar Dinge festhalten, bevor sie in den Abgrund des Vergessens fallen. Alles ist unwirklich. Der bergheilige Sippenchef, Sharif, die Islamische Republik. Allmächtiger Gott, wie soll das enden? Heute habe ich meinen Chef angerufen, und zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass er mich und Mancini im Stich lassen wird. Ich habe Mancini darüber informiert. Er war von meinem Vertrauen gerührt, und wir haben beschlossen, alle Untersuchungsergebnisse und Dokumente möglichst unauffällig in der italienischen Botschaft zu deponieren. Sollten Major Suleiman und seine Herren die Ergebnisse der Ermittlung manipulieren, hat Mancini die Möglichkeit, die italienische Öffentlichkeit und vor allem den Vatikan zu informieren. Dann hat sich die Vorsicht gelohnt. Heute sagte er mir so nebenbei, wie es seine Art ist, er würde sich freuen, mir und Nariman Rom zu zeigen. Seine Wohnung sei viel zu klein und chaotisch. Er werde in einem romantischen Viertel namens Trastevere eine günstige Wohnung für uns finden. Rom sei sehr schön im Frühjahr und Herbst. Während ich heute auf der Rückfahrt voller Sorge um Nariman war, weil ich sie nicht erreichen konnte und mir schreckliche Dinge ausmalte, hörte ich, wie Mancini sich über den Aberglauben lustig machte. Kasim lachte herzlich, als Mancini ihm von den kuriosen Reliquien erzählte, die in italienischen Kirchen aufbewahrt und für heilig erachtet werden. Sogar die Windeln Jesu Christi und seine Sandalen und der Stein, auf dem sich die heilige Maria bei der Flucht nach Ägypten ausgeruht haben soll, werden verehrt. Ich habe gelesen, dass man in einer deutschen Stadt die Knochen der heiligen drei Könige, oder was man dafür hält, als Reliquie verehrt. In einem anderen Land behauptet man, das Tuch zu besitzen, das auf dem Tisch lag, an dem Jesus mit seinen Jüngern das letzte Mahl nahm. Kasim erzählte von der Angst der Araber vor Friedhöfen. Ein Aberglaube besagt, manche Ermordeten oder zu Unrecht zum Tode Verurteilten stiegen in der Nacht aus ihren Gräbern und rächten sich an den Menschen, die den Friedhof besuchen. Er erzählte viele Anekdoten. Bei einer Mutprobe sollte ein Cousin von ihm des Nachts auf einer Grabplatte ein gegrilltes Hähnchen essen. Wenn er das wagte und die blanken Hühnerknochen mitbrächte, sollte er $100 bekommen. Der Cousin, ein armer Teufel, setzte sich auf die Grabplatte und begann zu essen, als er hinter sich eine eiskalte Stimme flüstern hörte: »Ich nehme das Hähnchen und die Innereien des Mannes und du kriegst alles andere.« Die Stimme schien zu einem anderen Dämon zu sprechen. Natürlich hatte sich einer seiner Freunde einen Scherz erlaubt. Der Cousin sprang auf und rannte um sein Leben. Als er den Friseursalon erreichte, wo die Freunde auf ihn warteten, wunderte man sich sehr über seine Frisur. Sein Krauser war wie mit dem Lineal in zwei Hälften geteilt. Die linke Seite war schneeweiß, die rechte blieb schwarz. Ich selbst hatte auch immer Angst vor Friedhöfen. Als ich in London ein Jahr bei Scotland Yard war, wunderte ich mich über die Briten, die an sonnigen Tagen gern auf Friedhöfen spazieren gehen. Es gibt dort viele berühmte Friedhöfe. Ich wurde neugierig und ging auf den schönsten Londoner Friedhof, Highgate Cemetery, im Norden der britischen Hauptstadt. Aus Feigheit und Aberglaube ließ ich mich von einem englischen Kollegen begleiten. Man muss sich das vorstellen, der Besuch dort kostet sogar Eintritt. Es ist ein wunderschöner Park. Hier liegen einige Berühmtheiten, wie der deutsche Philosoph Karl Marx. Und bei uns? Um Gottes Willen, auf den Friedhof, sagte Major Suleiman zu mir, als ich ihm von den Londoner Friedhöfen vorschwärmte, gehe er nur einmal, und zwar ohne Rückfahrkarte. Schukri, der sonst so mutige Kerl, verträgt nicht einmal lustige Friedhofsgeschichten beim Abendessen. Er bekomme davon Albträume. Deshalb stand er neulich auf, als ich Mancini vom Londoner Friedhof erzählte, und streute Salz auf den Boden hinter der Eingangstür seiner Wohnung. Salz verhindere den Eintritt der toten Seelen, erzählte er mir. Das wusste ich bereits als Kind. Nach einem Gespräch mit Scharif dachte ich, fordere niemanden heraus, der nichts zu verlieren hat, und bedrohe niemanden, der mit einem Fuß bereits im Paradies steht. Er fürchtet sich nicht nur nicht vor dem Tod, er sehnt sich sogar nach ihm. Wenn Scharif uns so schwärmerisch von seiner Islamischen Republik erzählt, denke ich, er ist bereits verloren. Scharif will für seinen Islamismus sterben. Was aber ist der Islamismus anderes als ein Aberglaube, an dem Millionen heimlich oder offen hängen? Sie wollen die Religion zur Politik machen und mit ihr die Probleme der Gesellschaft lösen. Diese Islamische Republik wird kein einziges Problem lösen. Sie ist selbst ein Problem. Das Gefährliche aber ist, dass diese Abergläubischen über Milliardensummen und über Waffen verfügen. Erstes Licht im Dunkeln. Es war bereits früher Abend. Ein Wächter teilte Barudi und Mancini mit, dass Scharif zurückgekehrt war. Sie liefen hinaus und da stand er am großen Eingangstor. Zwei schwarz gekleidete Leibwächter kreisten um ihn wie Satelliten um einen Planeten. Er strahlte Barudi an. »Wir haben Sie«, sagte er statt einer Begrüßung. »Wen habt ihr?« fragten Barudi und Mancini wie im Chor. »Die Banditen, die den Kardinal und seinen Begleiter entführt haben. Es war leichter, als wir dachten. Sie sind auf Entführungen spezialisiert.« »Wie? Wer ist auf Entführungen spezialisiert?« fragte Barudi weiter. Mancini wirkte nachdenklich. War das wirklich die Lösung oder beglichen hier rivalisierende Gruppen alte Rechnungen? »Lasst uns bei mir einen Tee trinken und dann erzähle ich euch alles der Reihe nach. Und danach könnt ihr sie haben«, schlug Scharif vor. »Wie ich euch erzählt habe, gibt es hier in den Bergen zwei kriminelle Organisationen«, begann Scharif, als sie zusammen in der Wärme saßen, »die sich im Irak auf Entführungen spezialisiert haben. 2003 fingen sie dort an, wahllos Amerikaner und deren irakische Freunde zu entführen und Lösegelder zu fordern. Bald aber haben sie gemerkt, dass nicht jeder Entführte automatisch Geld einbringt. Und so spezialisierten sie sich«, verbesserten ihre Taktik und ihre Beobachtung, weshalb sie von da an wesentlich häufiger und zielgenau gute Beute machten. Und sie begannen, Entführungen auch im Auftrag anderer vorzunehmen. Ich gebe euch ein Beispiel. Eine politische Organisation will auf sich aufmerksam machen. will Gelder oder die Freilassung inhaftierter Mitglieder erpressen. Sie beauftragt diese verwegenen Profis, einen wichtigen Politiker zu entführen. Sie bezahlt dafür gutes Geld und bekommt den Gefangenen. Die Entführer selbst drehen sich um und erledigen den nächsten Auftrag. Sie sind unpolitisch und arbeiten wie die Waffenhändler für jeden. Ihre Moral ist das Geld. Sie betrachten eine Entführung als einen Job. In ihren toten Herzen gibt es keinen Platz für Mitleid. Den gefährlichsten Teil der Arbeit, die zähen Verhandlungen um den Preis und die Modalitäten der Freilassung, überlassen sie ihren Auftraggebern. Unsere Brüder vom Überwachungsdienst haben beide kriminelle Gruppen ins Visier genommen. Wir erlauben ihnen keine Entführungen in unserem Gebiet. Sie erledigen Aufträge für uns in den Städten, die wir noch nicht befreit haben. Letzten Monat haben wir mit ihrer Hilfe einen Onkel des Präsidenten entführt. Das ist wirklich ein dicker Fisch. Er hockt in einem Keller in Aleppo und wird von einer geheimen Zelle unserer Organisation bewacht. Wir halten ihn in Gefangenschaft für den Fall, dass ein wichtiger Emir unserer Armee in die Hände des Geheimdienstes gerät. Die Zusammenarbeit funktioniert. »Und wie habt ihr die Entführer gefasst?«, fragte Mancini. »Verschiedene Zeugen haben uns unabhängig voneinander sichere Hinweise auf Personen gegeben, die mit der einen Bande zusammenarbeiten. Wir haben den Anführern dieser Bande befohlen, uns die Entführer des Kardinals auszuliefern. Sie haben ohne unsere Genehmigung agiert und den Kardinal in den Tod geschickt, obwohl er dem Islam gegenüber freundlich gesinnt war. So etwas ist schädlich für uns. Deshalb müssen sie uns die Täter überstellen. Ich habe den Anführer gewarnt, mir ja keine Strohmänner zu übergeben. Ich will die Täter. Und ich habe ihm gesagt, dass die Angelegenheit Chefsache ist. Er ist ein kluger Mann und war selber verärgert über die Entführer, weil sie angeblich ohne seine Genehmigung gehandelt haben. Deshalb wird er die Männer ohne jedwede Bedingung und so schnell wie möglich ausliefern. Er ist zuverlässig. Aber sicherheitshalber habe ich sein einziges Kind, einen 10-jährigen Sohn, an dem er sehr hängt, gefangen genommen. Nun sind sie da. Meine Männer haben sie verhört, sie sind es. Ihr könntet euch selbst davon überzeugen. Wo sind sie jetzt? Im Gefängnis, in Einzelhaft. Wir bringen sie euch hierher. Ihr könnt sie hier verhören. Ich habe jetzt gleich eine wichtige Versammlung aller Emire der Islamischen Republik unten in der Kantine. Es waren drei an den Händen gefesselte Männer zwischen 20 und 30. Sie wurden Barudi und Mancini in ihrer Wohnung vorgeführt. Barudi musterte sie kurz und forderte ihnen, die Fesseln abzunehmen. Sie sollten isoliert bleiben und kein Wort miteinander sprechen oder über die Wächter weiterleiten können. Er wollte jeden der drei separat verhören. Zwei der Entführer wurden zurück in ihre Zellen gebracht. Der dritte, angeblich der Anführer dieses Entführungskommandos, blieb. 5 Stunden dauerte seine Vernehmung bis kurz vor Mitternacht. Danach waren Barudi und Mancini zwar erschöpft, aber sicher, dass der Mann die Wahrheit gesagt hatte. Die Lässigkeit jedoch, mit der er sich zu der Entführung bekannte, kam Barudi verdächtig vor. Hatte der Mann seine Rolle mit allen Details einstudiert? Vor 20 Jahren hatte Barudi einen solchen Fall gehabt. Ein Mann bekannte sich zu einem Mord, um den prominenten Auftraggeber zu decken. Er kannte alle Details vom Tatort, der Waffe, dem Opfer. Erst als er müde wurde, brachte er alles durcheinander. Barudi beherrschte diese entnervende Zermürbung durch scheinbar dumme Fragen exzellent. Schob er dann eine wichtige, gut getarnte Frage dazwischen, erwischte er den müden Verdächtigen kalt. Auch der Entführer war erschöpft. Barudi zeigte ihm auf dem Laptop manipulierte Fotos von etwa 30 Männern. Nur das Gesicht war echt. Der Körper darunter war bei allen Kandidaten gleich. Der Mann erkannte Kardinal Cornaro und seinen Begleiter Pater José Camilliero sofort. »Ich habe etliche Tage mit Ihnen verbracht. Sie sind in der Tat markante Typen«, sagte er. Er erwähnte auch eine Hütte, wo er die bestellten Entführungsopfer hingebracht habe. Sie lag südlich von einem winzigen Dorf namens Saitunia. Die Gegend war bekannt für ihre Olivenhaine. »Warum gerade dorthin?«, fragte Mancini. »Weil die Hütte geschützt in einem kleinen Wäldchen liegt und über einen Landwirtschaftsweg gut erreichbar ist. Außerdem ist die Autobahn Damaskus-Aleppo nicht weit. Die Autobahnausfahrt heißt ebenfalls Saitunia.« »Wer hat den Ort der Übergabe bestimmt?« »Der Auftraggeber, wie üblich.« Badudi wollte noch nicht nach dem Auftraggeber fragen, aber er musste sich wegen der Spurensicherung beeilen, bevor irgendjemand Wind von der Sache bekam und die Spuren manipulierte oder zerstörte. Er rief Shukri an. »Ich weiß, es ist unverschämt spät, aber meine Sehnsucht nach dir«, begann Badudi, dann musste er selbst lachen. Auch Shukri lachte. »Ich bin sicher, nach dieser Schmeichelei kommt jetzt gleich ein Hammer. Mein Herr, ich bin Ihr Amboss und stehe Ihnen zur Verfügung, allerdings im Pyjama, wenn das in Ordnung ist. Solange er züchtig geschlossen ist? Hör mal, wir sind einen gewaltigen Schritt vorangekommen. Das behältst du bitte für dich. Die Sache ist noch nicht ganz geklärt. Wir haben wahrscheinlich die Hütte, in die man den Kardinal und seinen Begleiter noch lebend gebracht hat. Kannst du deine Männer dorthin schicken, ohne dass der Chef was mitkriegt? Wahrscheinlich ist das auch der Tatort. Warum so aufwendig und umständlich? Mein Freund Mitri, der Chef der Spurensicherung in Aleppo, schuldet mir noch etwas. Ich habe ihm letztes Jahr dreimal aus der Patsche geholfen. Er soll dir eine fähige Truppe schicken. Sie sind in einer halben Stunde bei euch. Von hier aus brauchen wir 3-4 Stunden. Und die in Aleppo sind supermodern ausgestattet, mit einigen Geräten sogar besser als wir.« »Das klingt vernünftig«, sagte Badudi. »Gib ihm meine Handynummer. Ich informiere mich bei den Ortsansässigen und sage ihm dann, wie er und seine Leute am besten zu der Hütte kommen.« »Wird gemacht, Chef. Und pass auf dich auf.« »Danke, mach ich«, sagte Badudi. Dann bat er den Mann, der im ersten Stock Wache schob, Sharif auszurichten, dass er ihn kurz sprechen müsse. Er warte unten vor dem Haus auf ihn. Der Wächter machte sich auf den Weg und Badudi ging langsamen Schrittes hinunter. Mancini sollte unterdessen weitere Informationen aus dem Entführer herauskitzeln. Sharif kam eiligen Schritts aus dem Keller nach oben. Als Badudi ihm von der Hütte erzählte, wusste Sharif genau, wo diese lag, und versprach, sie sofort bewachen zu lassen. Er würde auch Männer schicken, die die Spurensicherung begleiten sollten. »Danke dir, mein Lieber«, sagte Badudi und drückte Sharifs Hand. Dieser erwiderte den Händedruck. Badudi war noch im Treppenhaus auf dem Weg zurück, da klingelte sein Handy. Es war Mitri, der ihm versicherte, er werde ihm gern zur Seite stehen. Badudi sei sein Vorbild und einer der Gründe, weshalb er zur Kriminalpolizei gegangen sei. Shukri habe ihn nicht wirklich bitten müssen. Badudi war gerührt. Sein Leben und seine Arbeit waren doch nicht umsonst. »Sie sind sehr freundlich. Wir haben hier eine delikate Situation. Endlich kennen wir den Tatort und deshalb brauchen wir die Spurensicherung. Können Sie morgen früh gleich kommen? Und bitte, absolute Diskretion. Ist das möglich?« Mitri stimmte in allem zu. Als Badudi ihm die Ausfahrt nannte, stutzte der Mann am Telefon. »Keine Angst«, fuhr Badudi fort. »Die islamistische Führung ermöglicht uns, die Untersuchung ungestört durchzuführen. Wir haben ja mit Politik nichts zu tun. 2 Männer werden euch bis zur Hütte eskortieren. Sie müssen mir nur sagen, wann sie kommen sollen, dann gebe ich den Leuten hier Bescheid.« Mitri schlug als Treffpunkt die Autobahnausfahrt Saitunia vor, um 8 Uhr morgens. »In Ordnung, bis morgen und danke«, sagte Badudi und rief sogleich Sharif an. Dieser sagte zu, dass die Spurensicherung aus Aleppo freundlich empfangen und begleitet würde. Am nächsten Morgen um 6 schlich Badudi aus der Wohnung, während Mancini noch schlief. Kaum hatte er einen Schritt gemacht, waren die Wächter schon da. Er teilte ihnen mit, er müsse zu einer Hütte in der Nähe von Saitunia fahren. Die Männer waren freundlich, aber sie bestanden darauf, dass jemand ihn begleitete. »Wenn Ihnen etwas zustößt, wird uns das unser geliebter Emir nie verzeihen. Sie können sicher sein, in Begleitung von Hamad kann Ihnen nichts passieren.« Badudi ließ sich den Weg zur Hütte beschreiben und fuhr dann los. Neben ihm saß der wie eine Sphinx schweigende Hamad, der mit einer Kalaschnikow auf dem Schoß steif und misstrauisch die Umgebung beäugte. Um 9 Uhr kehrte Barudi zurück. Mancini war gerade aufgewacht. »Wir haben die Hütte. Wenn das Ganze nicht ein großes Theater ist, bei dem wir nur als Statisten auftreten, dann können wir bald unseren Urlaub genießen. Die Kleider des ermordeten Kardinals liegen dort. Graue Korthose, Pullover, Jacke und auch seine Unterwäsche. Die Spurensicherung aus Aleppo ist sehr fleißig und gründlich. Was Sie bereits jetzt mit Sicherheit sagen können, ist, dass die Operation dort durchgeführt wurde. Die Innereien des Kardinals, die in einem rostigen Eimer liegen, und die Blutspuren konnten die Täter nicht mehr beseitigen. Die Eiseskälte hat alles gerettet. Auch die Vernehmung des zweiten Mannes verlief zufriedenstellend. Er konnte den Kardinal und seinen Begleiter identifizieren und auch den Ort der Hütte auf einer Karte zeigen. Allerdings wusste er genauso wenig wie der erste Entführer, was in der Hütte vor sich gegangen war. Das dritte und jüngste Mitglied der Bande geriet ins Stottern, verfing sich in Widersprüchen, behauptete, die Ermordeten seien keine Kirchenmänner gewesen, sondern Touristen. Barudi sah seine Chance gekommen, über diesen Mann die ganze Entführungsgeschichte zu kippen. Er schrie den jungen Entführer an. »Ich glaube dir kein Wort!« und nannte ihn einen Lügner. Er solle nicht darauf hoffen, dass seine Freunde ihn freipressen würden. Der Anführer seiner Organisation hätte Scharif sein Wort gegeben, die 3 Täter niemals auszuliefern. Deshalb würde er wahrscheinlich zum Tode verurteilt. Und das wäre schade. Er solle also lieber die Wahrheit sagen. Er, Barudi, würde ihm Schutz gewähren und für eine neue Identität sorgen. Der junge Mann schaute Barudi kurz an. »Wenn ich stottere, dann hat das mit meiner Kindheit zu tun. Und wenn ich manchmal alles durcheinander bringe, dann geht das auf den Unfall zurück, den ich vor einem Jahr hatte. Ich habe nichts erfunden, ich war dabei, ich kann es belegen.« »Und zwar wie?« fragte Mancini. »Ich habe dem älteren Herrn eine teure Armbanduhr und ein schönes kleines Heft weggenommen. Es ist in Leder gebunden, ich schreibe von Zeit zu Zeit Gedichte hinein. Beides liegt in meiner Wohnung unter der Wäsche im Kleiderschrank. Das Heftchen war zur Hälfte mit Notizen in lateinischer Schrift vollgeschrieben. Sehr schönes Papier.« Der Mann nannte seine Adresse und innerhalb von 10 Minuten war ein Mann auf dem Motorrad unterwegs zu dem Dorf, in dem der Entführer unter falscher Identität eine winzige Wohnung gemietet hatte. Barudi provozierte ihn noch einmal und sagte, er sei dumm, denn nun würde er umsonst sterben. Wäre er ein Islamist, so hätte er die Chance, ins Paradies zu kommen, so aber werde er in der Hölle schmoren. Da lachte der Mann. »Ich mache mir nichts aus dem Paradies. Ich verlasse mich lieber auf meine Organisation. Sie hat der Witwe oder den Eltern eines getöteten Mitglieds bisher immer mit einer großen Geldsumme geholfen.« »Das ist ja wie bei der italienischen Mafia. Die Renten dort funktionieren zuverlässiger als im italienischen Staat«, sagte Mancini. Damit war das Verhör abgeschlossen. Noch einmal vernahmen Barudi und Mancini die ersten beiden Entführer getrennt voneinander. Sie versuchten, ihnen viele Fallen zu stellen, doch keine dieser Fallen funktionierte. Es war bereits dunkel, als Barudi und Mancini das letzte Verhör abgeschlossen hatten. Da klopfte es an der Tür. Ein Wächter streckte den Kopf herein und überreichte ihnen das kleine Heft des Kardinals und die teure Armbanduhr. Es waren erdrückende Beweise. Trotzdem kam Barudi alles zu glatt vor. Hatte man die 3 Verbrecher fallen gelassen? Waren sie Bauernopfer auf einem Schachbrett? Und wenn ja, wer hatte sie fallen gelassen? Wer hatte ihnen den Auftrag gegeben? Dieser Frage wollte Mancini erst nachgehen, wenn sie mit Sicherheit wussten, dass die 3 Männer die Entführer waren. Nun aber galt es, die entscheidende Frage zu beantworten. Wer hatte den Kardinal umgebracht und warum? Barudi und Mancini sprachen lange miteinander und beschlossen am Ende, vorläufig weder Damaskus noch Rom über diesen gewaltigen Fortschritt ihrer Ermittlung zu informieren. Vielleicht handelte es sich ja doch um eine Finte und sie könnten sich blamieren. eine dunkle Vergangenheit. Am nächsten Morgen telefonierte Barudi schon in aller Frühe mit seinem Assistenten Ali und bombardierte ihn mit Fragen und Eilaufträgen. »Je nördlicher du kommst, umso härter wirst du, Chef«, sagte Ali. Danach wollte er Nabil anrufen. Da klingelte sein Smartphone und Nabil war dran. »Guten Morgen, gerade wollte ich dich überfallen«, sagte Barudi und lachte. Nabil sollte recherchieren, welche Termine Scheich Facha im Monat November wahrgenommen hatte. »Leider«, hauchte dieser mit trauriger Stimme in den Hörer, »ist Scheich Facha samt Sekretärin abgehauen. Womöglich nach Saudi-Arabien, das hat mir einer meiner Verwandten erzählt. Facha hat seit Jahren ein Verhältnis mit seiner Sekretärin. Und seine Termine? Sie haben vor ihrer Flucht sauber aufgeräumt. Im Computer gibt es nur wissenschaftliche Dokumente. Da war der Scheich immer vorsichtig.« »Mist«, sagte Barudi und legte auf, um augenblicklich wieder Ali anzurufen und ihn der Familie der Heilerin auf den Hals zu hetzen. Ali lachte. »Aus purer Langeweile habe ich mich in der Nachbarschaft erkundigt«, erzählte er. »Eine Nachbarin der Heilerin hat gesagt, nur Idioten glauben, dass sie eine Heilige ist. Ich glaube nicht einmal, dass sie eine Heilerin ist, denn sonst hätte sie ja ihren Mann heilen können. Er ist brutal und ein im Viertel bekannter Hurenbock. Das erinnert mich an den Hellseher, der für viel Geld den Einfältigen ihre Zukunft vorhersagte. Und dann rutschte er auf einer Bananenschale aus und brach sich an der Bürgersteigkante das Genick. Erinnerst du dich?« fragte er und lachte wieder. Barudi erinnerte sich sehr wohl an den Scharlatan. Er fragte seinen treuen Assistenten, ob Major Suleiman bei seinen Untersuchungen mit Hilfe des Geheimdienstes etwas erreicht hatte. »Ja, dass wir zum Gespött der anderen Abteilungen geworden sind«, kam die Antwort. »Ach, Ali, wir ziehen doch alle am selben Strang. Lassen wir uns von den tüchtigen Geheimdienstlern überraschen. Und seien wir realistisch. Die meisten Morde bleiben überall auf der Welt unaufgeklärt.« Ali lächelte, denn er wusste, dass Barudi nicht zu ihm, sondern zu den Lauschern gesprochen hatte. »Gut, Chef, pass auf dich auf, dass du dich in den Bergen nicht erkältest. Es ist ja eiskalt da oben, jeden Tag höre ich den Wetterbericht für den Norden«, sagte Ali und legte auf, bevor sich Barudi für diese Fürsorge bedanken konnte. Es war zwar kalt, aber die Sonne schien. Barudi setzte sich auf einen alten Stuhl vor dem Eingang und genoss die warmen Strahlen. Dann rief er Nariman an. Sie erkundigte sich, wann seine Dienstreise zu Ende sei. Sie brenne nach ihm. Aber er durfte ihr nicht verraten, wo er war, und musste sie zudem vertrösten. Er werde wohl erst am 2. oder 3. Januar zurückkommen. »Schade. Ich wollte mit dir das neue Jahr beginnen«, sagte sie traurig, und Barudi hatte wie so oft das Gefühl, der Beruf mache ihn zu einem asozialen Wesen. Er schluckte schwer. »Nariman«, sagte er dann, »ich muss zugeben, dass ich mich auch sehr nach dir sehne. Ende Januar gehe ich in Rente, und dann habe ich alle Zeit der Welt nur für dich. Gedulde dich ein wenig. Ich bin schon auf der Zielgeraden. Pass auf dich auf, ich brauche dich«, erwiderte sie. »Mach ich, nicht nur für dich, sondern ganz egoistisch auch für mich. Mein italienischer Freund hat uns nach Rom eingeladen. Das wäre doch was, oder?« Gegen 10 Uhr war auch Mancini aufgestanden und kam zu ihm heraus. Er sah übernächtigt aus. Barudi erzählte ihm von der Flucht des verdächtigen Scheichs Facha, aber das ließ Mancini kalt. »Ich habe heute Nacht alle Notizen des Kardinals aus dem Italienischen übersetzt«, berichtete er. »Es sind kuriose Gedanken über den Bergheiligen, den der Kardinal tatsächlich bewundert hat, und auch über die Machenschaften des Budi-Clans. Soll ich dir ein paar vorlesen?« »Ja, bitte«, sagte Barudi. »Aber lass uns in unsere Wohnung gehen, dort ist es ruhiger«, sagte er und folgte Mancini ins Haus. Sie saßen noch nicht richtig, als es an der Tür klopfte. »Unser Emir bittet euch in einer halben Stunde zu sich«, sagte einer der Wächter. »Wir kommen«, sagte Barudi. Und dann zu Mancini: »Lies bitte weiter, ich bin ganz gespannt.« Notiz 1: »Meine Recherche über den Budi-Clan habe ich leider aufgegeben«, begann Mancini. Es war verlorene Zeit. Der Clan ist korrupt, wie alle hier und dazu mit dem Herrscher des Landes eng verbunden. Licht in die dunklen Machenschaften des Kardinals Budi und in die Zusammenarbeit der italienischen Mafia mit dem Budi-Clan zu bringen, ist hier noch aussichtsloser als in Italien. Die Leute haben Angst vor Georges Budi, dem ältesten Bruder des Kardinals. Sobald ich auch nur zu einer Frage ansetze, verstummen die Leute, sogar der Bergheilige. Er winkte nur ab, wenn er von Georges Budi, dem Boss des Clans, spricht, hat man den Eindruck, er spricht von Gott. Deshalb muss ich das alles fallen lassen. Ich beschäftige mich lieber mit diesem einzigartigen Bergheiligen. Mit meiner Mission bin ich leider gescheitert. Notiz 2. Die Religion, zu der sich der Bergheilige bekennt, ist die Liebe. Der Kern seiner Botschaft ist: Wartet nicht auf den Himmel. Bereitet ihn schon im Hier und Jetzt. Sein Himmel auf Erden ist die Gerechtigkeit. Der Bergheilige erinnert mich im Guten an die frühen Christen und im Schlechten an alle religiösen und politischen Fanatiker in der Geschichte. Ich fragte ihn im Scherz, ob er auch am Kreuz enden wolle. Er lächelte. »Bin ich etwa besser als Jesus?« fragte er sanft. Etwas später sagte er so nebenbei: »Liebe vereint, Religion trennt.« Dieser Satz machte mich schlaflos. Leider stimmt er. Notiz 3. Er wiederholte heute dreimal: »Wer nichts besitzt, wird von nichts besessen.« Ehrlich gesagt ist das eine gute Werbung. Seine Anhänger glauben, ihr Prophet sei arm und besitze nichts. In meinen Augen heuchelt er. Er besitzt sehr viel und braucht nur mit dem kleinen Finger zu winken. Schon bekommt er alles, was er sich wünscht. Das ist Macht. Und Macht ist Besitz. Das erinnert mich, unterbrach Barudi, an die Sultane und Kalifen. Von deren Bescheidenheit haben wir in der Schule gelesen. Angeblich hatten sie beim Sterben nur einen Dinar in der Tasche. Wenn sie aber flüsternd andeuteten, sie hätten Sehnsucht nach Damaszener Aprikosen, ließ man 300 Brieftauben von Damaskus zum Kalifen nach Bagdad oder Kairo fliegen. Und jede Taube trug ein Netz mit 2 Aprikosen. Mancini lachte. Notiz 4, las er weiter vor. Eine kuriose Erklärung des Bergheiligen zu der Frage: Was hat Jesus unter der Liebe zum Feind verstanden? Wenn du deinen Feind liebevoll und fest umarmst, lähmst du ihn. Als die Römer das verstanden hatten, beschlossen sie, Jesus zu töten. Es ist Jesu Tragödie, dass ihn die Römer schneller verstanden als sein Volk. Notiz 5. Kürzlich habe ich eine kluge Bemerkung über die Stigmata gelesen, die Frau Dumia aufweist. Und nicht nur sie, alle Scharlatane weltweit zeigen diese Stigmata. Auch unser berühmter Padre Pio. Sie stammt von dem irischen Autor Oscar Wilde, der geschrieben hat: Das Leben ahmt die Kunst mehr nach als die Kunst das Leben. Die Scharlatane ritzen sich diese Male so in die Handflächen, wie sie die Künstler aus ästhetischen Gründen dargestellt haben. Der Bergheilige sagte zu mir: Dieses Spiel mit den Stigmata sei ein Taschenspielertrick vor einem dümmlichen Publikum. Die indischen Fakire, die er auf seinen Reisen erlebt habe, zeigten für ein paar Piaster viel bessere Tricks. Wir debattierten über die Wunderheilungen und er lachte darüber. Das habe mit Heiligkeit nicht das Geringste zu tun. Entweder verfügt jemand über die Naturkräfte, die einen Kranken heilen, oder nicht. Er selbst besitzt sie. Ich habe in 3 Tagen 10 Fälle erlebt. Notiz 6. Wir sprachen über die Harmonie, und der Bergheilige sagte einen weisen Satz: Nur in der Freiheit ist Harmonie möglich, denn sie lebt vom Unterschied. Die Komposition dieser Unterschiede erzeugt eine lebendige Harmonie. Die Diktatur duldet keine Unterschiede, geschweige denn Gegensätze. Sie erzwingt die Gleichmacherei, um Harmonie vorzugaukeln. Aber was dabei entsteht, ist nicht Harmonie, sondern Monotonie. Ödes einerlei, Langeweile. Hätte ich nichts von den Verbindungen des Bergheiligen mit den Mächtigen gewusst, so hätte ich seine Aussagen für die Weisheit eines absolut freien Menschen gehalten. Aber es ist wie bei uns in Italien und womöglich auf der ganzen Welt. Die eine Hälfte des Geistes schwebt in den Sphären des Anstands und der Humanität, und die andere Hälfte sättigt ihre Bosheit und Gier in den Niederungen der Gesellschaft. Ich kenne einen Kardinal, der nach außen asketisch wie der heilige Franziskus lebt und im Geheimen ein unverbesserlicher Casanova ist. Mein Cousin Carlo ist ein radikaler Kommunist, aber zugleich auch ein Rassist und Antisemit. Früher dachte ich, das sei eine Verkleidung, heute halte ich es für viel schlimmer. Es ist die Spaltung der Seele kluger Menschen. Notiz 7. Der Bergheilige predigte heute vor seinen versammelten Anhängern. Betet zu Gott nicht aus Angst vor der Strafe oder der Hölle. Das tun nur Sklaven und Feiglinge. Betet nicht aus Begier auf das diesseitige oder jenseitige Paradies. Das machen Krämer und Händler. Betet, als würdet ihr zu einem geliebten Freund sprechen. Bisweilen dürft ihr ihn auch tadeln, so wie man einem guten Freund hin und wieder ehrlich die Meinung sagen muss. Wenn es einen syrischen Heiligen gibt, dann ist es dieser Bergheilige, doch ich werde dem Rat des italienischen Botschafters folgen und dazu keinen offiziellen Kommentar abgeben, bis ich wieder in Rom bin. Baroudi und Mancini waren in ihre Gedanken vertieft und schraken auf, als es klopfte. Sie liefen hinunter in den ersten Stock. Auf der Treppe hielt Mancini Baroudi am Arm zurück. »Das Wichtigste habe ich dir noch nicht vorgelesen«, sagte er. »Und das ist?« fragte Baroudi und setzte seinen Weg fort. »Eine Notiz über den Bischof von Damaskus«, antwortete Mancini. »Was? Auch ein Heiliger?« lachte Baroudi und klopfte an Scharifs Tür. »Nein, nein, ganz im Gegenteil«, sagte Mancini. Aber Baroudi war bereits im Zimmer und hörte ihn nicht mehr. Scharif sprach über seinen Traum von einer vereinten islamischen Welt. Weder Baroudi noch Mancini hörten ihm wirklich zu. Sie nickten nur gelegentlich höflich. Aber als Scharif begann, vom Märtyrertod zu schwärmen, hörte Baroudi konzentriert hin. »Wunderbar, wunderbar«, giftete er gegen Scharifs Schwärmerei vom Paradies, wo Flüsse aus Milch, Honig und sogar Wein fließen und wo jeder Märtyrer bis zu 72 Jungfrauen bekommt. »Entschuldige bitte, aber ihr stellt euch Gott vor wie einen Kuppler, der eure Männer unentwegt mit einem Heer von Frauen versorgt. Andererseits sterben die meisten Männer in deiner Truppe, ohne je einer Frau ein Liebeswort gesagt, geschweige denn sie angefasst zu haben. Wie sollen sie mit 72 Frauen umgehen?« Scharif wurde sichtlich zornig, aber Baroudi setzte nach. »Und kannst du mir vielleicht verraten, was eine Märtyrerin im Himmel bekommt? 70 Männer?« Mancinis Herz klopfte vor Angst. Deshalb hielt er sich mit Kommentaren zurück. Er hätte allerdings auch gerne gefragt, warum die gläubigen Muslime im Paradies Wein trinken dürfen, auf Erden aber nicht. Als Scharif sich wieder beruhigt hatte und weiter über das Paradies erzählte, begnügten sich die beiden mit einem dezenten Nicken ab und zu und schalteten auf Durchzug. Nachdem sie den Tee ausgetrunken hatten, verabschiedete sich Scharif und fuhr wieder zur Front. Auf der Treppe hielt Mancini Baroudi erneut am Arm fest. »Ich habe dir das Wichtigste noch nicht erzählt«, sagte er wieder. Ein weiterer Eintrag im Notizheft des Kardinals. Sein Urteil über Bischof Tabir. Über den Bischof? Ach ja, er hat den Kardinal zweimal, glaube ich, besucht und sich mit ihm gestritten. Ja, genau. Das Seltsame ist, auch der Kardinal sieht in Pfarrer Gabriel, den ich, bevor ich ihm begegnet bin, als Drahtzieher hinter der Heilerin vermutete, ein Opfer. Er bedauert sogar, dass so ein sensibler, intelligenter Mann es mit solchen Halunken zu tun bekam und sich von ihnen missbrauchen lässt. Einzig der Bischof ist nach Meinung des Kardinals ein Krimineller. Ein Krimineller? Bist du sicher, dass er dieses Wort benutzt hat? Ja, er gebraucht es an zwei Stellen. Einmal schreibt er Kriminale und einmal Penale. und beides bedeutet Verbrecher. Sagenhaft, an den habe ich nicht einmal 5 Minuten gedacht. Gabriel habe ich für einen Fanatiker gehalten, der wie Scheich Farah zu allem fähig ist. Pfarrer hin, Scheich her. Alis Mitteilung, dass der Bischof aus der Kas stammt, habe ich keine besondere Bedeutung zugemessen. Wo steht das? In Alis Bericht? Ich kann mich gar nicht erinnern, wunderte sich Mancini. Das steht nirgends. Als ich bei Georges Boudy auf die Terrasse ging, habe ich Ali angerufen, um ihm zu sagen, dass bei uns alles in Ordnung ist. Wie nebenbei erwähnte er, dass der Bischof aus der Kas stammt. Mich hat das nicht weiter interessiert. Aber das ist doch überaus wichtig. Vielleicht hat Boudy seine Hand ja indirekt im Spiel. Der Bischof wird mir langsam unheimlich. Mancini ging nachdenklich hinter Baroudi in die Wohnung. Als sie sich an den Tisch setzten, sagte Baroudi: »Lass mich bei Georges Boudy anrufen. Ich schalte das Telefongerät wieder auf Lautsprecher.« Er wählte die Nummer. »Guten Abend«, sagte er, als Georges Boudy sich meldete. »Störe ich gerade?«, fragte Baroudi. »Nein, überhaupt nicht. Sie haben mich vor einem langweiligen Film gerettet. Ich schalte den Fernseher aus. So. Bitte schön. Ich habe gerade erfahren, dass Bischof Tabir aus der Kas stammt. Kennen Sie ihn?« »Oh ja, ich kannte ihn schon, als er noch ein armer junger Mann war. Er hat damals immer sehr schnell die Nerven verloren. Und eines Tages hat er den Verlobten seiner Schwester Teresa erstochen.« »Erstochen?« fragte Baroudi bestürzt. »Ja, erstochen. Der Verlobte hatte Teresa geküsst und ihre Beine gestreichelt. Der Bruder hat die beiden aus einem Versteck beobachtet, und dann ging alles ganz schnell. So etwas passiert in diesen ungebildeten Schichten. Sein Vater hat bei mir im Weinberg gearbeitet. Er war ein einfacher, gläubiger und treuer Mann. Ich habe einen guten Anwalt eingeschaltet, der die Geschichte als Unfall darstellte. Die Schwester konnte ich überreden, als einzige Zeugin ihren Bruder zu entlasten. Ihr Verlobter würde ja, egal was sie sagte, nicht wieder lebendig. Sie war knochenhart und verlangte dafür, dass ich ihr die Auswanderung nach Kanada ermöglichte. Das war damals nicht schwer. Sie lebt noch immer dort und ist sehr glücklich. Aber mit ihrem Bruder will sie nach wie vor kein Wort sprechen. Ich mochte den jungen Tabir überhaupt nicht und bestand darauf, dass er unser Gebiet verlässt und in ein Kloster geht, um seine Todsünde zu sühnen. Er willigte ein und von da an hatte ich kein Interesse mehr an einem Kontakt mit ihm. Er hat in der Kirche eine steile Karriere gemacht, aber das interessierte mich nicht. Ihr Bruder, Kardinal Theophil Boudy, hat dagegen eine sehr enge Beziehung zu dem Bischof, bohrte Baroudi nach. Mag sein, aber mein Bruder und ich sind in vielerlei Hinsicht nicht der gleichen Meinung. Ich danke Ihnen für die Information und Ihre Geduld mit mir, sagte Baroudi und meinte es ernst. Gern, jederzeit wieder. Sie gefallen mir, sagte Georges Boudy. Vor allem, weil Sie so naiv an das Gute glauben. Und er lachte und legte auf. Er lügt nicht. Seine Überheblichkeit hat den Bischof viele Sympathien gekostet. Das eröffnet uns eine bisher verschlossene Tür, sagte Mancini in die eingetretene Stille hinein. Baroudi reagierte nicht. Sie saßen eine Weile schweigend da. Jeder tastete sich durch das Labyrinth der Möglichkeiten. Ich rufe Ali an, sagte Baroudi dann. Er soll den Bischof durchleuchten. Nabil ist an ihm gescheitert. Er kam mit leeren Händen zurück und lobte den Bischof sogar. Ali soll herausfinden, ob Bischof Tabir im November in den Norden gefahren ist. Kaltblütige Rache wird nicht delegiert. Bei allen Rachemorden, die ich aufgeklärt habe, waren die Mörder darauf erpicht, bei der Folter, beim letzten Schuss oder Messerstich selber Hand anzulegen. Ali soll aber äußerst vorsichtig sein. Wir können alles verlieren, wenn wir jetzt einen Fehler machen. Es geht um einen Bischof. Und da bewegt man sich auf einem Minenfeld, sagte Mancini. Ich werde es ihm ans Herz legen, sagte Baroudi und rief Ali an. Er bat ihn darum, alle anderen Aufträge zu delegieren und die Überprüfung des Bischofs in die Hand zu nehmen. Ali wiederum berichtete, dass in der Familie der heileren Dumia etwas nicht stimme. Bischof Tabich sei oft mit dem Ehemann verabredet, und am gestrigen Tag habe er sich mit ihm und dem Bruder der Heilerin inkognito getroffen. Ali habe den Bischof kaum erkannt, weil er in Zivil gekommen sei. Es war ein schäbiges Café am Rande der Stadt. Dort wartete der Ehemann, an dessen Fersen sich Ali und seine Männer geheftet hatten. Der Bischof und der Ehemann hätten eine Weile miteinander gescherzt und seien in bester Stimmung gewesen. Dann sei Dumias Bruder aufgetaucht. »Welcher Bruder? Der Schläger?« fragte Barudi. »Nein, der Chirurg. Der Schläger kann Dumia nicht ausstehen. Und er macht Witze über den impotenten Ehemann. Das sei kein Mann, sondern eine Klette«, hat er an der Theke der Venusbar zu mir und allen anderen gesagt, nachdem ich ihm ein Glas Arak spendiert hatte. Seine Schwester sei eine Betrügerin. Schon als kleines Mädchen habe sie versucht, Ohnmachtsanfälle vorzutäuschen, um mehr Taschengeld zu bekommen. Und er bezeichnete Pater Gabriel und den Bischof als Dumias Drahtzieher. Nein, dieser Bruder hat keine Geheimnisse. Der andere, der Schönheitschirurg, schon. Er ist ein merkwürdiger Typ, sagte Ali. Zwei meiner Männer haben in Arbeiterkluft nicht weit von dem Tisch Platz genommen, an dem die drei Männer miteinander sprachen. Sie aßen in aller Ruhe ihr Bohnengericht, aber sie fuhren ihre Antennen aus. Zwar konnten sie nicht viel verstehen, aber sie bestätigten, was ich aus der Ferne den Gesten und der Mimik entnommen hatte. Der Ehemann stritt mit seinem Schwager und nannte ihn einen Feigling. Und der Bischof versuchte, die Streithähne zu versöhnen. Nach etwa einer Stunde fuhr der Ehemann von Dumia wütend davon. Der Bischof begleitete deren Bruder mit väterlicher Fürsorge bis zu seinem Sportwagen. Barudi staunte. »Wie gehen wir jetzt weiter vor? Ich würde dem Bischof auf der Spur bleiben. Sollen wir auch den Schönheitschirurgen und den Ehemann beschatten?« fragte Ali. »Gib mir ein wenig Zeit, ich melde mich wieder bei dir«, erwiderte Barudi. Er wollte sich mit Mancini besprechen. Als Ali ihm zum Abschied schöne Weihnachten wünschte, erschrak Barudi. Hier in dieser gottverdammten Gegend war von Weihnachten nichts zu spüren. Die Übergabe. Marco Mancini wachte am nächsten Tag ausnahmsweise sehr früh auf, obwohl er spät ins Bett gegangen war. Ob Barudis flammendes Glück mit Nariman oder seine eigene Einsamkeit der Grund war, konnte er nicht sagen. Er blieb im Bett liegen und versank in seinen Erinnerungen. Warum scheiterte er immer wieder dabei, eine Frau auf Dauer zu lieben? Warum gab es keine Frau, die ihn, so wie er war, mit all seinen Macken ins Herz schloss? Als er seine dritte Frau Alessia, eine intelligente Lehrerin, kennenlernte, hegte er die Hoffnung, die Liebe fürs Leben gefunden zu haben. Aber sein Beruf zerstörte die Liebe. Es waren Zeichen der Ermüdung bei Alessia, die er übersah. Andeutungen, die er überhörte, Sticheleien, die er nicht ernst nahm. Am Ende wollte er nur noch den Sex mit ihr retten und verlor alles. Und dann kam jene Nacht, die er nie vergessen würde. Er kehrte von einem lebensgefährlichen Einsatz gegen die Mafia in Kalabrien zurück. Er war 3 Wochen höchst angespannt und dem Tode so nahe wie nie zuvor gewesen. Sein Kollege Luca war neben ihm bei einem Schusswechsel ums Leben gekommen. Er kam spät nach Hause und war voller Sehnsucht nach Alessia. Sie aber war müde, hatte einen besonders anstrengenden Tag hinter sich und hätte ihm gern davon erzählt. Er aber bestürmte sie, noch in den Kleidern rücksichtslos. Sie wollte nicht, wehrte sich, er aber verstand ihren Widerstand als Aufforderung, sie mit Gewalt zu nehmen. Sie weinte. Am nächsten Morgen musste er zurück nach Kalabrien. Als er eine Woche später wiederkam, überraschte ihn das Vorhängeschloss an der Tür. Er klingelte. Alessia öffnete einen Spalt breit, schaute ihn mit toten Augen an. »Was willst du hier?« fragte sie und knallte die Tür zu. Sie nahm das Telefon nicht ab. Er ging in sein Büro, dort standen 4 große Kartons mit all seinen Sachen. In einem Umschlag fand er eine Nachricht. Er solle den Schlüssel in den Briefkasten legen. Ihr Rechtsanwalt werde ihn wegen der Scheidung kontaktieren. Punkt. Ende. Sein Vater schonte ihn nicht. Die Ehe ist entweder für Wesen mit großer Intelligenz und edlen Herzen oder für Stumpfsinnige geeignet. Und du bist weder das eine noch das andere. Aber warum, dachte Mancini und richtete sich auf, bleiben einem nur die schrecklichsten Erinnerungen so lebendig vor Augen? So viele glückliche Momente mit Frauen, die er gekannt hatte, verschwanden im Nebel der Zeit. Hervor stachen nur die schroffen Felsen seiner Niederlagen. Er wusste keine Antwort. Nach dem Frühstück schlug Baroudi vor, sie sollten sich getrennt voneinander zunächst noch einmal die beiden älteren Entführer vornehmen und dann gemeinsam das schwächste Glied, den jungen Entführer, verhören. Es galt, die genaue Situation der Übergabe, den Ort, die Umstände, die beteiligten Personen in Erfahrung zu bringen. Doch bevor sie sich trennten, klingelte Baroudis Handy. Mitri, der Chef der Spurensicherung aus Aleppo, der die Hütte unter die Lupe genommen hatte, war am Apparat. »Guten Tag, lieber Baroudi, hier ist Mitri. Ich möchte dir die gute Nachricht nicht lange vorenthalten. Anscheinend haben die Mörder Panik bekommen und die Hütte überstürzt verlassen. Sie haben jede Menge Spuren hinterlassen. Gebrauchte Einweghandschuhe, Einwegspritzen, deutliche Fingerabdrücke, Giftreste in den Spritzen und anderes mehr. Wir haben die Spuren gesichert und sehr viel Material. Ich überprüfe alles und melde mich dann wieder bei dir«, sagte er. »Vielen Dank«, erwiderte Baroudi und legte auf. »Das Glück beginnt, sich uns zuzuwenden«, sagte er dann zu Mancini. Jeweils etwa eine Stunde verbrachten Baroudi und Mancini mit den beiden älteren Entführern. Dann sprachen sie 2 Stunden mit dem Jüngeren. Sie ließen ihn am Tisch Platz nehmen und traktierten ihn mit ihren Fragen. Sie spielten die Ungeduldigen und ließen ihn nicht zur Ruhe kommen, aber der junge Mann behielt die Nerven. Seine Darstellung stimmte noch im kleinsten Detail mit den Beschreibungen der beiden anderen überein. 3 Männer aus Damaskus hatten den Auftrag erteilt, der über eine Vertrauensperson an ihren Chef weitergeleitet worden war. Wie viel Geld bezahlt wurde, war den Entführern nicht bekannt. Vermutlich keine allzu große Summe, da die Entführung nicht besonders kompliziert gewesen war. Die Opfer waren unbewaffnet und gingen ohne Schutz spazieren. Die Übergabe fand an der Hütte statt. Die Entführer übergaben die gefesselten Männer an die Auftraggeber. Sie kannten die Identität der Opfer nicht, wussten nur, dass es sich um einen Racheakt handelte. Das war alles. Die Auftraggeber fuhren in einem gemieteten weißen Transporter mit Hecktüren vor. Diese Beschreibung stimmte mit der überein, die der Lastenträger in Damaskus gegeben hatte. Jener Mann, der sich Abu Ali nannte, hatte zu Beginn der Ermittlungen ausgesagt, dass ein eleganter Herr mit einem weißen Transporter, womöglich einem Mercedes-Sprinter, jemanden suchte, der das Fass an die italienische Botschaft lieferte. Es sollte eine Überraschung für den Botschafter sein. »Und weißt du, von welcher Marke der weiße Transporter war?« fragte Baroudi. »Klar weiß ich das«, antwortete der junge Entführer. »Es war ein Mercedes-Sprinter. Eines Tages möchte ich mir auch so einen kaufen und ein Transportunternehmen gründen.« »Oh, viel Erfolg«, Baroudi schlug einen freundlichen Ton an. »Und noch etwas«, fügte der junge Entführer prompt hinzu. »Während meine beiden Kameraden in den Wald verschwanden, habe ich mich in der Nähe der Hütte versteckt. Ich kenne die Gegend besser als sie. Mein Lieblingsonkel mütterlicherseits lebt in Saitunia und hat dort einen kleinen Olivenhain, nicht einmal 500 Meter von der Hütte entfernt. Ich war neugierig, was weiter geschehen würde. Nach einiger Zeit hörte ich einen Streit, und kurz darauf kamen die 3 Auftraggeber aus der Hütte. Der eine schien irgendwie beleidigt und setzte sich auf den Beifahrersitz. Die anderen beiden trugen die Leiche des jüngeren Entführten, warfen sie ins Wageninnere und kehrten in die Hütte zurück. Dann rollten sie ein großes Fass heraus, hieften es mühsam in den Transporter und befestigten es mit Gurten und Seilen. Ununterbrochen fluchend holte einer der Männer einen kleinen Kanister und goss dessen Inhalt hastig entlang der Hütte aus. Er warf etliche brennende Streichhölzer darauf und sprang in den Transporter. Der Motor lief bereits, und sie brausten davon. Ich hatte Angst, das Feuer könnte den nahen Olivenhain meines Onkels erreichen, kam rasch aus meinem Versteck und trat die Flammenherde aus. Gott sei Dank war die Erde so feucht, dass sich die Flämmchen leicht löschen ließen. Dann ergriff mich Panik und ich rannte so schnell wie möglich davon. Badudi war diesem kleinen Verbrecher dankbar für den Bericht, aber er durfte ihm seine Dankbarkeit nicht zeigen. Also rief er einen der Wächter, der den Mann in seine Zelle zurückbrachte. »Langsam schließt sich der Kreis«, sinnierte Mancini. »Und was dieser junge Mann getan hat, war unendlich wichtig. Stell dir vor, die Hütte wäre niedergebrannt. Der Kreis wird sich erst schließen, wenn die Täter identifiziert sind. Ich rufe Nabil an. Er soll rasch die Fotos organisieren«, sagte Badudi mit all der Skepsis, die sich über 4 Jahrzehnte hinweg bei ihm eingenistet hatte. Der Wahrheitsfindung dienlich. 139 Fotos ließ Nabil seinem Chef auf elektronischem Wege zukommen. Islamisten, gemeine Verbrecher, Gewalttäter, aber auch unbekannte Schauspieler waren darunter. Dazwischen platzierte Badou die Fotos von Georges Boudi, Scheich Facher, Pfarrer Gabriel und Bischof Tabir. Außerdem den italienischen und den vatikanischen Botschafter, Dumias Brüder und ihren Ehemann. Mancini und Barudi zeigten die Fotos den Entführern getrennt voneinander und alle drei identifizierten ohne zu zögern den Bischof, Dumias Ehemann und einen ihrer Brüder, den Schönheitschirurgen. Bei letzterem fügte der junge Entführer hinzu: »Das ist der Typ, der am Ende beleidigt auf dem Beifahrersitz saß und den anderen nicht geholfen hat.« »Wir haben sie«, sagte Mancini nach der Vernehmung. »Noch nicht. Wir wissen, dass die drei höchstwahrscheinlich den Kardinal umgebracht haben. Sobald uns Mitri die Daten schickt, apropos, warte mal«, unterbrach sich Barudi, als wäre ihm ein wichtiger, unaufschiebbarer Gedanke gekommen. Er rief Mitri an. »Ja, mein Lieber, kommst du voran?« »Ja, das ist gut. Darf ich dich darum bitten, das Ergebnis deiner Untersuchungen an unseren gemeinsamen Freund Shukri und an mich zu schicken?« »Ja, genau, sicherheitshalber.« »Danke.« »Doch, doch, das reicht vollkommen. Hetze dich nicht. Danke.« Er legte auf. »Ich wollte sicher gehen, dass die Daten nicht verschwinden. Ich leite die Mail selbstverständlich an dich weiter. Und was ich vorhin noch sagen wollte: Alle Beweise müssen 100%ig dicht sein, denn es handelt sich um einen Bischof, um den Ehemann einer angeblichen Heilerin und um einen berühmten Schönheitschirurgen.« In diesem Moment rief Nabil an und berichtete, er sei mit einem Verwandten in die Praxis des Schönheitschirurgen eingebrochen und habe in aller Seelenruhe dessen Terminkalender fotokopiert und dabei mit seinem Cousin 2 Gläser edlen Rotwein getrunken, den sie in einem temperierten Weinschrank mit teuren Weinen gefunden hatten. Badudi lächelte. Immer wieder schlug dieser Assistent bei aller Professionalität ein wenig nach James Bond. Nabil kündigte an, Barudi die Kopien per E-Mail zu schicken. »Und was hast du gefunden?« »Mach es nicht spannender, als es ohnehin ist«, sagte Barudi und wusste, dass Nabil nun grinste, weil er Spannung erzeugt hatte. »Der Chirurg war in der betreffenden Zeit verreist. Er ließ Termine für große Operationen verschieben. Kleinere Eingriffe wurden von seiner Assistentin, Frau Dr. Seinab, erledigt. Grund: dringende Familienangelegenheiten. Er war 4 Tage weg und an den 3 darauffolgenden Tagen vermerkte die Sekretärin, der Chirurg sei von seiner Reise zurück, aber krank und nicht zu sprechen. »Das hast du gut gemacht, Nabil. Sag deinem Cousin ein herzliches Dankeschön von mir«, sagte Barudi und legte auf. »Wenn man nur mit kriminellen Mitteln an die Wahrheit kommt, dann solltest du Nabil vielleicht auch noch bitten, die Fingerabdrücke der 3 aufzutreiben.« »Shukri könnte sie dann mit denen in der Hütte vergleichen«, schlug Mancini vor. »Was würde ich ohne dich tun? Mir fehlt einfach die kriminelle Ader«, sagte Barudi und lachte. Er wählte Nabils Nummer. »Mein lieber Einbrecher, könntest du uns vielleicht auch noch die Fingerabdrücke des Chirurgen und des Ehemanns zukommen lassen? Wie du das machst, sei dir überlassen. Sollte etwas schiefgehen, stehe ich zu dir. Nur deine eigenen Fingerabdrücke sollten nicht dabei sein, sonst müssen wir dich verhaften«, scherzte Barudi. Am Nachmittag rief Ali an. Er hatte sich, wie er berichtete, über eine Bekannte, die als Köchin im Patriarchensitz arbeitete, Zugang zum Sekretariat verschaffen können. Auf diese Weise war er an alle Termine dort gekommen. Pfarrer Gabriel hatte Damaskus im November kein einziges Mal verlassen und dort eine Menge anderer Termine gehabt. Patriarch Besra war eine Woche nach Beirut geflogen und 3 Wochen nach Alexandria. Bischof Tabich dagegen hatte Damaskus einen Tag nach Abreise des Patriarchen in Richtung Aleppo verlassen, wegen familiärer Angelegenheiten, wie es hieß. Barudi notierte sich alles. »Sollen wir seinen Chauffeur verhören?« erkundigte sich Ali. »Nein, das wirbelt zu viel Staub auf. Erst wenn wir zuschlagen, wird er als einer von vielen Zeugen vernommen werden. Aber sag deiner Bekannten, ich bewundere Köchinnen.« Ali lachte. »Übrigens«, fügte Barudi hinzu, »könntest du sie vielleicht bitten, dir in den nächsten Tagen ein paar Gegenstände, die der Bischof benutzt hat, auszuhändigen? Die bringst du zu Shukri, mit aller gebotenen Vorsicht. Das wäre für den Vergleich der Fingerabdrücke ganz toll.« »Und ich dachte mir gerade, warum lobt ihr die Köchin? Aber der Hammer ließ nicht lange auf sich warten. Klar, das mache ich.« Als Barudi nach einer kurzen Siesta bei Mancini klopfte, rief dieser, »Einen Moment bitte.« Dann hörte Barudi feierliche Musik. »Jetzt kannst du reinkommen.« Barudi trat ein. Auf dem kleinen Tisch standen Kerzen, ein Kuchen und eine Kanne dampfender Kaffee. Aus dem Laptop auf dem Nachttisch plärrten italienische Lieder. »Heute ist Silvester«, sagte Mancini. Das war Barudi gleichgültig, aber der Kuchen schmeckte exzellent. Wo Mancini das alles aufgetrieben hatte, ohne dass er Barudi etwas davon mitbekam, blieb sein Geheimnis. Noch einmal wollte Barudi, der ewige Skeptiker, sich absichern. Noch einmal ging er zusammen mit Mancini die Verhöre durch. In einem der Verhöre mit dem Anführer der Entführer entdeckten sie in einem Nebensatz, dass der Mann, der ihm das Geld aushändigte, eine Narbe unter dem Ohr gehabt habe. Hat nicht irgendjemand die Narbe unter dem Ohr bereits in Damaskus erwähnt? Wer war das gleich? Fragte Mancini. Barudi schlug sich mit der Hand gegen die Stirn. Das war der Transporteur. Ich zeige dir die Stelle im Protokoll. Er schaltete seinen Laptop ein und suchte im Dokument Kardinal nach dem Begriff Narbe. Er fand 2 Stellen, einmal in seinem kurzen Bericht über das Gespräch mit dem Transporteur und einmal in dem Bericht der Kollegen, die dessen Zeugenaussage zu Protokoll genommen hatten. Barudi und Mancini ließen sich den Anführer der Entführer sicherheitshalber noch einmal bringen, zeigten ihm die Fotos der 3 Verdächtigen und fragten, welche Person die Narbe unter dem Ohr hätte. Er zeigte auf den Bischof. Der war es. Barudi hieß den Gefangenen in seine Zelle zurückzubringen. Nach einer kurzen Beratung mit Mancini beschloss er zu handeln. Er rief seinen Chef an und erzählte ihm von dem dringenden Verdacht gegen den Bischof, den Ehemann und den Schönheitschirurgen. Man müsse den Staatsanwalt und den Richter einschalten und 3 Haftbefehle erlassen, wegen des dringenden Verdachts, dass die 3 Männer an der Ermordung des Kardinals und des Jesuiten beteiligt waren. Absolute Isolation in der U-Haft, keine Anwälte. Er werde sofort nach Damaskus zurückkommen. »Was habe ich doch für ein Glück mit dir«, rief Suleiman. »Ich werde alles in die Wege leiten. Schick mir die Entführer mit sicherem Begleitschutz, Blaulicht und Musik und komm selber nach, so schnell es deine Rostlaube erlaubt.« Er lachte und legte auf. Scharif organisierte umgehend einen Polizeitransporter und in Begleitung von 3 stämmigen Polizisten wurden die Gefangenen mit Blaulicht und Sirene nach Damaskus gefahren. »Du solltest Suleiman noch einmal anrufen«, sagte Mancini nachdenklich, nachdem sich der Trubel gelegt hatte. »Er muss auf eine mögliche Überreaktion des Patriarchen gefasst sein, wenn die Kriminalpolizei eingreift. Suleiman soll zum Patriarchen gehen und ihn auf diplomatische Weise informieren, dass der Bischof in einem vornehmen Haus unter Beobachtung bleibt, bis die Beweise offiziell vorliegen. Auch die Presse bleibt außen vor. Nur weil ein Krimineller beim Bischof eingebrochen hat, wird das Ansehen der Kirche nicht geschädigt. »Du bist wirklich gut. Darauf hätte ich auch selber kommen können«, sagte Barudi und rief Major Suleiman erneut an. Der Abschied am 2. Januar war bewegend. Scharif schickte alle seine Männer aus seinem Büro. Er gab Mancini seine Kamera zurück und schenkte ihm seine eigene Armbanduhr. Eine teure Schweizer Marke. Barudi übergab er seine Dienstpistole und einen dicken großen Umschlag. »Was ist das?«, fragte Barudi. »All meine Briefe, die ich an Basma geschrieben habe, aber nie absenden konnte«, sagte er. Dann zögerte er einen Augenblick. »Und ein wenig Geld für Rosen zu ihrem Geburtstag.« Sie umarmten sich und weinten beide. Barudi küsste Scharif auf die Augen. »So hat sie dich immer geküsst«, sagte er unter Tränen. »Pass auf dich auf«, rief er dann und ging davon. Auch Mancini umarmte Scharif. »Du bist ein feiner Mensch«, sagte er und ließ sich von Scharif auf die Wangen küssen. Barudi und Mancini fuhren los. Bis zum letzten Kontrollpunkt vor der Autobahn wurden sie von einer Motorrad-Eskorte begleitet. Barudi drehte das Fenster herunter und winkte zum Dank. Mancini tat es ihm auf dem Beifahrersitz gleich. Auf der Autobahn schwiegen sie lange. Barudi rannen immer noch Tränen über die Wangen. »Kein Wunder«, unterbrach Mancini die Stille, »dass Basma den Kerl so geliebt hat. Auch wenn er ein Terrorist ist, bin ich doch von seiner Persönlichkeit beeindruckt. Ich teile keine seiner Vorstellungen, und trotzdem muss ich anerkennen, dass er ein aufrichtiger Mann ist.« »Schade, dass er auf der falschen Seite steht«, sagte Mancini und hielt einen Moment lang inne. »Wollen wir uns nicht kurz an einer Raststätte mit etwas Kaffee und einem deftigen Essen belohnen? So richtig mit Schweinefleisch und Rotwein. Ich möchte dich gern einladen, bitte.« Mancinis Stimme war sanft. Er war besorgt wegen Barudis Fahrstil, denn dieser fuhr ziemlich unkonzentriert und viel zu schnell, überholte aggressiv, meist ohne Blick in den Rückspiegel, ob sich ein anderes Auto näherte. Einmal war es knapp gewesen, der andere Fahrer hatte wie verrückt gehupt. »Ja, gern«, erwiderte Barudi mit erstickter Stimme. Nach einer Stunde Pause und einem guten Essen ohne Wein fuhren sie weiter. Barudi war jetzt ruhiger und konzentrierter. Er weinte nicht mehr. Mancini hatte ihm ein paar heitere Geschichten erzählt, aber auch von seiner Traurigkeit und wie sehr er sich manchmal den Tod herbeiwünschte. »Nein, nur das nicht«, erwiderte Barudi. »Du wirst bestimmt noch eine nette Italienerin kennenlernen, die wie du nicht an Gott glaubt und das Leben liebt.« Kurz vor Damaskus war die Autobahn in der Gegenrichtung ziemlich verstopft. Große Militärtransporter mit schwerer Ladung fuhren gen Norden. Panzer, Raketenwerfer, Lastwagen und anderes Kriegsgerät. Busse voller jubelnder Soldaten und Jeeps mit Offizieren überholten die Transporter auf der linken Spur. »Sie greifen bestimmt die Islamisten an«, sagte Barudi. Seine Stimme wurde übertönt vom Lärm der Kampfflugzeuge, die ebenfalls gen Norden flogen. Die Nachrichten brachten kein Wort darüber. Eine kalte Hand drückte Barudis Herz zusammen. Er fürchtete, Scharif würde den Kampf nicht überleben. Dann schüttelte er den Kopf, um die düsteren Gedanken zu vertreiben. Zwischen Himmel und Hölle. Kommissar Barudis Tagebuch. Seit 3 Tagen zurück. Ich schwebe zwischen Himmel und Hölle. Nariman empfing mich mit einer solchen Sehnsucht, mit einer so sinnlichen Freude, wie ich sie noch nie erlebt habe. Ich rief sie kurz vor Damaskus an, brachte Mancini nach Hause und kam dann zu ihr. Sie lachte und weinte in einem und küsste mich so, dass meine erotischen Nerven mit einem Schlag wieder blank lagen. Wir liebten uns noch auf dem Gang zum Schlafzimmer. Danach trug ich sie ins Bett und liebte sie erneut mit jeder Faser meiner Seele. Erst nach Stunden merkte ich, wie erschöpft und hungrig ich war. Nariman hatte bereits etwas zu essen vorbereitet, Lammfilet mit Basmati-Reis und Salat, dazu Rotwein. Sie ist eine feine Frau und mutig wie eine Löwin. Als ich sie einmal am Telefon fragte, ob sie keine Einwände von ihrer Sippe befürchtet, weil sie mit einem Christen zusammen sein will, lachte sie wie so oft. »Meine Sippe«, rief sie, »hat mir mein halbes Leben versaut. Sie soll froh sein, dass ich sie nicht auf Schmerzensgeld verklage. Die andere Hälfte meines Lebens möchte ich mit dir verbringen.« Inzwischen ist sie offiziell geschieden. Die Papiere kommen in den nächsten Wochen. Nariman zeigte mir einen Zeitungsbericht über eine Ausstellung. Die Kunst der Sumerer. Auf einem Foto sieht man eine 5000 Jahre alte Tonfigur. Eine Frau lenkt einen Pferderennwagen. »Das ist Zivilisation«, sagte sie. »Bei uns ist es den Frauen nicht einmal erlaubt, Fahrrad zu fahren.« Mit Genuss habe ich eine Menge Kalendertage durchgestrichen. Ich bin bereits auf der Zielgeraden. Ich freue mich unendlich auf die Zeit der Pension mit Nariman. Mancini hat gestern einen präzisen, langen Bericht über den bisherigen Stand der Ermittlungen geschrieben. Ich las ihn, korrigierte ein paar Kleinigkeiten, auch ein paar Sprachfehler, und schickte eine Kopie an meinen Chef. Inzwischen hat Mancini alle Dokumente und den Bericht in der italienischen Botschaft deponiert. Vier Kommissare waren bei der heutigen Morgenbesprechung zugegen. Ein nationalistischer Kollege gab in der Kaffeepause damit an, dass alle Propheten aus dem Orient kämen. Ali, mein Assistent, mehr dem Wein als den heiligen Büchern zugeneigt, hat ihm eine geniale Antwort gegeben. »Das kommt daher, dass wir so schlecht und unverbesserlich sind. Und was haben wir mit den Propheten gemacht? Sie verfolgt, verraten, für verrückt erklärt und wenn das noch nicht genügte, sogar gekreuzigt oder gesteinigt. Andere Völker sind allein vom Hörensagen gläubig geworden.« »Wie wahr? Wir, und ich nehme mich da selbst nicht aus, schieben alles Schlechte gern unseren Herrschern in die Schuhe. Das ist bequem. Unsere Herrscher sind dumm und sadistisch. Sie sind korrupte Verräter, das ist wahr. Aber was sind wir? Wir sehen uns gern in der Rolle der Opfer, aber wir verkörpern das Schlechte in reinster Form. Ich auch. Was hat uns dazu gemacht? Der Herrscher bestimmt nicht. Er nutzt es nur aus und überlässt uns dem Morast unserer Unzulänglichkeiten.« Nariman äußert sich oft nur vorsichtig. Wie viele Frauen hier hat sie Angst vor Männern. Heute hat sie etwas gesagt, das mir, wenn ich darüber nachdenke, sehr weise erscheint. Ich kann mich nicht erinnern, so etwas schon in einem Zeitungsartikel oder in einem Buch gelesen zu haben. Sie sagte, die alten Diktaturen haben die Leute stumm gemacht. Die neuen zwingen sie, dauernd zu reden, aber gezielt nur dummes, oberflächliches Zeug, sodass das Hirn zu einer Müllhalde wird. Sie brabeln und lärmen, um zu überdecken, dass sie das Wesentliche verschweigen. Wie recht sie hat. Wenn ich nicht nur Talkrunden im Fernsehen, sondern das Heer der Smartphone-Telefonierer sehe, deren Gespräche ich mit anhören muss, wird mir schlecht. Der Bischof, der Ehemann und der Schönheitschirurg sitzen in Isolationshaft. Major Suleiman hat meinem Wunsch entsprochen. Der Bischof ist offiziell verreist. Das ist ein Kompromiss, den Major Suleiman mit dem Patriarchen ausgehandelt hat, sodass die christliche Gemeinde nicht beunruhigt wird, bevor das Urteil feststeht. Aber er sitzt nicht in einem bequemen Haus, sondern in einer Gefängniszelle. Ich habe den katholischen Patriarchen angerufen, um ihn höflich, aber genau zu informieren. Ich dachte, er wäre vielleicht sauer auf mich, doch da hatte ich mich vollkommen geirrt. Er lud mich zu einem vertraulichen Gespräch ein. Bei der Begrüßung strahlte er und bestellte eine Kanne Kaffee. Ich versicherte ihm, dass ich als Privatperson da sei und alles, was er mir erzählen wird, für mich behalten werde, aus Dankbarkeit für seine Offenheit. »Es tut mir leid«, sagt er, »es tut mir wirklich leid, dass ich so lange gebraucht habe, um diesen üblen Typen zu durchschauen. Major Suleiman hat mir alles dargelegt. Er ist zweifellos schuldig. Ich möchte Ihre Arbeit mit meinen Mutmaßungen nicht stören und werde jede Stellungnahme verweigern. Aber ich habe die Nase voll. Vor etwa 4 Jahren hat er uns in eine äußerst peinliche Situation gebracht, die den Ruf der katholischen Kirche beinahe ruiniert hätte, wenn die betroffene Familie nicht so großartig reagiert hätte. Er hat das Beichtgeheimnis nicht gehalten und bei einem Fest die heimliche Affäre eines Mannes ausgeplaudert, sodass sich die Ehefrau von ihm trennen wollte. In 5 ausführlichen Gesprächen haben wir die Ehe gerettet und erreicht, dass die Sache nicht an die Öffentlichkeit gelangte. Bischof Tabir schwor mir, dass er nicht der Verräter war, mein Herz aber sagte mir, dass er log. Nur konnte es niemand beweisen. Nun aber will ich ihn keinen Tag länger mehr hier dulden. Ich werde seiner Heiligkeit, Papst Benedikt, vertraulich berichten und, sobald das Urteil feststeht, fällt auch unsere Entscheidung. Übrigens habe ich das höfliche Angebot deines Chefs abgelehnt, den Bischof in einem Haus am Rande der Stadt unter Bewachung zu setzen. Er ist ein Krimineller und soll wie alle Kriminellen ins Gefängnis. Ich bedankte mich und wollte aufbrechen, da hielt der Patriarch meine Hand fest. »Ich werde für Sie beten, dass Sie diese Schande aufklären. Ich schäme mich so sehr, dass ein Gast bei uns ermordet wurde. Sie können mir glauben, Exzellenz, das ist der Motor meines Handelns«, erwiderte ich. »Sonst hätte ich den Fall längst aufgegeben.« Nach dem Treffen informierte ich Mancini, dass der Patriarch auf unserer Seite steht. Ich war verwundert, dass Mancini nicht begeistert reagierte, sondern dem Patriarchen gegenüber immer noch skeptisch blieb. Mancini und ich haben unabhängig voneinander festgestellt, das schwache Glied dieser Verbrecherbande ist der Schönheitschirurg. Also werden wir beim Verhör zu einer List greifen. Wir werden ihm zunächst zu verstehen geben, dass er als Täter eigentlich nicht in Frage kommt und dass chirurgische Eingriffe an einer Leiche nicht strafbar sind. Vielleicht wird er uns dann den Mörder nennen und als Zeuge aussagen. Mancini hat beschlossen, bei der Vernehmung nicht dabei zu sein. Ich soll die mutmaßlichen Mörder allein verhören. Mancini soll für Sie weiterhin der Journalist bleiben. Wenn Sie herausfinden, dass er Kriminalkommissar ist, meinte er, würden Sie das Verhör durch einen Ausländer als verletzend empfinden. Recht hat er. Ich schlafe schlecht, weil ich das Gefühl nicht loswerde, dass Major Suleiman nicht mit offenen Karten spielt. Bei den Morgenbesprechungen und auch in den Gesprächen unter vier Augen hat er die Kooperation mit dem Geheimdienst kein einziges Mal mehr erwähnt. Und als ich ihn danach fragte, meinte er nur knapp, nimmt alles seinen Gang. Wir haben die Mörder und seine Arbeitsgruppe sucht noch? Ich habe Mancini unter vier Augen gesagt, dass wir ein Maximum an Informationen bekommen werden, je schneller wir handeln. Der Geheimdienst ist ein großer Trägerapparat. Wenn wir ihm irgendwann in die Quere kommen, wird er uns sofort ausbremsen. Das geschieht, sobald Zeugen eine oder mehrere Personen der obersten Kaste nennen, die von uns vernommen werden müssten. Mancini lachte und meinte, Syrien käme ihm italienisch vor. Den Mord haben die Verbrecher nicht nur aus Hass begangen. Dann hätte man den Kardinal für immer und ewig verschwinden lassen. Man hätte ihn tief begraben oder im nahen Meer versenken können. Nein, die Mörder wollten Rom eine unmissverständliche Botschaft zukommen lassen. Sogar an das Detail, den Kardinalsring als Zeichen der Degradierung vom rechten auf den linken Ringfinger zu stecken, haben die Täter gedacht. Merkwürdig, wie Erinnerungen funktionieren. Ich habe dieser Tage viel nachgedacht und plötzlich stieg die Erinnerung an eine Geschichte auf, die mir Schukri vor Monaten über die Heilerin Dumia erzählt hat. Ich habe sie auch Nariman erzählt und wir haben viel gelacht. Schukri erzählte, dass der ehemalige Verteidigungsminister Yasir Balas ein Verhältnis mit der Heilerin hatte. Einmal, sie war noch sehr berühmt, standen die Menschen wie der Schlange, als eine Armada von Staatskarossen angefahren kam. Und wer stieg aus der großen schwarzen Limousine? Yasir Balas mitsamt seiner ganzen Militärführung. Die wartende Menge erstarrte vor Furcht. Balas trat ins Haus, begrüßte die Heilerin und bat, laut lachend mit dem heiligen Öl gesalbt zu werden. Er kniete vor ihr nieder und die gesamte Generalität tat es ihm gleich. Die Heilerin Dumia ölte einen nach dem anderen, fast geistesabwesend, als stünde sie unter Drogen. Giftzahn Schukri hat damals dreckig gelacht. Jetzt müsse sich Israels Armee warm anziehen. Sie habe es mit einer gesalbten feindlichen Armeeführung zu tun. Und er lachte so laut, dass sich mehrere Gäste im Café zu uns umdrehten. Eine unheilige Allianz. Der Chirurg saß elend in seiner Gefängniszelle herum und wartete. Er litt unter den Bedingungen der Untersuchungshaft. Der Richter hatte für die Dauer der Untersuchung eine absolute Kontaktsperre angeordnet. »Sie heißen Dr. Bulos Sarji«, begann Barudi seine Vernehmung. »Ja«, antwortete der Mann mit gebrochener Stimme. Der Kommissar fragte, ob Dumia und Josef Sarji seine Geschwister seien. Der Mann bejahte, schüttelte aber gleichzeitig den Kopf. Barudi wartete eine Weile. Seine langjährige Erfahrung hatte ihn gelehrt, dass der Verhörte in der Stille das Bedürfnis bekommt, zu reden. Das war bei dem Chirurgen nicht anders. »Nur auf dem Papier. Ich will mit Ihnen nichts mehr zu tun haben«, sagte er. »Hören Sie, Sie sind ein intelligenter Mensch, deshalb möchte ich nicht zu viel erklären. Wir haben Ihre Fingerabdrücke und die DNA-Analyse. Die Beweise sind eindeutig. Einer von Ihnen hat versucht, die Hütte anzuzünden. Sie brannte nur deshalb nicht nieder, weil ein Zeuge den Brand gelöscht hat.« »Der Bischof hat«, flüsterte der Chirurg kaum hörbar, »wir haben genug Beweise«, unterbrach Barudi ihn, »dass Sie bei der Ermordung der Entführten in der Hütte nahe der Autobahnausfahrt Saitunia zugegen waren. Ich empfehle Ihnen, offen mit mir zu sprechen. Ich bin sicher, dass Sie den Mord nicht begangen, sondern nur die Leiche präpariert haben. Das ist keine schöne Tat, aber nach dem Gesetz bekommen Sie dafür höchstens ein paar Monate auf Bewährung. Wir wissen jedoch bisher nicht genau, wer der Mörder ist, Ihr Schwager oder der Bischof. Wer hat die beiden ermordet?« Barudi war immer lauter geworden. Bulos, der Schönheitschirurg, begann zu weinen. »Ich wollte es nicht und ich wusste nicht, warum Sie es getan haben.« Er redete so leise, dass man ihn kaum verstand. Barudi bat ihn, deutlich zu sprechen, da er später ein Protokoll anfertigen musste. »Ich lasse Ihnen einen Kaffee bringen«, sagte er väterlich, fast fürsorglich. »Und ein Wasser, bitte«, bat Bulos. Der Kommissar sprach mit dem Wärter an der Tür und dieser eilte davon. »Der Bischof hat es getan. Mein Schwager ermunterte ihn dazu. Er hat den Kardinal zweimal ins Gesicht geschlagen und bespuckt. Der Bischof spritzte den Opfern hochdosiertes Gift. Ich war sehr erschrocken, aber zu feige, um wegzulaufen.« »Und wo ist die zweite Leiche?« »Der Kardinal steckte in dem Ölfass, aber wo ist die Leiche seines Begleiters?« »Kurz vor der Autobahnauffahrt Saitunia haben sie die Leiche aus dem Wagen gezerrt und in eine Grube geworfen. Sie ist von der Landstraße aus durch eine Böschung verdeckt. Dann haben sie Zweige abgerissen und darüber gelegt.« »Und das haben sie alles geschehen lassen, ohne auf die Idee zu kommen, zur Polizei zu gehen?« »Wie weit von der Auffahrt entfernt?« fragte Barudi wütend. »Mein Schwager hat gedroht, mich und meine Schwester umzubringen. Nicht weit, vielleicht 100 Meter«, antwortete der Chirurg. Der Kommissar stand auf und wählte Schukris Nummer. »Mein Lieber, es ist dringend«, sagte er ernst. »Die Leiche des ermordeten Jesuiten liegt etwa 100 Meter vor der Auffahrt Saitunia. Nein, nein, sie liegt neben der Landstraße in einer Grube hinter einer Böschung.« »Ja, genau. An der Straße, die von Derkas zur Autobahn Richtung Süden führt.« »Wie bitte?« »Ja, etwa 100 Meter.« »Nein, nicht Mitri, sondern du. Das ist überaus wichtig. Keiner kann ein Indiz besser in einen sicheren Beweis verwandeln als du.« »Danke. Bitte ruf mich an, sobald du die Leiche gefunden hast. Und schärf deinen Mitarbeitern ein, noch kein Wort an die Presse. Wir sind auf der Zielgeraden. Durch einen leichtsinnigen Fehler kann alles kippen.« Nachdem er Kaffee und Wasser getrunken hatte, redete der Chirurg wie ein Fluss. Er erzählte wie einer, der sich von einer Last befreien will. Das Problem war nicht, ihn zum Sprechen zu animieren, sondern ihn zum Schweigen zu bringen. Er beschuldigte seinen Schwager und den Bischof, den Racheplan ausgeheckt zu haben. Pater Gabriel hatte von der Sache keine Ahnung gehabt. Die beiden Verbrecher machten sich über seine schwachen Nerven lustig. Für den erfahrenen Kommissar stand fest, der Schönheitschirurg hatte Täterwissen. Er kannte kleine Details, die nur der oder die Täter wissen konnten. Barudi und Mancini waren nun sicher, dass das Ziel bald erreicht sei. 4 Stunden später rief Schukri Kommissar Barudi an und teilte ihm mit, dass sie die Leiche des Jesuitenpaters gefunden hätten. Wegen der eisigen Kälte sei sie sehr gut erhalten. Barudi rief sofort Mancini an und sagte ihm, die Leiche sei genau an dem Ort gefunden worden, den der verdächtige Chirurg bei der Vernehmung beschrieben habe. Das allein würde zu seiner Überführung reichen, meinte Mancini, aber er sei gespannt, wie die Vernehmung der anderen verlaufen würde. Am nächsten Tag vernahm Barudi den Bischof und den Ehemann getrennt voneinander. Beide leugneten die Tat, obwohl die Beweise erdrückend waren. Darüber hinaus verweigerten sie jegliche Aussage, als hätten sie alles im Voraus besprochen und eine geheime Allianz gebildet. Barudi versuchte es mal mit höflichen, mal mit drohenden Worten oder mit gespieltem Zorn, aber die beiden blieben davon unbeeindruckt. Schließlich kam er auf die Idee, den Patriarchen hinzuzuziehen. Er hoffte, dass der Bischof dann sprechen würde. Der Patriarch war zunächst eher abgeneigt, aber als Barudi ihn anflehte, willigte er ein. Mancini verfolgte die Beharrlichkeit seines syrischen Kollegen voller Bewunderung. Barudi dankte dem Patriarchen für sein Kommen. Er bat ihn, seinen Zorn zu verbergen und dem Bischof klarzumachen, dass er mit seinem Schweigen die Ermittlungen nur behindere. Die Beweise dafür, dass er und der Ehemann die beiden Entführungsopfer umgebracht hätten, seien eindeutig. Patriarch Besra versuchte, väterlich auf den Bischof einzuwirken. Er sprach lange von der christlichen Pflicht, bei der Wahrheit zu bleiben, und er teilte ihm unverhohlen mit, dass seine DNA und die Fingerabdrücke identisch mit denen des Täters seien. Die Hütte sei eben nicht, wie geplant, niedergebrannt. Auch die DNA-Spuren auf dem Hetzbrief, den Professor Facher bekommen hat, stammen von ihnen, sagte Barudi. Es fiel ihm nicht leicht, höflich zu bleiben. Die Ergebnisse der DNA-Analyse hatte Schukri ihm am Vorabend mitgeteilt. Der Bischof hörte gar nicht zu, sondern starrte unbeteiligt vor sich hin. Erst als der Patriarch zum Ende gekommen war, sagte er arrogant, ja fast aggressiv: »Sie mögen mich nicht und sehen mich gern im Knast. Aber Sie irren sich. Ich komme hier raus, und zwar als Unschuldiger. Dann werden Sie sich gemeinsam mit diesem unfähigen Kommissar bei mir entschuldigen müssen. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe«, sagte er und drehte dem Patriarchen den Rücken zu. In diesem Augenblick wünschte sich Barudi auf einen anderen Planeten. Kaum hatten sie dem Bischof den Rücken gekehrt, entschuldigte er sich beim Patriarchen und begleitete ihn dann zu seiner Limousine. Der Chauffeur sprang aus dem Wagen, hielt die hintere Tür auf und warf Barudi einen vernichtenden Blick zu, als wäre er dabei gewesen. Der Patriarch ließ das Fenster herunter und schaute Barudi mitleidvoll an. »Sprechen Sie mit Pater Gabriel. Er steht dem Bischof nahe.« »Danke, ich... danke. Das ist eine gute Idee«, stotterte Barudi, der in diesem Augenblick alles für den Patriarchen getan hätte. Barudi rief Pfarrer Gabriel an und bat um einen Termin. Dieser wirkte wie abwesend. Er verstehe nicht, warum der Kommissar mit ihm reden wolle. »Weil ich Ihre Hilfe brauche«, heuchelte Barudi. Mancini, der dabei saß, grinste. »Man kann von dir eine Menge lernen, wie man über Umwege zum Zentrum vordringt«, sagte er, als Barudi aufgelegt hatte und sich zum Gehen wandte. Nach 4 Stunden kehrte Barudi frustriert von Pfarrer Gabriel zurück. »Er ist völlig am Boden zerstört«, erzählte er Mancini. »Er will nicht einmal mehr seinen Schützling, die Heilerin Dumia, sehen. 2-mal hat sie ihn während meines Gesprächs angerufen und 2-mal hat er sie angeknurrt, er brauche seine Ruhe. Sein Alibi ist dicht, aber ich glaube, er ist zutiefst entsetzt. Nur äußert er sich mit keinem Wort zu dem Mord oder den Verdächtigen.« Die beiden Männer sprachen darüber, welche Hemmungen Menschen haben, die Wahrheit auszusprechen, wenn sie nahestehenden Personen schadet. Nach wie vor waren sie der Meinung, dass es besser wäre, wenn Mancini allen noch ausstehenden wichtigen Verhören fernblieb. Sie würden sich nach jedem Verhör treffen und austauschen. Mancini sollte sich die Aufzeichnungen anhören und sie abtippen. Barudi war dem italienischen Kollegen dankbar. Er nahm seinen Assistenten Ali mit zum erneuten Verhör des Ehemanns und des Bischofs. Sie brachten seit Jahren eine Taktik zum Einsatz, die an Erpressung grenzte. Ali übernahm den ungeduldigen, drohenden Part und Barudi den beruhigenden, väterlichen Teil. Diese klassische Guter-Bulle-Böser-Bulle-Strategie aus den amerikanischen Kriminalfilmen fruchtete auf der Leinwand immer, aber selten in der Realität. Sie ist mittlerweile so bekannt, dass sowohl der Bischof als auch der Ehemann sie sofort durchschauten. Auch weitere Verhöre mit dem Bischof und dem Ehemann blieben ergebnislos. Gabriels letzter Auftritt. Es war ein eiskalter, aber herrlich sonniger Tag. Barudi und Mancini fuhren in die Stadt. Beide waren erschöpft von der Arbeit der letzten Tage und wollten sich einen halben Tag Ruhe gönnen. Sie genehmigten sich eine Stunde in einem Café in der Port Said-Straße. Danach wollten sie zum Kasjunberg fahren und von oben das herrliche Panorama der Stadt genießen. Da hörten sie über den Polizeifunk die Aufforderung an alle Polizeistreifen, sich eilig zum Sham Palace Hotel zu begeben. Dort versuche ein Mann Selbstmord zu begehen. Er wolle von einem der obersten Stockwerke springen, es bestünde Lebensgefahr auch für die Schaulustigen. Barudi und Mancini schauten sich an und beschlossen wortlos sofort zum Ort des Geschehens zu fahren, um dort zu helfen. Sie stiegen ins Auto. Barudi fuhr Richtung Youssef al-Azme-Platz, bog nach links in die Maysalun-Straße ab. Bereits auf der Höhe des Nachtclubs Jet Set sahen sie eine riesige Menschenansammlung vor dem bekannten Fünf-Sterne-Hotel Sham Palace. Drei Polizisten versuchten, die Neugierigen vom Eingang des Hotels fernzuhalten. Barudi parkte auf dem Bürgersteig, steckte das Schild Kriminalpolizei unter die Windschutzscheibe und lief mit Mancini in Richtung Hotel. Eine riesige Ansammlung von Menschen stand in drei, vier Reihen dicht gedrängt vor dem Hoteleingang. »Weiß man, wer der Selbstmörder ist?« fragte Mancini einen Mann in der hintersten Reihe. »Ein Pfarrer, heißt es«, sagte der Mann und richtete seinen Blick wieder nach oben. Drei hilflose Polizisten versuchten, die Leute zu überzeugen, Abstand zu halten. Gerade als Barudi und Mancini ankamen, stürzten sich 10 muskulöse Hotelangestellte auf die Menge und drängten sie unsanft zurück. Erst jetzt entstand ein großer Halbkreis um den Eingang. In diesem Moment stürmte eine schreiende Frau in die freie Mitte. Sie wollte dort niederknien und beten. Es war niemand anderes als Dumia. »Heilige Maria, bitte rette Pfarrer Gabriel! Bitte rette Pfarrer Gabriel!« schrie sie mit heiserer Stimme. Einige der Versammelten sprachen ihr nach, die meisten aber schienen weder den Pfarrer noch Dumia zu kennen. Die moderne Stadt ließ wie die Wüste niemanden Wurzeln schlagen. Hier gab es Geschäfte, Hotels und Ämter aller Art, und die Leute waren als Kunden, Touristen, Fremde, Tagelöhner zumeist aus fernen Dörfern gekommen. Inzwischen waren 4 weitere Polizisten aufgetaucht. Sie berieten sich kurz, dann zerrten sie Dumia davon. »Sonst wird sie platt gemacht wie eine Pizza«, hörte Mancini einen Mann höhnen. Einige Zuschauer lachten. Barudi verdrehte die Augen. »Die Menschen werden immer ordinärer. Nicht einmal ein Selbstmörder holt sie aus ihrer Gleichgültigkeit«, sagte er leise. »Der arme Gabriel, schade um ihn«, hörte er Mancini flüstern. »Lasst mich mit der heiligen Maria reden«, schrie Dumia in diesem Moment und wehrte sich mit Händen und Füßen gegen die Polizisten. Da drehte ihr einer den Arm auf den Rücken und führte sie ab. Unsanft wurde sie in einen VW-Bus geschubst. Erst jetzt wandten Barudi und Mancini den Blick nach oben. Pfarrer Gabriel stand auf dem Dachsims des 11-stöckigen Hotels. Er schleuderte Manuskriptseiten herunter, die vom Wind davongetragen wurden. Gabriel schaute ihnen nach. Erst später las man die Blätter auf. Sie stammten aus Theaterstücken, die, so auseinandergerissen, keinen Sinn ergaben. Er stand in seiner schwarzen Soutane auf dem höchsten Sims des Hotels, unmittelbar unter dem berühmten Drehrestaurant. Der Drehmechanismus war angehalten worden. Über 100 Gäste und das Personal pressten die Gesichter an die Fenster. Wäre das Restaurant ein Schiff gewesen, wäre es gekentert. Manche gestikulierten und klopften gegen die Glasscheibe, aber der Mann auf dem Sims befand sich bereits in einer anderen Welt. Er verfluchte laut die Kirche, die ihn seit seiner Kindheit quälte. Er beschimpfte Dumia, die seinen Glauben und sein Vertrauen mit Füßen getreten habe. Blind und taub sei er gewesen und habe zu spät begriffen, dass sie eine primitive Pfuscherin sei. Er beobachtete sie von oben wie ein Adler. Er warf seine Brille weg, um sie und ihr billiges Schauspiel nicht mehr sehen zu müssen. Und dennoch sah er sie so nahe, als ob er sie berühren könnte. Sie ging in die Mitte des Halbkreises und kniete mit gefalteten Händen nieder. Gabriel lachte laut. »Schon wieder das Öl aus der Pumpe unter der Achsel«, brüllte er. »Geh weg, du verdammte Hure! Geh weg!« Doch nur die Zuschauer im Drehrestaurant hinter ihm konnten ihn hören. Seine Stimme wurde vom ungeheuren Lärm der belebten Verkehrsstraßen geschluckt. Er sah, wie Hotelmitarbeiter den Kreis der Gaffer erweiterten und Polizisten Dumia abführten. »Vorhang!« rief Gabriel und sprang. Seine Soutane flatterte im Wind, halb Fahne, halb Totenhemd. Fassaden und Fenster sausten immer schneller an ihm vorbei. Er sah nur noch ihre schemenhaften Konturen und die Andeutungen von Menschen. Pflastersteine kamen ihm entgegen. »Vorhang!« schrie er. Dunkelheit umfing seinen Schrei. Ein unwürdiger Abschied. »Der Bischof und der Ehemann haben mit der Sache nichts zu tun«, sagte Major Suleiman, ohne Barudi anzublicken. »Und der Chirurg hat seine Aussage vor mir und dem Staatsanwalt zurückgenommen. Du hättest ihn erpresst«, sagte er. »Du würdest, wenn er nicht gesteht, publik machen, dass er schwul ist. In der Nacht darauf hat er sich erhängt.« Badoudi hatte selten in seinem Leben einen derart bitteren Geschmack im Mund wie in diesen Minuten. Er hatte nicht einmal gewusst, dass der Chirurg homosexuell war, und es war ihm vollkommen gleichgültig. Er wusste allerdings, dass der Staatsanwalt ein charakterloser, notorischer Lügner war. Auch deshalb konnte Badoudi ihn nicht ausstehen. »Du schickst mich und meinen italienischen Kollegen in das umkämpfte Gebiet«, sagte er vor Zorn bebend. »Ohne mich über die Lage dort zu informieren. Wir haben uns in Lebensgefahr begeben. Und jetzt am Ende willst du den Drahtzieher freilassen? Das kann doch nicht dein Ernst sein!« Bis zum Ende des Korridors war Baludis Stimme zu hören. »Ich habe damit nichts zu tun«, erwiderte Suleiman seinerseits erregt. »Der Staatsanwalt hat sie vernommen und der Richter hat sie bereits freigelassen. Der wahre Täter ist ein Islamist und er hat das Verbrechen vor laufender Kamera zugegeben. Was willst du noch? Unsere Arbeit ist beendet. Du hast ab heute 2 Wochen Urlaub. Ab Februar bist du ohnehin Rentner. Du kannst Beschwerde einlegen gegen den Staatsanwalt und den Richter, aber ich an deiner Stelle.« Baludi stand auf und ging ohne Abschied. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten würdigte er Frau Malik keines Blicks. In seinem Büro wartete Mancini auf ihn. »Die Hurensöhne haben den Bischof und den Ehemann freigelassen. Das ist unsere Justiz. So war sie vor 40 Jahren, als ich anfing, und so ist sie heute am Ende meiner Dienstjahre. Wir sind draußen. Offiziell haben sie einen geständigen Täter, aber du kannst Gift darauf nehmen, dass er den Tag nicht überlebt. Und wir, du und ich, dürfen uns an unserer Wut vergiften. Man hat mich nach Hause geschickt.« Mancini schluckte wortlos. In den nächsten Minuten wurde er unfreiwillig Zeuge von Barudis letzten Amtshandlungen. Dieser begann, den Inhalt seiner Schubladen in einen Karton zu räumen. Dann griff er unvermittelt zum Telefon. »Ali, kannst du kurz zu mir kommen?« sagte er den Tränen nahe. Er übergab dem treuen Assistenten seine Papiere, seine Dienstpistole und seinen Dienstausweis. »Kannst du die Rückgabe für mich erledigen?« »Klar, Chef«, sagte Ali bewegt. Er hatte von Frau Malik erfahren, was geschehen war. Dann klopfte es und Nabil kam herein. »Wir werden dich sehr vermissen«, sagte er förmlich. »Ich will hier nur noch weg«, sagte Badoudi und schob Nabil hinaus. Er bat Ali, vor der Tür zu bleiben und alle Kollegen fortzuschicken. Es sei für ihn ohnehin schwer genug, er könne sich nicht von jedem Einzelnen verabschieden. Ali hielt tapfer draußen auf dem Korridor Wache und man hörte ihn debattieren und versichern, er handle auf Barudis Wunsch. Er schickte alle Kollegen weg. Nur bei Frau Malik wurde er schwach. »Mein armer Zakaria«, rief sie, als sie ins Zimmer gestürmt kam, »wie sehr ich dein Lächeln vermissen werde. Wer wird sich um dich kümmern?« Sie umarmte ihn fest und begann zu weinen. Barudi fühlte keine Trauer, seine Wut hatte sie erstickt. Barudi strich ihr über den Rücken. »Nariman, sie heißt Nariman«, sagte er. Frau Malik schaute überrascht auf. »Ist es wahr? Du hast jetzt eine Frau?« »Sagen wir lieber eine Freundin, jedenfalls mag sie mich«, erwiderte er und küsste Frau Malik auf die Stirn. »Und ich liebe sie.« Mit schnellen Schritten verließ Barudi dann zusammen mit Mancini, jeder einen großen Karton tragend, das Gebäude. Er verstaute die Kartons in seinem Wagen, sie stiegen ein und brausten davon. »Jetzt genehmigen wir uns ein deftiges Essen, mein erstes in Freiheit«, sagte Barudi und fuhr auf die Autobahn Richtung Beirut. Nach einer halben Stunde fuhr er von der Autobahn ab und parkte kurz darauf vor einem großen Restaurant am Fluss. Barudi kannte den Wirt, der es sich nicht nehmen ließ, die beiden mit dem Besten zu verwöhnen, was er in der Küche hatte und was nicht einmal auf der Karte stand. Sie saßen im warmen Lokal und sahen durch das Fenster auf den Fluss, der in dieser Jahreszeit ein reißender, brauner Strom war. Am anderen Ufer erhob sich der legendäre Felsen mit dem Namen »Vergiss mich nicht«. Von dort oben hat sich einmal ein Unglücklicher in den Tod gestürzt. Er soll seiner Geliebten im fernen Damaskus »Vergiss mich nicht« zugerufen haben. Seitdem heißt dieser Felsen so. Barudi räusperte sich. »Ich möchte mich bei dir für die gute, gemeinsame Zeit bedanken. Ich schäme mich dafür, dass die Täter bei uns von höchster Stelle in Schutz genommen werden. Mach dir keine Gedanken, du hast fabelhaft gearbeitet. Und solche Einmischungen kenne ich zur Genüge.« Sie stießen mit einem Glas Wein auf ihre Zusammenarbeit an und ließen sich all die Köstlichkeiten, die der Wirt persönlich servierte, schmecken. »Du kannst dich auf mich verlassen. Ich werde keine Ruhe geben, bis der Bischof bestraft wird«, versicherte Mancini. Barudi freute sich über so viel freundliche Solidarität, nicht ahnend, dass Mancini es ernst meinte und sein Versprechen wahrmachen würde. 3 Monate später, am 7. März 2011, schrieb Papst Benedikt XVI. Einen unmissverständlichen, harten Brief an den katholischen Patriarchen von Damaskus, dessen Inhalt nicht öffentlich bekannt, dessen Wirkung aber sehr schnell sichtbar wurde. Es erging ein Erlass der Glaubenskongregation, mit dem sie nach katholischem, kanonischem Strafrecht Bischof Tabich wegen schwerer Straftaten seines Amtes enthob und ihn aus dem Priesterstand entließ. Das Schreiben schloss mit der knappen Bemerkung: Bei sofortiger Umsetzung wird der Vatikan auf eine öffentliche Bekanntmachung verzichten. Der katholische Patriarch fügte sich erleichtert und Bischof Tabich erklärte öffentlich, er wolle sich aus persönlichen Gründen zurückziehen und meditieren. Als der Patriarch, um die Wogen zu glätten und den gemeinen Gerüchten entgegenzutreten, eine Erwähnung des meditierenden ehemaligen Bischofs in seine Ostersonntagspredigt einfließen ließ, brach unter den versammelten Gläubigen wildes Gelächter aus. Der Patriarch erschrak. Er musste 3-mal um Ruhe bitten, um den Gottesdienst fortsetzen zu können. Seine abgebrochene Predigt blieb als Torso zurück. Von Bischof Tabich sprach er nie wieder. Was im Schreiben des Papstes nicht stand, weil es sich dabei um eine rein vatikanische Angelegenheit handelte, war, dass Kardinal Budi aus Altersgründen alle Ämter niederlegen und sich ebenfalls zurückziehen musste. Nie wieder wechselte dieser mit Papst Benedikt auch nur ein Wort. Eine Tochter der Freiheit. Kommissar Barudis Tagebuch. Samstag, den 15. Januar 2011. Ich bin ab heute bis Ende Januar beurlaubt und ab dem 1. Februar Rentner. Ich habe mit Freude alle übrig gebliebenen Dienstage im Kalender durchgestrichen. Heute schreibe ich meine letzten Notizen über meine Arbeit als Kommissar. Es fällt mir schwer, aber ich muss es mir einmal ganz offen eingestehen. Ich bin gescheitert. Ich beende meine Laufbahn mit einer Niederlage, so wie ich sie 1970 mit einer Niederlage begonnen habe. Nariman tröstet mich und sie hat recht. Es ist nicht mein persönliches Scheitern. In einer hochmodernen, aber unfreien Gesellschaft ist die Wahrheitsfindung aussichtslos. Mir ist es egal, wen das Regime auswählt, diese hässliche Täterrolle zu spielen. Wie ich hörte, ist es ein Islamist, der bereits zum Tode verurteilt wurde, weil er einen alawitischen Offizier erschossen hat. Ein idiotischer, brutaler Mord. Idiotisch, weil der Islamist den Geheimdienstchef mit dessen gleichnamigem Neffen verwechselt hat, der ein einfacher Offizier der Luftwaffe war. Und barbarisch, weil hier nach fanatischer Selektion gemordet wird. Ich erinnere mich an den Bürgerkrieg im Libanon, wo Männer an einigen Kontrollpunkten aufgefordert wurden, die Hosen herunterzulassen, um sie nach beschnittenen, Muslimen, und nicht beschnittenen, Christen zu sortieren. Je nach religiöser Zugehörigkeit der bewaffneten Kontrolleure wurden die einen oder die anderen erschossen, ohne nachzufragen, grund- und hemmungslos. Waren die Steinzeitmenschen wirklich primitiver? Solche bereits verurteilten Mörder hält der Geheimdienst für besondere Anlässe zurück, so wie jetzt, um die wahren Mörder des Kardinals zu decken. Entweder wurde der Mann unter Drogen gesetzt, Alis Auffassung, oder er wurde erpresst, Shukri weiß genaueres darüber. Auf jeden Fall hat man ihn weichgeklopft, so dass er den Mord zugibt und auch einige Details benennt, die seine Glaubwürdigkeit untermauern. Diese Details, die aus unseren Ermittlungen stammen, hat mein Chef dem Geheimdienst zur Verfügung gestellt. Er hat mich, Mancini und all meine Mitarbeiter kaltblütig verraten, dieser miese Opportunist. Ich kann nichts daran ändern. Trotzdem war ich so wütend, dass ich in sein Büro gegangen bin und ihm ins Gesicht gesagt habe, dass er uns verarscht und unsere Arbeit torpediert hat. Er lächelte blass und verlegen. »Ich konnte nicht anders, mein lieber Freund.« »Ich konnte nicht anders«, sagte er und machte mit der Hand Zeichen, dass wir abgehört werden. »In diesem Land geht nichts ohne die Zustimmung des Geheimdienstes. Aber«, wollte ich protestieren, »kein Aber. Der Bischof und der Ehemann der Heilerin sind unschuldig«, sagte er laut, um vor den Aushorchern gut dazustehen. In den letzten Tagen vor meinem Abschied war Major Suleiman sehr zynisch, um seine Unsicherheit und seinen Verrat zu verbergen. »Barudi, Barudi«, rief er mir in meiner letzten Morgenbesprechung zu. »Aufwachen! Du bist nicht in Schweden geboren, oder? Wir leben in einem wunderschönen Land und wir dürfen machen, was wir wollen. Aber ab und zu geht das Ansehen des Staates über die Gerechtigkeit.« Ich könnte heulen vor Scham über diesen Mann, dessen einziges Interesse es ist, durch unsere oft lebensgefährliche Arbeit gute Bewertungen vom Geheimdienst zu bekommen. Er strahlte wie der Mond, nicht durch sein eigenes Licht. Ich ging, und noch bevor ich die Tür erreicht hatte, fügte er hinzu: »Du und Mancini, ihr werdet eine hohe Auszeichnung bekommen. Dafür habe ich gesorgt.« Vor 4 Tagen haben wir, Shukri, Mancini und ich, einen Ausflug ins Kalamun-Gebirge unternommen, 50 Kilometer nördlich von Damaskus, und man ist in einer völlig anderen Welt. Karge Landschaft, hohe Felsen, fast wie im berühmten amerikanischen Grand Canyon. Absolute Ruhe. Hier konnte man uns nicht abhören. Wir ließen die Smartphones im Auto. Bald stießen wir bei unserer Wanderung auf ein winzig kleines Lokal mitten in der herrlichen Landschaft. Der Wirt bot uns ein bescheidenes Frühstück an und den besten Tee, den ich je getrunken habe. Allein wie er den Tee zubereitet und serviert hat, war eine beeindruckende Zeremonie. Shukri berichtete von den vielen Toten im Gebiet um Derkas, auf die er stieß, als er mit seinen Kollegen die Leiche des Jesuiten geborgen hat. Die Regierungstruppen hatten, wie ein Bauer ihm erzählte, unter den Islamisten keine Gefangenen gemacht, sondern alle umgebracht und alles niedergebrannt. Das war ein Befehl der Zentralmacht in Damaskus. Verkohlte Olivenbäume streckten ihre Äste gen Himmel, als würden sie um Gnade bitten. Häuser waren nur noch Schutt und Asche, weil die Truppen dort Islamisten vermutet hatten. Vor Hunger weinende Kinder ließen sie einfach zurück. Schukri und seine Mitarbeiter haben alles Geld, das sie dabei hatten, den armen Eltern gegeben, damit sie für ihre Familien Brot kaufen konnten. Dann kamen wir wieder auf die Ermordung des Kardinals und des Jesuiten. Schukri meinte, wenn man die Schriften liest, die die Paten der Heilerin Dumia verbreitet haben und die Aussagen der heiligen Maria analysiert, so stellt man fest, sie sind eine Aufforderung an die Christen, dem Regime gegenüber gehorsam zu sein. Die heilige Maria taucht immer auf, wenn es Krisen oder Skandale gibt. Und was sagt sie? Meine Kinder, seid friedlich und zweifelt nicht an eurem Herrscher. Seid nicht neidisch, sondern seid dies und seid das. So steht es in den Broschüren, die der Bischof kostenlos verbreitet, und so ist es auch auf YouTube zu sehen, wenn diese angebliche Heilerin zu Wort kommt. Schukris Blick schweifte in die Ferne. Ist euch aufgefallen, dass der Aberglaube am besten in zwei Arten der Gesellschaft gedeiht? In welchen denn? Der Mensch ist doch seit seinen ersten Tagen abergläubisch. Bei jedem Blitz vermutete er eine Götterstrafe, erwiderte Mancini. Das schon, aber Aberglaube als Massenerscheinung gedeiht am besten in elenden oder übersättigten Gesellschaften. In unserer Gesellschaft, in der die Entrechteten das nackte Leben zu retten versuchen, suchen die Menschen Halt und sei es an einem Spinnenfaden, den sie für ein Rettungsseil halten. Das stimmt, aber warum gedeiht der Aberglaube in übersättigten Gesellschaften? Das verstehe ich nicht, sagte ich. Weil die Menschen dort durch nichts mehr Befriedigung finden. Unerträgliche Leere breitet sich in ihrer Seele aus. Deshalb suchen die Menschen in fernen Welten oder Sphären Befriedigung, erwiderte Schukri. Mancini nickte zustimmend. Stille trat zwischen uns ein. Wir gingen eine Weile schweigsam nebeneinander her. Ich staunte nicht wenig über Schukris Gedanken. Er ist Atheist, deshalb haben ihn der Humbug mit den Stigmata und dem Öl und die Anerkennung durch den Vatikan nie interessiert. Er kümmert sich um die Hintergründe wie ein professioneller Spurensucher, der er ja ist. Wir, Mancini und ich, waren zu sehr mit der religiösen Ursache der Morde beschäftigt. Es war kein Witz, wie ich zuerst gedacht habe, fuhr Schukri fort, dass sich der Verteidigungsminister und seine Generalität von der Betrügerin vor aller Augen salben ließen, sondern eine Aufwertung dieser Frau gegenüber der christlichen Gemeinde. Damals habe ich mich darüber lustig gemacht. Als der Minister sie noch einmal 10 Jahre später wieder mit seinen Generalen aufsuchte und sie bat, mit dem Öl gesalbt zu werden, war es inzwischen einfach zu ruhig um die Heilerin geworden. Sein Ziel war es, aus der Gemeinde eine brave, abergläubische Schafherde zu machen und die kritischen Stimmen gegen die Heuchlerin zu ersticken. Und deshalb werden sie und ihre Helfer vom Geheimdienst gedeckt. »Du hast recht«, sagte Mancini. »Im Grunde ist es eine Beleidigung der heiligen Maria, die anscheinend nichts anderes zu tun hat, als die Schweinereien dieses Regimes zu decken und billiges Olivenöl aus ihren Bildern fließen zu lassen.« »Ich muss aufhören. Nariman rief mich an, ich soll endlich zum Essen kommen.« Ich blieb über Nacht bei Nariman. Jetzt schreibe ich meine letzten Notizen, Erlebnisse und Gedanken als Kommissar zu Ende. Mich hat es heute kalt erwischt. Schukri rief mich an, ich solle sofort das Fernsehen einschalten. Eine Stellungnahme der religiösen Oberhäupter zu den Kämpfen im Norden sei angekündigt. Ich wartete fast eine Viertelstunde. Dann berichtete die Nachrichtensprecherin kurz von der Zerschlagung der Terroristen im Norden. Danach erschien der Mufti der Syrischen Republik und zitierte den Koran, um zu beweisen, dass der Staatspräsident recht hat, die Islamisten zu bekämpfen. Sodann tauchte das Bild des Bergheiligen in seiner Felsenhöhle auf. Er sah aus wie ein indischer Guru, wirkte sehr alt und fahrig. Er segnete die Befreiung der Umgebung seiner Stadt von den Islamisten und nannte den Präsidenten die sanfte Hand Gottes. Dann aber kam der Schock. Patriarch Besra segnete in einer Ansprache die syrische Armee und bezeichnete ihre Aktion im Norden als human und zivilisiert. Er lobte die tapferen Soldaten, die unser Land von den Terroristen befreit hätten. 3-mal wählte ich seine Nummer, dann legte ich auf. »Was hat es für einen Sinn?« sagte Nariman. »Außer, dass du dich gefährdest. Patriarch Besra ist vor dem Regime in die Knie gegangen, genau wie unser sunnitischer Scheich Fassian, Mufti der Republik, der einfach alle Gegner der Diktatur als Gottesfeinde bezeichnet hat. Eigentlich sollte die Kriminalpolizei zeigen, dass sich Verbrechen nicht lohnt. Die Strafe sollte eine Erziehungsmaßnahme gegen den Wildwuchs der Gier sein. Der Gesetzgeber aber hält das Volk für dumm, naiv und einfältig. Man braucht sich nur mit offenen Augen und ein wenig Verstand umzuschauen, um zu begreifen, dass sich Verbrechen ab einer bestimmten Größe lohnt. Es war wie bei meinem ersten Fall, wie bei den meisten Fällen ein Puzzle, und wir, Mancini und ich, haben mühselig und unter Einsatz unseres Lebens die Teilchen gesucht und zusammengelegt, so dass ein genaues Bild entstand. Und nun? Sie schleudern das Bild in die Luft, die Puzzleteile fallen in alle Himmelsrichtungen, und die Hälfte davon findet man nie mehr. Mancinis Leben ist nun nicht mehr in Gefahr, der Fall ist abgeschlossen, und er ist klug und tut so, als wäre er mit dem offiziellen Ergebnis zufrieden. Gestern reiste er ab. Ich werde ihn vermissen. Er ist witzig und aufrichtig, mutig und umsichtig zugleich. Mancini ist der Freund, den man sich wünscht. Aber das ist mein Pech. Er lebt in Rom und ich hier. Die Distanz ist für jede so junge Freundschaft gefährlich. Das Material unserer Ermittlungen wird er dem italienischen Innenminister und dem Vatikan zur Verfügung stellen. Ich war in Sorge, dass der Geheimdienst mich umbringen lässt, weil ich zu viel weiß. Ich habe mit Nariman darüber gesprochen, weil ich sie liebe. Sie beruhigte mich, der Geheimdienst weiß, dass ich bald Rentner bin und mein Wort kein Gewicht mehr hat. So dumm sind sie bei der Ermordung von Gegnern nicht. Und was Mancini in Italien veröffentlicht, interessiert hier keinen. Sie strich mir über das Gesicht. Solche Helden wie du, mein liebster Kommissar, sind Dinosaurier, eine liebenswerte Gattung, die ausstirbt, sagte sie und küsste mich innig. Sie hat recht. Die Illusion, durch die Arbeit bei der Kriminalpolizei der Wahrheit oder der Gerechtigkeit dienlich zu sein, hat mich mein Leben lang begleitet. Ich finde es immer noch seltsam, dass meine naiven Vorstellungen als Jugendlicher identisch waren mit den Lehren, die man mir an der Polizeiakademie eingetrichtert hat. Als würde die Befreiung der Gesellschaft von den kleinen Verbrechern die Gesellschaft sicherer machen, die Ordnung wiederherstellen. Welche Ordnung denn? Etwa 200 Seiten hat unsere Schrift zur Aufklärung des Doppelmordes. Alle Indizien und Beweise sind detailliert aufgeführt. Mancini hat die Dokumentation dem italienischen Botschafter in Damaskus übergeben, aber sie auf einem USB-Stick auch selbst nach Italien mitgenommen. Ich wette mit dir, die Dokumente werden auf dem Weg nach Italien verschwinden, deshalb habe ich mir eine Kopie gezogen. Sollte der italienische Innenminister aus diplomatischen Erwägungen die Dokumente verschweigen oder vernichten lassen, weil der Vatikan die Veröffentlichung verhindern möchte, wird Mancini die Geschichte mit Hilfe seines Freundes Giuliano Conte in dessen Zeitung veröffentlichen. Die Quelle wird anonym bleiben. Man wird lediglich andeuten, dass sie in der italienischen Botschaft in Damaskus zu suchen ist. Ich gebe zu, dass ich am Anfang nicht verstanden habe, warum Mancini vom Innenminister die vergoldete Pistole, den Preis für besondere Verdienste, mit einem derart strahlenden Lächeln entgegengenommen hat. Ich habe Mancini unterschätzt. Der Italiener gab sich naiv, um gestern mit seinen Dokumenten unkontrolliert durchzukommen. Und das hat er geschafft. Der Abschied fiel mir schwer. Auch Mancini war sehr bewegt. So bewegt, dass er weinen musste. Nariman umarmte ihn und küsste ihn herzlich auf die Augen. Ich tat es ihr gleich. »Vergesst nicht, nach Rom zu kommen. Ich warte auf euch.« Der Botschafter hat mir versichert, dass ihr sofort ein Visum bekommt. Bis dahin habe ich hoffentlich wieder eine Freundin, fügte er hinzu. Das verspreche ich dir, und wenn mein Liebster nicht mitkommen will, komme ich allein. Ich will endlich Rom kennenlernen, erwiderte Nariman. Wir lachten, obwohl uns allen dreien zum Weinen zumute war. Mancini passierte die Schleuse am Flughafen ohne jedwede Kontrolle, winkte ein letztes Mal und verschwand. Ein Prachtkerl. Man soll den Geheimdienst nicht unterschätzen. Mit einem Schlag hat er unsere Arbeit zunichte gemacht. Die drei Entführer sind angeblich bei dem Versuch, aus dem Gefängnis auszubrechen, erschossen worden. und Dr. Bulos Sarji, der Schönheitschirurg und Kronzeuge, soll sich mit seinem Gürtel in seiner Zelle erhängt haben. In der Untersuchungshaft darf ein Gefangener in der Zelle keinen Gürtel haben, und sowieso gibt es keine Möglichkeit, sich irgendwo zu erhängen. Das allerdings wissen 99% der Syrer nicht. Ein paar Tage nach dem letzten Verhör wurden der Ehemann und der Bischof auf richterliche Anordnung freigelassen. Der Patriarch hat den Bischof inoffiziell abgesetzt. Er lebt nun in einem Kloster in Damaskus, angeblich um sich zu erholen. Sein Nachfolger wurde ein junger Bischof aus Homs. Ich erhielt ein offizielles Schreiben des Innenministeriums, in dem mir mitgeteilt wird, dass ich die Ehrenmedaille vom Rang eines Ritters bekomme. Nariman hat dafür eine kluge Erklärung. Früher haben die Diktatoren ihre Gegner umgebracht. Jetzt lassen sie sie zwar am Leben, aber sie machen sie lächerlich. Mein letzter Widerstand ist, den Festakt mit der Überreichung zu boykottieren. Das habe ich ihr auch gesagt. Sie küsste mich. »Mein Held«, sagte sie, »das ist meine Medaille für dich.« Auf der Straße traf ich einen Kollegen. Er heuchelte Mitgefühl. Aber immerhin, sagte er, ein wenig Wahrheit kam ans Licht. Er irrt sich gewaltig. Ein wenig Wahrheit ist zu viel Lüge. Schon eine Ewigkeit war ich nicht mehr bei meinem Friseur. Nariman sagt, es sei höchstens 10 Tage her. Sie hat recht. Ich sehne mich richtig nach der Atmosphäre in seinem Salon. Die Sehnsucht nach dem, was wir lieben, vervielfacht die Zeit der Trennung in unserem Gedächtnis. Ein junger Mann erzählte uns, was für eine Katastrophe seine Schwester erlebt hat. Wir hörten gespannt zu. Sie war mit einem reichen Mann verheiratet. Meine Schwester ist eine hübsche, 30-jährige Frau, Mutter von 3 Kindern. Mehrere Freundinnen haben ihr zugeflüstert, dass ihr Mann, dieser Gockel, eine 20-jährige Geliebte hat, mit der er sich inzwischen in aller Öffentlichkeit zeigt. Verzweifelt suchte meine Schwester im Internet nach einem Zauberer, den sie zu Rate ziehen könnte. Endlich fand sie einen. Der Scharlatan erkannte ihre Schwäche, Angst vor dem Verlust des Ehemannes. Er lud sie zu einer kostenlosen Sitzung mit Weihrauch, Musik und Dämmerlicht und überzeugte sie, dass die Geliebte durch einen Zauber die Augen des Mannes manipuliert habe, so dass er seine Frau immer als hässliches Wesen sehe. Er gab ihr eine kleine Stofftüte mit. Sie sollte all ihre Juwelen und ihren Goldschmuck in die Tüte packen. Dann sollte sie diese Tüte 3 Tage unter das Kopfkissen ihres Mannes legen, warten, bis er schlief und leise den Satz sprechen: »Ich bin dein Schatz, dein Juwel und dein Gold.« Erst dann sollte sie mit der Tüte zu ihm kommen, damit er einen Zauber darauf sprechen konnte. Meine Schwester tat wie geheißen und kam mit der gefüllten Tüte zurück. Der Zauberer bat nun 3 gütige Geister um Hilfe, die Augen des Mannes zu heilen. Außerdem bat er einen bösen Geist, das Gesicht der jungen Geliebten mit Warzen zu übersäen. Meine Schwester fühlte eine tiefe Befriedigung. Dann führte er sie in einen von Weihrauch dicht vernebelten Raum und befahl ihr, sich 3-mal um sich selbst zu drehen und dabei die Tüte fest an ihre Brust zu drücken. Er würde 3-mal den Zauberspruch sprechen. Sie tat erneut, wie ihr geheißen. Dann sagte der Zauberer, jetzt sei es an ihr, den Zauber zu aktivieren. Die Geister im Raum müssten dazu ihre Stimme hören. Er drückte die Tüte an die Brust, drehte sich 3-mal um sich selbst und sie sagte den Zauberspruch auf. Als er wieder vor meiner Schwester stand, gab er ihr die Tüte zurück mit dem Auftrag, sie erneut unter das Kissen ihres Ehemanns zu legen. Und ein 3. Mal tat sie, wie ihr geheißen. Am 4. Tag holte sie die Tüte unter dem Kopfkissen hervor und stellte zu ihrem Schrecken fest, dass darin nur Blech und billige falsche Juwelen waren. Der Zauberer aber hatte sich aus dem Staub gemacht. Und die Frau verlor nicht nur Geld, Gold und Juwelen, auch ihr Mann verließ sie. Als der junge Mann zu Ende erzählt hatte, fielen uns noch jede Menge Geschichten über Scharlatane ein. Wir lachten viel über die einfältigen Opfer, aber im Grunde sollten wir über uns weinen. Gestern klingelte Nariman bei mir. Ich war überrascht, da ich erst zum Abendessen mit ihr verabredet war. Es sollte gefüllte Weinblätter geben, einige mit Fleischfüllung und einige vegetarisch. Daher hatte ich gedacht, sie sei auf dem Markt. Atemlos betrat sie meine Wohnung. Sie strahlte. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ein Geheimdienstler beleidigt eine Frau, und als sie ihm ein paar klare Worte zurückgibt, hebt er die Hand, um sie zu ohrfeigen. Aber sie ist schneller und tritt ihm in den Schritt und nennt ihn einen Hund der Diktatur. Auf dem Boden liegend versucht er, seine Pistole zu ziehen, aber zwei junge Männer sind schneller und entwenden ihm die Pistole. Es lebe die Freiheit und die Würde, rufen sie und rennen davon. Auch die Frau ist blitzschnell verschwunden. Aber die Rufe halten auf dem Markt nach. Ich schwöre, ich habe es gehört, wie ein Echo wiederholten sich die Worte Freiheit und Würde über den Köpfen. »Glaubst du, es wird einen Aufstand geben, wie im letzten Dezember in Tunesien?« fragte Nariman, und in ihren Augen lag eine kindliche Hoffnung. »Ich glaube«, sagte ich und strich ihr über den Kopf, »bei uns ist es schwerer. Diese Herrschaft hat sich raffinierter als alle anderen Diktaturen, in 40 Jahren stark gefestigt. Wir sind bis in die kleinste Zelle der Gesellschaft hinein terrorisiert oder korrumpiert.« Eine lange Nacht. Seit seiner Jugend schlief Badudi schlecht, aber diese Nacht erschien ihm besonders lang. Er machte sich, auch wenn es ihm selber verrückt vorkam, Sorgen um Mancinis Sicherheit in Italien, dachte über die Feigheit seines Chefs nach und über die täglichen Lügen der Medien. Bei dem Stichwort Lügen fiel ihm ein Gespräch mit Shukri ein. Badudi hatte das Sprichwort zitiert, Lügen hätten kurze Beine. Shukri, der Fußball liebte, lachte. Kurze Beine schon, aber das heißt nicht, dass sie nicht laufen können. Wenn ich mir die Fußballer so ansehe, weiß ich, kurze Beine sind kräftig und verdammt schnell. Seine Wohnung hatte dünne Wände. Über ihm sang der Nachbar so falsch, dass Badudi zuerst dachte, er wolle den wirklichen Sänger des Liedes parodieren. Aber wenn man seine leidenschaftliche Bemühung hörte, bekam man trotz Ohrenschmerzen und Würgereiz Mitleid mit ihm. Nebenan quälte der Mann seine Frau wieder beim Sex. Da war keine Spur von Erotik. Badudi fühlte keine Erregung, sondern Zorn in sich aufsteigen. Die Frau war zierlich und schön wie eine Lilie. Der Mann, 20 Jahre älter, drahtig und kräftig. Er war Wirt und kam oft betrunken nach Hause. War ein Sadist und genoss es, wenn er seine Frau zum Weinen bringen konnte. Er wieherte beim Orgasmus wie ein Pferd. Badudi stand auf. Er schenkte sich einen Wein ein und ging zum Fenster. Dort stand er still und schaute den dunklen Himmel an, das Glas in der Hand und Empörung im Herzen. Als Badudi Nariman davon berichtete, erzählte sie ihm von ihrem Nachbarn, der im selben Stock neben ihr wohnt. »Der Mann ist ein armer, aufrichtiger Teufel. Ich kenne ihn und seine Frau seit 3 Jahren. Sie ist doppelt so groß wie er. Mein Nachbar wäre nicht so schlecht gelaunt, wenn er nicht als Buchhalter in einer Zementfabrik täglich die Zahlen fälschen müsste. Das quält ihn seit Jahren. Er kann nicht protestieren, weil der Chef der Fabrik mehr Zement klaut, als die Fabrik verkauft. Der Chef ist aber ein Neffe 4. Grades des Präsidenten und so macht die Fabrik, obwohl sie 3 Schichten fährt, Verluste.« Trotzdem hätte mein Nachbar seine Frau bestimmt nicht geschlagen, wenn er auf dem Nachhauseweg von der Arbeit nicht im Bus mit einem bärtigen Mann in Streit geraten wäre, der Christen Schweinefresser und Holzanbeter nannte. Mein Nachbar ist ein gläubiger Christ. Er ließ sich das nicht gefallen, aber der Koloss mit dem Bart schlug ihn nieder. Keiner kam ihm zu Hilfe. Also kam er nach Hause und brauchte jemanden, den er ungestraft quälen konnte. Das war seine Frau. Nariman hielt kurz inne und schaute in die Ferne. Traurigkeit lag in ihrem Blick. Badudi streichelte ihre Hand. »Was uns fehlt«, fuhr sie fort, »ist die Würde. Aber Würde ohne Freiheit? Ein wenig Freiheit hätte genügt. Es hätte gereicht, wenn sich die große Nachbarin auf seine Brust gesetzt hätte.« Dann hätte man ein leichtes Knacken gehört, ein paar Rippen wären geprellt und der Mann gibt für eine Weile Ruhe. Und danach sucht er einen anderen Weg, um seinen Frust loszuwerden. Was uns fehlt, ist die Würde. Badudi schaute auf die Uhr. Es war 3 Uhr morgens. Er stand auf und trank in der Küche ein Glas Wasser, dann kehrte er ins Bett zurück. Das Bild seines Unfalls tauchte vor ihm auf, bei dem er lebensgefährlich verletzt wurde. Es war im Jahre 2005 gewesen bei einer Verfolgungsjagd. Sein Auto hatte sich überschlagen. Seitdem waren alle Tage wie ein Geschenk. Leben hieß in erster Linie den Tod verstehen. Nicht dauernd an ihn denken und über ihn jammern, sondern die Weisheit verstehen, die der Tod unter seinem Mantel versteckt, nämlich, dass er für uns nur aufgeschoben ist. Das fängt schon bei der Geburt an. Klug ist ein Mensch, wenn er jeden Augenblick genießt, den er dem Tod entreißen kann. Das größte Rätsel jedoch war für Badu die, warum vergaß er das immer wieder? Gegen 5 Uhr schlief er ein. Sein Schlaf war traumlos. Der Traumzug war längst abgefahren. Der Wecker scheuchte ihn um 6:30 auf. Die Rache eines Verlierers. Es regnete stark. Barudis Plan, mit Nariman in einem neuen, sehr vornehmen Restaurant essen zu gehen, fiel ins Wasser. Zu Narimans Freude. Sie mochte Restaurants nicht. Sie werde ihn so bekochen, dass er jedes Essen im Restaurant vergessen würde, sagte sie und strahlte. Barudi stand vor dem Spiegel in seinem Badezimmer. Er wollte sich nur kurz frisch machen, bevor er zu Nariman ging. Immer wieder kehrten seine Gedanken zu Mancini zurück. Der Italiener hatte sich wie ein Kind über ihr Geschenk gefreut. Ein Kilo Satar aus Aleppo, eine berühmte Gewürzmischung, die den Appetit anregt. Man tunkt ein Stück warmes, knuspriges Brot in Olivenöl und drückt es in eine Schale mit Satar. Nariman wusste von Barudi, dass Mancini diese Mischung am liebsten jeden Tag zum Frühstück gegessen hätte. Die Niederlage am Ende seiner beruflichen Laufbahn war für Barudi verheerend. Aber mit einer Sache war er sehr zufrieden. Die Gerüchteküche in Damaskus hatte hervorragend funktioniert. Von Mund zu Mund sprang die Nachricht, dass der Bischof seit Jahrzehnten mit dem Geheimdienst zusammengearbeitet hatte und deshalb trotz seiner Unfähigkeit all die Jahre protegiert wurde. Und nun hatte man ihn auch noch, obwohl er einen Mord begangen hatte, freigelassen. Es rumorte unter den Christen. Barudi lebte aufmerksam in Damaskus, und er wusste, dass die christliche Gemeinde noch nie zuvor von einem solchen Unmut erfasst worden war. Mehrfach meldeten sich Männer und Frauen beim Patriarchen und behaupteten, Tabir habe sie oder ihre Geschwister an den Geheimdienst ausgeliefert und ein vertrauliches Gespräch, zweimal sogar ein Beichtgeheimnis, verraten. Die ersten von ihnen wurden verhaftet, aber schnell wieder freigelassen, als sich noch mehr Unmut zusammenbraute. Der Patriarch saß die Dinge aus. Er würde erst nach einem harten Brief aus dem Vatikan reagieren. Barudi dachte zurück an all die Jahre, die er im Dienst gewesen war. Wie oft war es vorgekommen, dass ein Verbrecher aus dem Innenkreis der Macht nicht einmal verhört werden durfte. Und er? Er hatte mitgemacht, sich blind gestellt und machtlose kleine Gauner gejagt. Er erinnerte sich an einen Fall, bei dem es um einen Brudermord aus Gier ging. Das war im Jahr 1985 gewesen. Die Zeugenaussagen und Indizien sprachen eine deutliche Sprache. Aber der reiche Juwelier, der bis dahin keine Beziehung zur Macht hatte, konnte sich für 1 Million Dollar beim Bruder des damaligen Präsidenten und Führer der Spezialeinheiten freikaufen. Um nicht wieder in eine staubige Grenzgarnison versetzt zu werden, hielt Barudi den Mund. Er verfluchte das Regime, aber er schwieg wie Tausende, wie Millionen. Jetzt wurde Barudi auch in der offiziellen Presse als Held, als der syrische Sherlock Holmes gefeiert und fühlte sich geschmeichelt. Ja, auch mit Ruhm kann man bestechen. Aber er würde sich nicht mehr einlullen lassen. Vor dem Spiegel stehend hörte Barudi sich sagen, »Die Diktatur ist ein verseuchter Fluss. Er kontaminiert jeden, auch diejenigen, die gegen den Strom schwimmen, weil sie zur Quelle gelangen wollen.« Nariman war seine Rettung. Er lebte jetzt mit ihr. Ihre Scheidung war vollzogen und sie wollten bald eine Wohnung in einem anderen Viertel kaufen und zusammenziehen. Im neuen Viertel würden sie sich als verheiratet ausgeben und niemandem erzählen, dass Barudi Christ und Nariman Muslimin war. In einem modernen Viertel war Anonymität im Preis der Wohnung inbegriffen. Gegen 3 Uhr nahm er die Flasche Wein und die Rosen und machte sich auf den Weg zu Nariman. Im Treppenhaus traf er auf die Witwe Salime. »Kommst du zu mir?« fragte sie und lachte laut. Das Lachen entblößte eine furchterregende Höhle in ihrem Mund. »Ein andermal«, sagte Barudi und beeilte sich wegzukommen. Er wusste aus Erfahrung, dass die Witwe sehr ausschweifend erzählen konnte. Erst kürzlich hatte sie ihn zuerst beim Bäcker und dann noch beim Metzger erwischt. Das reichte für die nächsten 6 Monate. Nur Narimans Haut und ihr Duft umgaben Barudi. Sie lagen noch im Bett. Die Dunkelheit hatte ihren eisigen Mantel über Damaskus gelegt. Der Regen draußen ging in Schnee über. Eine kostbare Rarität. Nariman stand auf, zog den Vorhang zurück und kehrte schnell ins Bett zurück. Und beide freuten sich wie Kinder über die Schneeflocken, die wie Schmetterlinge aus dem Dunkeln kamen und sich ans Fenster setzten, um kurz darauf wieder zu verschwinden. In einem anderen Stadtviertel, weit entfernt, saß zur gleichen Zeit Major Atif Suleiman in der ersten Reihe des Festsaals im Polizeipräsidium. Über 1000 geladene Gäste hörten mit ihm die Eröffnungsmusik, die Nationalhymne. Er schaute zur Tür. Sein Mitarbeiter Nabil schüttelte dezent den Kopf. »Wo bleibt der alte Trottel?« fragte er sich laut. Seine Frau neben ihm wusste, wen er meinte. Barudi, der mit 4 anderen Offizieren der Polizei und der Armee den höchsten Orden des Landes erhalten sollte. Die Ehrenmedaille vom Rang eines Ritters mit Adler und Stern. Der Innenminister persönlich wollte ihn überreichen. Er rief auf Barudis Handy an, aber es war ausgeschaltet. Auch in seiner Wohnung war er nicht. Die Zettel, die seine Mitarbeiter an Barudis Wohnungstür angebracht hatten, klebten immer noch. Der Moderator trat besorgt zu ihm. Aber Atif Suleiman beruhigte ihn mit einer Notlüge. Barudi sei krank. Er würde ihn vertreten und Urkunde und Medaille entgegennehmen. 30 hohe Beamte aus den unterschiedlichsten Ministerien wurden auf die Bühne gebeten. Nur 4 von ihnen erhielten die höchste Auszeichnung. Bevor Suleiman die Bühne bestieg, schaute er ein letztes Mal auf die Eingangstür, als erwarte er eine Erlösung. Nabil schüttelte noch einmal den Kopf und nahm in den hinteren Reihen neben seiner Verlobten Platz. Sein Kollege Ali war ebenfalls seit 3 Tagen krank. Barudi küsste Nariman lange. »Du hast Hunger«, sagte sie atemlos und lachte. »Ja, woher weißt du das?« »Weil du mich fast auffrisst.« »Lass noch etwas von mir übrig«, sagte sie und richtete sich auf. Auch sie spürte einen unbändigen Hunger.